Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr hört gerade Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Genau, und euch erwartet heute die 62. Folge und damit auch die zweite E3-Folge. Wie wir letzte Folge schon angekündigt haben, machen wir es dieses Jahr wie immer. Also die E3 haben wir in zwei Folgen aufgeteilt und nachdem wir jetzt letzte Folge bereits mit den großen drei, also Sony, Microsoft und Nintendo, abgeschlossen haben, wollen wir uns heute zusammen mit dem ganzen Rest, in Anführungszeichen, auseinandersetzen. Ja. Und zwar vor allem die anderen vier Pressekonferenzen, die dieses Jahr noch stattgefunden haben, nämlich EA, Ubisoft, Bethesda und Square Enix. Die letzten beiden hat man lange Zeit nicht mehr gesehen, oder sie waren sogar zum ersten Mal da, Bethesda. Und wir werden uns natürlich auch noch mit dem ganzen Rest beschäftigen, also Spielen, die jetzt sozusagen weder auf den Pressekonferenzen der großen drei aufgetaucht sind, sondern auch nicht auf den vier anderen, die wir heute besprechen wollen. Also wir haben, denke ich, auch wieder eine lange Liste an Spielen vor uns. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht oder hört es an ihm unterwegs, aber ich glaube, das wird auch wieder eine spannende Folge, weil, wie wir letzte Folge schon gesagt haben, es gab diese E3 super viele Spiele, nicht nur Neuankündigungen, auch viele neue Informationen zu bereits angekündigten Spielen und deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt nochmal die obligatorische Frage stellen soll. Eigentlich haben wir eigentlich ja die Folge erst. Ist ja auch nur zwei, drei Tage später. Richtig, genau. Ich nehme an, Merlins geht es immer noch genauso gut wie vor ein paar Tagen. In der Tat. Und dann würde ich ja fast sagen, legen wir doch einfach mal los, oder? Ja, steigen wir ein, würde ich auch sagen. Wir haben viel vor uns, das ist richtig. Und dann sollten wir uns auch ranmachen. Ja, wie du schon gesagt hast, wir machen die restlichen vier. Und rein chronologisch gesehen fangen wir damit bei Bethesda an. Das ist die erste Pressekonferenz, die Bethesda hatte auf der E3. Und war, glaube ich, auch schon eine sehr erfolgreiche dafür, definitiv. Wir steigen auch gleich relativ direkt ein mit dem größten Titel und dem spannendsten Titel und, glaube ich, auch so ein bisschen der kleinsten Überraschung und gleichzeitig auch größten Überraschung von der Pressekonferenz, nämlich Fallout 4. Dazu hat ja nun Bethesda tatsächlich eine riesige Menge gesagt und für ihre Aufregung auch ein Stück weit gesorgt, weil sie nämlich nicht nur nebenher einfach das Spiel dann da wirklich offiziell angekündigt haben, obwohl ja schon quasi alle vermutet haben, dass letztendlich Fallout 4 das sein würde, das nächste Spiel. Vor allem haben sie es dann auch schon gleich angekündigt für dieses Jahr noch. Es kommt noch dieses Jahr raus, schon bereits im Oktober, ist also nicht mehr lange hin. November, oder? November? Ich dachte Oktober, ich bin mir nicht ganz November, sicher. 10. November, glaube ich. 10. November, okay. Es kann sein, dass du die Zahlen vertauscht hast. Ah, 11.10. Ja, das kann weil sein. Weil in Amerika nehmen sie normalerweise... Richtig, die erste Monat. Ja, du hast recht. Die unsinnigste Aufteilung, wie in vielerlei aber Hinsicht. Das ist ja irgendwie gang und gäbe. Gang und gäbe in Amerika, habe ich das Gefühl. Genau, wie das Erwehren des metrischen Systems ist ja auch etwas, was ich meine, andererseits mit unserem deutschen Zahlensystem ist ja auch nicht so viel besser dann, deswegen. Naja, weiß ich nicht. Na, ist ja auch egal, auf jeden Fall, ja, da kommt es im November, aber definitiv kommt es noch dieses Jahr und das war schon ziemlich spektakulär, glaube ich, weil eben, wenn ein Spiel da gerade mal angekündigt wird, dann kommt es im Normalfall nicht wenige Monate später raus. Hat, glaube ich, durchaus Pluspunkte gesammelt bei den meisten Fans, dass man eben sagt, so, bam, hier. Vor allem, weil das natürlich auch dafür gesorgt hat, dass die halt, keine Ahnung, eine halbe Stunde lang über Fallout 4 reden konnten, weil sie genug Material hatten. Das Spiel ist offensichtlich fast fertig, sonst könnten sie es nicht dieses Jahr noch veröffentlichen. Entsprechend gibt's halt einen Batzen an neuen Informationen, die sie dazu gezeigt haben. War für mich auf jeden Fall extrem spannend. Es hat extrem viel Spaß gemacht, dabei zuzugucken. Todd Howard ist halt natürlich auch jemand, der das einfach extrem gut präsentiert kann, muss man auch mal sagen. Das ist eben der Lead-Designer schon von Elder Scrolls ganz, ganz lange Zeit. Er war damals auch für Skyrim relativ viel unterwegs und dafür Werbung gemacht. Ist es jetzt auch für Fallout 4 und der hat einfach eine gewisse Routine auf der Bühne. Und dann haben sie eben alles Mögliche gezeigt. Character Creation mit weiblichen und männlichen Helden. Character Creation war immer etwas, was in Skyrim bzw. in der Elder Scrolls-Reihe und auch in Fallout immer so ein bisschen die Krux der Engine war. Man hat immer das Gefühl, das war alles ein bisschen umständlich und die meisten Charaktere sahen relativ hässlich aus am Ende. Ich habe das Gefühl, dass sie das jetzt wesentlich besser hingekriegt haben tatsächlich. Gesichtsanimationen sind immer noch nicht so die Stärke von Bethesda, aber das wird sie wahrscheinlich auch nie mehr werden. Aber zumindest sehen die Charaktermodelle schon ziemlich wesentlich cooler aus. Die Character Creation wirkt auch so relativ cool. Sie haben den kompletten Anfang des Spiels gezeigt. Ich finde es ganz geil, dass du einsteigst zu einem Zeitpunkt, als eben diese Apokalypse eben noch nicht passiert ist, die große Ursünde im Fallout-Universum eben, der nukleare Krieg, der ist zu dem Zeitpunkt noch nicht passiert, das heißt, man rennt wirklich durch diese schöne, futuristische 50er-Jahre-Welt, die ja Fallout so ein bisschen zugrunde liegt, was ehrlich gesagt ziemlich cooler Kniff ist, finde ich, bevor man dann eben in das eigentliche Spiel quasi einsteigt, aber das war schon sehr atmosphärisch und cool. Ich glaube, was jetzt Gameplay-Features angeht, haben sie einiges gesagt. Das Interessanteste davon wahrscheinlich, dass es ein ziemlich cooles, intuitives Crafting-System gibt in der Welt. Es ist tatsächlich so, dass man eine eigene Basis, eine eigene kleine Siedlung quasi errichten kann, und zwar komplett frei in der Spielwelt aus einzelnen Modulen quasi, kann man sich dann Häuser zusammenklicken, und tatsächlich gibt es auch ein relativ cooles elektrisches System, das heißt, man kann einen Generator in die Welt setzen, dann kann man eben Leitungen von dem verlegen, damit kann man dann Lichter und so einen Kram antreiben, vor allem kann man aber auch tatsächlich Anzeigetafeln machen, die man individuell gestalten kann, und das Spiel lässt einem tatsächlich extrem viele Freiheiten in Hinsicht, und es wird auch im restlichen Wasteland, diesmal spielt sie ja in Boston, also in Küstennähe, wieder möglich, also Möglichkeiten geben, um eben dann auch da Gebäude tatsächlich abzubauen, selbst neu zu errichten und so ein Kram. Es bleibt also extrem viel Freiheit in der Hinsicht. Das sah schon im Trailer, muss ich sagen, ziemlich cool aus, was man da alles für Möglichkeiten hat. Und der Rest ist halt einfach good old Fallout Fair. Das Wettsystem ist wieder da, funktioniert nach wie vor, wie es schon immer funktioniert hat. Man hat schon einen tierischen Begleiter gesehen, man hat schon wieder einen Hund gesehen, den ja viele Leute sehr lieben auf jeden Fall, der ja auch immer so ein Mainstay in der Franchise war. Es gab immer irgendwie einen tierischen Begleiter, meistens eben diesen Hund, den man mitnehmen konnte, mit dem man dann eben kämpfen konnte. Auch den hat man dann da wieder gesehen. Diesmal ist das System mit den Befehlen ein bisschen cooler geworden. Man kann einfach direkt in der Welt Sachen anklicken und eben Befehle an seinen Begleiter geben, sodass der Hund dann eben zum Beispiel einen Schraubenschlüssel aufhebt und zu einem hinbringt oder so ein Kram. Kämpfe mit dem Tier haben sie eben auch schon gezeigt. Das ist alles, glaube ich, soweit alles erstmal relativ normal. Die Welt sieht, finde ich, sehr, sehr schön aus. Viele Leute haben sich ein bisschen aufgeregt über Grafik und haben gesagt, das wäre ein hässliches Spiel. Bethesda hat da schon sehr ungehalten drauf reagiert und gesagt, naja, ich weiß nicht genau, was sie unter einem hässlichen Spiel verstehen, aber so funktioniert es definitiv nicht. Muss man ihnen auf jeden Fall auch recht geben. Klar, das ist jetzt irgendwie nicht, weiß ich was, kein Witcher 3, das eben dadurch besticht, dass eben alles aus perfekt einem Guss wirkt oder sowas. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall immer noch ein sehr schönes Spiel und ich habe auch irgendwie das Gefühl, Gameplay ist da auch irgendwie eigentlich wichtiger. Aber die Diskussion hatten wir jetzt ja nun schon öfter mal mit Grafik und Gameplay hin und her. Insgesamt auf jeden Fall ein Batzen Informationen. Ich habe bestimmt noch ein paar Sachen noch weggelassen, aber ideal verguckt man sich das eh selber an. Wenn euch das interessiert, dann solltet ihr euch einfach mal das ganze Segment angucken. Das ist von vorne bis hinten sehenswert. Und das Spiel sieht auf jeden Fall schon wieder super aus. Ich habe extrem Bock drauf, definitiv. Ich mochte die Fallouts alle von Bethesda. Ich mochte auch die alten Fallouts natürlich, aber auch die von Bethesda, die Remakes dann, als sie mit 3 angefangen haben, quasi, ist ja eigentlich kein richtiges Remake, aber eben so eine Art Reboot der Serie. 3 und New Vegas haben mir extrem gut gefallen, habe ich super viele Stunden reingesteckt und das wird in 4 garantiert wieder genauso laufen. Und ich bin schon durchaus gespannt auf jeden Fall auf das Ganze. Was sie nebenher noch dazu gesagt haben, waren Dinge, auf die wir nicht groß eingehen. Es gibt ein kostenloses iPhone-Spiel, das wird wohl auch für Android veröffentlicht werden. Derzeit gibt es aber nur im App Store bei Apple. Fallout Vault. Es ist so eine kleine Lebenssimulation, in der man Shelter eben so nach und nach den... Shelter, ja genau, Fallout Shelter. Es ist eben so eine kleine Lebenssimulation, wo man eben seinen eigenen Vault aufbaut, wo man eben der Vault-Overseer ist und dann quasi über seine ganzen kleinen Leute herrschen muss. Es ist wohl sehr spaßig, viele Leute haben da wohl schon einigen Spaß mit gehabt, dadurch, dass es umsonst ist, glaube ich, das ist halt eben ein nettes Gimmick, was irgendwie zwar keiner braucht, aber zumindest muss man nichts dafür bezahlen. Bethesda, finde ich, ist auch extrem gut mit umgegangen. Die haben ja gesagt, naja, klar, irgendwie so Mobile-Spiele, wir wissen schon alle, so richtig ernst nehmen, tun das die meisten Hardcore-Spieler nicht. Wir haben zum Beispiel schon einigen Spaß mit einigen derartigen Spielen gehabt und haben gesagt, ach komm, wir machen einfach mal nebenher eins und hauen es halt umsonst raus. Was ich persönlich sehr cool finde. Ähnlich geht es quasi um die Collector's Edition. Sie haben schon eine Collector's Edition angekündigt, die es geben wird, in der ein Pip-Boy enthalten ist. Dieses schöne Armband, was man eben aus dem Fallout-Universum kennt, was super wichtig ist, was ja in Fallout 3 New Vegas quasi so das komplette Menü darstellt. Den wird es in echt geben. Dazu gibt es eine Companion-App, die man eben auf sein Smartphone installieren kann. Und da kann man sein Smartphone in den Pip-Boy einsetzen und das eben benutzen wie den Pip-Boy. Ist tatsächlich ziemlich lustig. Er meinte auch, hey, wir wissen, das ist ein absolutes Gimmick. Aber was Gimmicks angeht, finden wir es das zumindest relativ cool und freuen uns, dass wir das da drin haben. Wie gesagt, alles super sympathisch auf jeden Fall in dem kompletten Teil. Und Fallout 4 sieht halt auf jeden Fall aus. Keine Ahnung, da kann man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ist, glaube ich, nicht so das Spektakulärste überhaupt gewesen, weil, wie gesagt, wir haben es alle erwartet, dass es Fallout 4 werden wird, aber ich glaube, es ist trotzdem sehr, sehr gut angekommen, gerade weil es eben auch demnächst dann schon kommt, würde ich behaupten. Ja, macht auf jeden Fall dann auch die ganzen, also was heißt, so viele Verschiebungen gab es jetzt nicht. Ich würde sagen, dass dieses Spiel ja sieht immer noch ziemlich fantastisch aus, hat ja auch schon ziemlich fantastisch angefangen. Und ich glaube, Fallout 4, diese wird diesen Herbst mit Sicherheit eine riesige Rolle spielen. Auf jeden Fall. Ich habe selbst noch keine Fallouts gespielt, weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob mich jetzt das Neue so sehr anmacht, aber ich kann auf jeden Fall schon die Faszination nachvollziehen, ist halt das andere Elder Scrolls sozusagen, nur in einem anderen Setting, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Riesige Welt, kannst du super viel Scheiße machen. Vielleicht mit einer besseren Hauptstory, weiß ich nicht. Das ist ja immer die große Krux, das wissen wir ja eh nicht. Also es ging ja nach Oblivion stetig bergab. Von daher, was heißt stetig bergab? Danach sind ja nicht mehr viele Spiele erschienen, aber trotzdem. Fallout war eigentlich immer die stärkere Franchise in der Hinsicht, habe ich das Gefühl gehabt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass eben, dadurch, dass es eben zumindest Postapokalypse ist, ist es nicht alles nicht so ganz so generisch. Fallout hat, habe ich immer das Gefühl, so die etwas besseren Sidequests, wobei das natürlich auch vielleicht ein bisschen jetzt an New Vegas liegt, dass ich ganz gut im Kopf habe. Und New Vegas ist ja wiederum nicht von Bethesda selbst, sondern von Obsidian. Trotzdem, glaube ich, könnte da Fallout ein bisschen stärker sein. Aber klar, letztendlich, genau wie mit der Grafik, darum geht es hauptsächlich einfach auch nicht. Und entsprechend merkt man auch, dass sie da nicht so den krassesten Wert drauf legen, glaube ich. Könnte mir aber vorstellen, dass zumindest sich Fallout 4 vom Kampfsystem her besser spielt, weil es natürlich einen Vorteil hat, dass es einfach ein Shooter ist. Ja. Das auf jeden Fall, also im Vergleich jetzt zu den Elder Scrolls-Titeln, wo ja viele Leute dann auch das Kampfsystem bemängeln, völlig zu Recht auch, ist Fallout 4 natürlich was ganz anderes. Gerade das Wettsystem funktioniert extrem gut, da waren die am Anfang alle sehr skeptisch, wie eben diese taktischen Kämpfe quasi, die man in den Vorgängern eigentlich hatte, ja, wie man die irgendwie besonders gut umsetzen kann. Das Wettsystem funktioniert ja in der Hinsicht schon ziemlich cool. Fallout 3 hatte da kleine Balancing-Probleme, weil ja so ein bisschen das Problem war, dass das Wettsystem am Ende sehr übermächtig war. Wenn man das eben gut und geschickt ausgebaut hat, dann hatte man am Ende gegen die meisten Gegner einmal ins Wettsystem, zweimal auf den Kopf klicken und dann war der tot. Das ist hoffentlich nicht mehr ganz so, aber selbst das lässt sich ja mit Mods beheben und da ja die Xbox One-Version von Fallout 4 auch Mods haben wird, wird das ja tatsächlich sogar selbst für Consoleros vielleicht nicht so das Riesenproblem sein, da ein bisschen an dem Schwierigkeitsgrad zu schrauben. Das ist ja doch der große spannende Teil eben in Fallout 4. Aber ansonsten, ja, grundsolide, keine Ahnung, kann man nicht viel mit falsch machen. Das ist halt Fallout 4, das ist ein sicherer Hit quasi. Die Art und Weise, wie sie es präsentiert haben, fand ich sehr überzeugend. Fand sehr cool, dass sie erst jetzt überhaupt was dazu zeigen, dass vorher eigentlich nichts groß geleakt ist. Klar, alle wussten, dass es Fallout 4 werden würde, aber das lag nicht daran, dass es geleakt wurde, sondern Bethesda, es war ja klar, dass Bethesda irgendwas präsentieren wird und dass es auf jeden Fall ein neues Fallout-Spiel wird, nachdem eben Skyrim der letzte große Titel war. Aber wie gesagt, wie sie es präsentiert haben und dann auch gleich zu sagen, hey, das kommt noch dieses Jahr zum Holiday hin quasi, das ist tatsächlich, glaube ich, ganz gut angekommen. Nächster Titel, ähnlich gut angekommen, zumindest in Amerika, wenn man so das Gefühl hat. Und das heißt, nicht nur in Amerika, auch hier bei uns, aber ich glaube, es ist tatsächlich so ein Spiel, das mit seinem Gewaltporn irgendwie halt schon auch ein bisschen den amerikanischen Markt eher anspricht als unseren. Zumal das hier wahrscheinlich eh indiziert wird und damit hat sich das Ganze erledigt. Wir reden natürlich von Doom. Ja, Doom war da. Und war, wie man erwartet hat, splatterig und brutal und geballer. Keine Ahnung. Weiß nicht, was man da sonst groß zu sagen soll. Insgesamt sieht's aus wie Doom. Es sieht tatsächlich sogar fast so sehr aus wie Doom, dass man das ein bisschen bemängeln könnte, haben auch einige Leute. Es sieht tatsächlich zum einen grafisch natürlich ganz gut aus, aber gleichzeitig, irgendwie hätte man vielleicht auch ein bisschen gern was Neues gehabt. Und, keine Ahnung, wie gesagt, diese Hyper-Violence, irgendwie kann ich da persönlich ja nichts mehr anfangen. Ja, also ich musste ja bei der Doom-Präsentation, habe ich das erste, was mir so in den Kopf gegangen ist, ist eigentlich, wie werden sie eigentlich Doom so in diese moderne Zeit der Shooter übertransportieren, also in einer Zeit, in der wir heutzutage eigentlich vor allem moderne Kriegsshooter haben, so wie Call of Duty, Modern Warfare, Advanced Warfare, Battlefield und so weiter. Ob so ein Ego-Shooter der alten Schule, also sowas wie Wolfenstein oder eben das alte Doom oder halt auch sowas wie Quake, wie das in die heutige Zeit eben übertragen wird. Und schon in den ersten 10 Sekunden habe ich sofort das Gefühl, okay, das ist auf jeden Fall ein Doom-Spiel. Das hast du sofort gemerkt, ja. Die Atmosphäre, die Monster, die Geschwindigkeit, alles ein bisschen übertrieben. Und dann hast du noch eine Lebensleiste links unten, was ich ehrlich gesagt persönlich sogar fast am coolsten fand, mal wieder einen Ego-Shooter mit Lebensleiste zu sehen. Ja. Mit der Gewalt, die du ja schon angesprochen hast, da kann ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so viel damit anfangen, auch wenn ich niemand bin, der jetzt irgendwie völlig abgeneigt gegen Gewalt ist, aber das war schon wieder mal ein bisschen übertrieben und heutzutage sieht alles natürlich nochmal ein bisschen, sag ich mal, dadurch, dass alles noch ein bisschen besser aussieht, sieht das nicht ganz so, sag ich mal, karikaturhaft aus, wie jetzt zum Beispiel in den alten Dooms, wenn man sie heutzutage nochmal spielt. Und ich fand es auch irgendwie ein bisschen, ja, geschmacklos würde ich fast schon sagen, wenn da das Publikum dann laut aufgrölt, wenn der Protagonist einem toten Kameraden den Arm abreißt, um eine hinter einem Handcheck oder Fingerabdruckcheck verschlossene Tür zu kommen. Also ja. Es hat schon ein bisschen so das Gefühl, so okay, das ist gerade in Amerika, aber trotzdem muss ich das jetzt gerade nicht irgendwie angenehmer finden, nur weil wir das in Amerika stattfindet. Also muss ja. Ich unbedingt sein, meiner Meinung nach. Aber ja, Problem ist dabei auch immer so, das ist ja nicht mal ein besonders innovatives oder cooles Rätsel, weißt du? Also wenn es irgendwie so eine Spielmechanik das hätte, wenn es ein komplexeres Rätsel wäre, aber es ist ja wirklich einfach nur, ist halt wie eine Keycard aufheben. Bloß, dass es halt ein Arm ist. Ich finde das auch, ich habe auch das Gefühl, das muss nicht unbedingt sein. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Keycard-Rätsel im Normalfall in einem Spiel, wenn es Keycard-Rätsel gibt, tauchen die nicht einmal auf, sondern regelmäßig. Wenn ich jetzt regelmäßig irgendwelchen Leuten, Wissenschaftlern den Arm abreißen muss, um ihn auf irgendwelche Handscanner zu legen, Weiß ich nicht, ob mir das nicht auch, ich meine, klar, irgendwann ist mir wahrscheinlich egal, aber ich finde es schon auch eine sehr unnötige Mechanik auf jeden Fall, das muss ich auch sagen. Aber ansonsten habe ich schon das Gefühl, also dass es auch ein Spiel sein könnte, dass, sag ich mal, die Leute, die ein bisschen die Schnauze voll haben von den modernen Shootern, vielleicht auch Leute, die mit modernen Shootern jetzt aufgewachsen sind, nicht mal mit den Zweiten Weltkriegs-Shootern, sondern eben mit den modernen, dass die vielleicht auch das Gefühl haben, ach, das ist für mich was Neues, auch wenn man natürlich als etwas älterer Gamer sagen würde, das ist eigentlich eher so ein bisschen back to the roots, aber ich glaube, für viele wäre das so ein bisschen der erste Shooter dieser Art und ich glaube schon, dass die Shooter auch in einer heutigen, sag ich jetzt mal, zeitgemäßen Darstellung sehr erfolgreich sein können und ich glaube, deswegen war Doom auch, ist auch recht positiv aufgenommen worden von der Community. Auf jeden Fall, ich meine, was du auch schon gesagt hast, es ist auch interessant zu sehen, wie schnell tatsächlich sie ein Doom spielt. Es spielt sich halt genau wie die alten Titel, es ist halt ein sehr, sehr schneller Multiplayer-Shooter, wie ein altes Unreal Tournament zum Beispiel oder so ein Kram. Der Multiplayer wird ja, glaube ich, auch so das Interessante daran sein, sind wir ganz ehrlich. Die Singleplayer-Kampagne bei Doom 3 hat jetzt auch nicht viele Leute vom Hocker gehauen. Relativ Standard-Fair, diese ganzen Schockmomente, die hat man relativ schnell, das sind halt so Jumpscares, die hat man relativ schnell, hat man sich dran gewöhnt und erschreckt sich auch nicht mehr groß. Aber lange geblieben im Gedächtnis ist es eben für den Multiplayer-Modus, der noch lange gespielt wurde. Und ich nehme an, auch der wird dann wieder bei Doom 4, beziehungsweise ist ja eigentlich nur Doom, ist ja so ein Reboot wieder. Aber auch der wird, glaube ich, das Interessante eigentlich letztendlich so ein bisschen in einem Spiel sein, der auch dafür sorgen wird, dass das Spiel eben entsprechend ein bisschen langlebiger ist. Interessant ist ja in der Hinsicht vor allem auch, dass sie ja auch einen Level-Editor für die Konsolen gezeigt haben. Dieses Snapmap. Ja. Was, glaube ich, tatsächlich ganz spannend und cool ist. Das ist ja immer eins dieser Dinge, die man eben ja vorher, wie wir es jetzt zum Beispiel mit den Mods auch sehen, die vorher eben auf Konsolen nicht so wirklich möglich waren. Sah jetzt in der Demo, die sie gezeigt haben, schon ziemlich cool aus, ehrlich gesagt. So, als ob es auch ziemlich gut funktionieren würde. Und ein Map-Editor für Konsolen zu haben, der sich einfach bedienen lässt, wo man halt eben aus Versatzstücken relativ schnell coole Multiplayer-Maps bauen kann, kann immer nur gut sein, würde ich sagen. Von daher, glaube ich, bin ich auch ein bisschen gespannt drauf, wie das dann läuft. Aber ansonsten, ja, Doom ist Doom, wie du schon gesagt hast. Also vor allem auch die Lebensleiste ist auch etwas, was mir total gut gefällt. Das ist kein Cover-Shooter, der kann ruhig eine Lebensleiste haben, mit Armor aufsammeln und so ein Scheiß. Sie haben die BFG natürlich geteased, was irgendwie unbedingt sein musste, glaube ich. Aber ansonsten, ja, also mir war es auch ein bisschen zu übertrieben, die Gewalt. Ich habe auch das Gefühl, dieses Frühjahr, wo es eben dieses Karikaturhafte hatte, wo es alles so ein bisschen überzeichnet war und nicht besonders realistisch aussah, da konnte man auch drüber lachen, aber wenn man jetzt so ein Mars-Zombie mit einer Kettensäge zersägt, dann ist mir das doch auch ein bisschen zu viel, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht sind wir auch nur so zimperliche Stuck-Up-Europeans, die in der Glorie aus Blut und Gedärmen sich Mary irgendwie God. Nicht wirklich, ja, die sich da vielleicht einfach nicht richtig mit anfreunden können, weil wir, weiß ich auch nicht, was da mit uns los ist. Aber irgendwie, ja, mir ging es auch so richtig geil, fand ich das definitiv auch nicht. Dann kam ein Spiel, das wir, glaube ich, auch ein Stück weit erwartet hatten. Trotzdem waren, glaube ich, einige Leute im Nachhinein sehr begeistert. Zumindest ist das einen Tag vorher geleakt, auf eine sehr peinliche Art und Weise. Ah, du hast recht, das hatte ich ganz vergessen. Stimmt, das ist ja schon... Da lief nämlich der offizielle Bethesda-Twitch-Stream, der eigentlich offline sein sollte. Der ist dann plötzlich live gegangen und es gibt halt ein paar Leute, die halt immer, sage ich mal, dann im Twitch-Channel halt einfach chatten und so, ja. Einfach chatten und einfach drin sind. Und dann hat man gehört, wie ein paar Leute hier gerade noch die Pressekonferenz vorbereitet haben, so, ja, und jetzt steht ihr denn da und dann müssen wir noch Dishonored 2 und hier und dann so, Leute, das Mikrofon läuft. Das ist echt so unmöglich, ja. Ey. Haben wir schon wieder fast das Gefühl, das kann eigentlich fast kein Zufall sein. Was ist denn das? Da ist gerade jemand im Raum, plötzlich geht der Stream an, sie reden dann noch über Dishonored 2. Naja, wie auch immer. Ja, das ist Dishonored 2. Und auch wenn das jetzt keine große Überraschung war, sind, glaube ich, doch sehr viele Leute mit einem positiven Gefühl irgendwie weggegangen davon. Ich glaube nicht, dass das so ein riesen erwartetes Ding war. Dishonored war solide und war auch beliebt, aber war, glaube ich, jetzt auch kein Riesenhit. Aber Dishonored 2, ich muss auch sagen, nach dem Trailer, den man gesehen hat, sah das schon ziemlich awesome aus. Zum einen weiblicher Hauptcharakter, ich weiß nicht, eigentlich sollten wir da kein großes Ding draus machen. Gleichzeitig ist immer noch sowas Besonderes, dass wir es irgendwie trotzdem tun und ich habe auch das Gefühl, dass wir es auch ein bisschen tun sollten. Wobei diese E3 schon wirklich viel mit weiblichen Hauptcharakteren waren. Das absolut, so ja. Allgemein, ja. Aber das ist halt so die Sache, deswegen eigentlich sollten wir es eigentlich gar nicht mehr erwähnen müssen, aber irgendwie ist es doch immer noch was Besonderes, habe ich das Gefühl. Ja, es ist die Tochter von dem Helden aus dem ersten Teil und die hat auch anscheinend etwas andere magische Fähigkeiten, wenn man das jetzt mal so sagen soll. Sah extrem cool aus, um ehrlich zu sein. Charakterdesign war wieder sehr, sehr cool. Man sieht definitiv auch irgendwie halt so ein bisschen die Verwandtschaft zum ersten Hauptcharakter. Die Fähigkeiten sahen geil aus, als sie am Ende dann so in Zeitlupe mit so schwarzen Tentakelarmen durch diesen Gang kriecht. Das sah schon cool aus. Ich bin super gespannt, was das letztendlich wird. Und sie scheint auch nicht nur so angetaggt zu sein, wie jetzt zum Beispiel die Eevee in Assassin's Creed, sondern es ist wohl so tatsächlich, dass man wohl relativ frei entscheiden kann, mit wem man die meiste Zeit spielt. Und wenn man eben Bock hat, spielt man die meiste Zeit mit der Tochter. Und wenn nicht, spielt man eben wieder mit dem Assassin aus dem ersten Teil. Sah cool aus auf jeden Fall. So ist es nicht. Ich glaube, es ist auch sehr gut angekommen auf jeden Fall. Ja, ich fand, der Trailer sah auch sehr interessant aus. Ich habe ja ein bisschen das auch am angefangen, weil ein Kumpel von mir gemeint hat, ich muss es unbedingt spielen und habe dann auch früh gemerkt, das ist irgendwie nicht so für mich, aber Ich fand den Trailer auch sehr gut gemacht. Ich fand auch die neue Hauptcharakterin, also eine von zwei Protagonisten sozusagen, auch sah cool designt aus. Ich fand auch ihre Fähigkeiten ziemlich cool. Und ja, ich glaube, das ist auch so ein Spiel, das wird wahrscheinlich nicht wieder keine Rekorde brechen, aber wird auf jeden Fall, glaube ich, auch ein ganz gut angenommener Titel wieder werden. Auf jeden Fall. Ich glaube, es hat es grundsolide. Es hat seine Fanbase. Das erste ist ganz gut angekommen. Ich glaube auch, dass das zweite sich durchaus besser verkaufen wird, weil der erste ja doch so im Nachhinein, es war jetzt kein Geheimtipp oder so, aber er hat sich, glaube ich, doch ein bisschen gemausert auch. Und der erste kommt ja jetzt auch als HD-Remake oder als Remaster nochmal für die Next-Gen-Konsolen, für die, die es den Vorgänger noch nicht gespielt haben. Von daher glaube ich, das ist tatsächlich ein ganz gutes Potenzial auch für den zweiten Teil da, definitiv, ja. Von ganz cool, interessant und hübsch gehen wir jetzt über zu relativ langweilig und hässlich. Das ist fast auch diplomatisch ausgedrückt. Ja, ich weiß, wir hacken da vielleicht zu viel drauf rum, aber andererseits, als wir das gesehen haben schon, ich weiß auch nicht. Ja, es geht um Battlecry. Es geht um den MOBA-mäßigen Brawler, wo das ja, MOBA ist ja wieder eigentlich Quatsch, wir benutzen das zu viel, das Wort wahrscheinlich, aber Multiplayer Brawler Arena Fighting Game. Also MOBA. Ja, schon. Ich weiß auch nicht. Also, du weißt schon, was ich meine, oder? Wir benutzen diesen Begriff. Ich weiß schon, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass viele Spiele dann eher was damit anfangen können, wenn man das unter einfach dieses Wort fasst. Ja, es gibt keine Lanes. Es ist eher wie Team Fortress aus der Schulterperspektive mit Melee-Gemetzel. Ungefähr. Aber es ist trotzdem halt, es ist ein Multiplayer. Ich meine, an sich MOBA sagt ja nur Multiplayer Online Battle Arena. Ja, aber man verbindet da ja schon sehr spezifisch League und Dota und so ein Kram mit, aber ja, wahrscheinlich ist das passt schon ganz gut eigentlich drauf. Keine Ahnung, brauchen wir nicht mehr viel zu sagen. Wir haben da schon letztes Jahr drüber geredet. Wir haben schon letztes Jahr gesagt, dass es ziemlich uninteressant irgendwie komisch aussieht. Dieses Jahr muss ich wieder sagen, dieses Spiel ist einfach komisch hässlich. Ich kann nicht genau nachvollziehen, warum es so hässlich ist, aber es ist hässlich. Man guckt sich's an und da waren wir uns auch alle einig, die das hier irgendwie gesehen haben. Dieses Spiel sieht einfach überhaupt nicht gut aus und auch nicht interessant. Relativ generisches Spielprinzip. Der Artstyle könnte cool sein, wenn sie ihn gut in der Engine umgesetzt hätten, was überhaupt nicht der Fall ist. Animationen, Charaktermodelle, Texturen, alles an diesem Spiel ist irgendwie hässlich. Das ist echt ganz schrecklich. Und es sieht nicht mal so aus, würde es Spaß machen. Das ist ja das Schlimme an der Sache. Ja, also sieht halt super generisch aus vom Gameplay her. Und wenn du dann noch zusätzlich hässliche Grafik hast, dann bleibt irgendwie nicht mehr viel übrig. Ich meine, sie haben Geld investiert, sie haben extra ein Studio dafür gegründet, das heißt auch noch Battlecry Studios. Da arbeiten super viele motivierte Leute dran, was ja auch schön ist. Von daher, klar, muss Bethesda da irgendwas machen, sie müssen es zeigen, sie müssen auch weiterhin promoten, aber so richtig zufrieden mit dem Endprodukt, habe ich das Gefühl, kann man nicht so. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass irgendjemand danach das Gefühl hat, ich muss jetzt unbedingt diese Beta rein, die angekündigt wurde, also. In der Tat, das habe ich ja tatsächlich überlegt, ob ich mir das zumindest irgendwie gebe. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das mit PC-Version und PC-Beta aussieht, aber tatsächlich habe ich überlegt, zumindest, ne, wie wir es damals auch bei, ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt, dieses Märchen-MOBA, was Crytek in Arbeit hat. Keine Ahnung mehr, wie das heißt. Da haben wir auch sehr viel drüber gelästert, deswegen habe ich auch speziell habe ich gesagt, okay, wir gehen auf jeden Fall auf der Gamescom dahin und spielen das. Das will ich einfach nur so meckern, sondern müssen wir uns das angucken können. Hat natürlich alles bestätigt, was wir vorher gesagt haben, aber trotzdem, so ein bisschen Benefit of the Doubt habe ich das Gefühl, muss man dem schon einräumen. Vielleicht kümmere ich mich doch um die Beta. Aber es sieht schon sehr, sehr uninteressant aus, das müssen wir jetzt einfach mal so sagen. Und damit sind wir auch schon fast durch mit der Pressekonferenz. Es gab noch eine Kleinigkeit, die wir noch so am Rande erwähnen, die Ankündigung für ein Elder Scrolls Card Game, Elder Scrolls Legends. A.K.A. Elder Scrolls Hearthstone. Korrekt. tatsächlich fand ich das ganz interessant, hauptsächlich zum einen, weil ich das Gefühl habe, Elder Scrolls bietet sich eigentlich nicht besonders für so ein Card-Game an. Ich verstehe schon, warum Hearthstone funktioniert. Ich meine, so viele Charaktere, die sehr ikonenhaft sind aus der Warcraft-Welt, so viele Einheiten aus Warcraft 3 oder aus World of Warcraft und so ein Kram, also super viel Wiedererkennungswert. Deswegen macht es Sinn, zum Beispiel für Blizzard sowas wie Heroes of the Storm oder eben Hearthstone zu machen, um das Gefühl hat, das passt da gut rein. Elder Scrolls hingegen, schwierig, ey. Die ganzen Elder Scrolls-Titel spielen immer ein paar hundert Jahre nach dem anderen. Es gibt drei Charaktere, die, glaube ich, über die ganze Zeit hinweg irgendwie wiederkehrend sind. Hat eh nicht so eine krass starken Story, sodass man sich mega viele Charaktere merken würde. Bis auf die Daedrischen Prinzen und zum Beispiel Maike the Liar oder so ein Kram kann ich mir fast nichts vorstellen, was man da jetzt irgendwie groß im Kopf hätte. Und andererseits hat Bethesda, glaube ich, auch keine IP, die sich irgendwie jetzt extrem gut dafür anbietet. Also überhaupt fällt mir nicht. Zumindest nicht ein. Überhaupt nicht, das ist die Sache. Aber das ist halt deswegen interessant, weil Hearthstone ist kein Geheimtipp. Hearthstone ist ein riesen Erfolg. Und zwar ohne Wenn und Aber, und das wissen die auch alle schon seit Jahren. Und deswegen ist gerade interessant, dass eine Firma wie Bethesda, die keine gute Franchise dafür hat, sich sowas wie Elder Scrolls nimmt und ein Kartenspiel produziert, und sie sind damit die ersten großen Konkurrenten für Hearthstone. Und das ist das Verrückte daran, weil ich das Gefühl habe, es gibt so viele Firmen auf der Welt, die super gutes Line-Up dafür hätten. Und selbst wenn nicht, die halt sagen würden, scheiß drauf, Hearthstone läuft, wie verkauft sich wie geschnitten oder verkauft sich. Aber ne, macht Geld ohne Ende, läuft super gut, da wollen wir mit einsteigen. Niemand hat anscheinend bislang irgendwie diesen Beschluss gefasst, dass sie das machen wollen. Jetzt kommt halt eben Bethesda mit Elder Scrolls Legends. Erstmal, Sammelkartenspiele sind irgendwie immer cool. Da bin ich mal ganz ehrlich, ich habe nichts gegen Sammelkartenspiele, auch nicht gegen Hearthstone. Hearthstone spiele ich hauptsächlich nicht, weil ich halt eben seit 15 Jahren Magic. Und wenn man Magic-Spieler ist seit 15 Jahren, dann ist einem Hearthstone einfach zu einfach. Es tut mir leid, es ist ein zu casualiges Spiel für mich. Aber wenn vielleicht Elder Scrolls Card Game des Legends ein bisschen komplexer wird, ich keine Ahnung, Karten, wie gesagt, Sammelkartenspiele gehen irgendwie immer. Von daher, das könnte durchaus auch interessant werden noch, letztendlich. Aber großes Erwarten tun wir da, glaube ich, erstmal nicht von. Ne? Es ist halt so. Ja. Nee, also ich meine, es gibt ja einen Grund, warum Hearthstone so erfolgreich ist, wo ich das Gefühl habe, ist, weil es halt nicht Magic ist. Ja. Leider. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt da ein mega komplexes Kartenspiel draus machen, weil das halt da halt nicht der Mass Appeal drinsteckt. Ja. Ich habe ja auch schon oft darüber gesprochen, wie ich zu Hearthstone stehe, aber ich weiß nicht, ob da nicht auch der Zug wieder schon ein bisschen abgefahren ist in dem Moment. Ja. Also ich habe das Gefühl, es gibt bestimmt schon Fans, die sagen, wenn ja, ich würde das auf jeden Fall auch ausprobieren, aber ich glaube, Hearthstone hat auf jeden Fall den Vorteil, wieder alles als Erster gemacht zu haben und vor allem halt eine krass starke Franchise mit immer zu richtig, haben. Eine krass starke IP. Ich meine, wir haben schon bei Elder Scrolls Online gesagt, bei Elder Scrolls Online ist was anderes, weil Elder Scrolls sich für das MMO-Genre an sich anbietet, auch wenn die IP vielleicht nicht diesen Sog hat, wie es ein Warcraft eben hat oder selbst ein Star Wars eben hat. Von daher, ja, muss man abwarten. Weiß nicht, wie das wird. Ich bin eher skeptisch. Ich bin auch skeptisch, definitiv. Also diese ganze Geschichte mit Zug abgefahren ist, glaube ich, schon tatsächlich auch ein Faktor. Mittlerweile hat Hearthstone sich so krass etabliert. Es gibt auch nicht groß Konkurrenz. Und entsprechend sehr, sehr schwierig. Aber keine Ahnung, also angucken werde ich mir auf jeden Fall mal. Die werden, glaube ich, auch nicht mega viele Ressourcen daran investieren. Wenn wir ehrlich sind, macht Blizzard derzeit das meiste Geld mit den Dingen, in denen sie, glaube ich, nicht krass viele Ressourcen investieren. Hearthstone wird auch keine 200 Leute 3 Jahre gebraucht haben, das zu entwickeln, wenn wir ehrlich sind. Und von daher, glaube ich, sind die glücklich mit dem Geld, das sie da machen. Anscheinend arbeiten sie intern an Heroes of the Storm schon wesentlich länger, aber eben als so eine Art Spaßprojekt. Von daher, glaube ich, stehen die ein bisschen anders zu. Aber ja, insgesamt Bethesda Pressekonferenz, ganz minimales Fazit, bevor wir dann eben am Ende nochmal über die ganze E3 ziehen. Für die erste Pressekonferenz, fand ich, war sie extrem gelungen. Der ganze Aufbau war gut. Ich finde, sie sind da sehr gut mit umgegangen. Wie gesagt, Todd Howard funktioniert einfach super gut. Dieses ganze Fallout-Präsentationsding fand ich extrem gut. Wie sie es rangegangen sind, wie viel sie gezeigt haben. So ein Media-Blowout ein paar Monate bevor es rauskommt, finde ich, ist immer eine extrem gute Idee. Wie oft wir schon gesagt haben, hey, macht es doch einfach mal so, anstatt 3 Jahre vorher einen Trailer zu zeigen, 2 Jahre lang die Schnauze zu halten und dann so nach und nach so Informationen durchsickern zu lassen. Macht es doch einfach mal so, ihr redet nicht drüber, obwohl alle wissen, ihr entwickelt es. Dann stellt euch ein paar Monate vorher hin und sagt, bam, das ist das Spiel und dann kommt es einfach auch ein paar Monaten. Dieser ewige, endlose Hype-Train, sodass man über 3 Jahre hinweg gespannt sein muss, um dann letztendlich dann halbwegs enttäuscht zu sein oder einfach den Hype nicht lange genug aufrechterhalten zu können und zu sagen, okay, mittlerweile habe ich einfach das Interesse verloren. Das hast du alles nicht, diese Probleme, wenn du es eben so machst und es einfach direkt präsentierst. Fand ich extrem cool. Und der ganze Rest, ja, Doom gibt es bestimmt seine Anhänger. Wie gesagt, ich fand dieses ganze Gore ein bisschen zu übertrieben, aber bestimmt trotzdem cooler Titel. Und Dishonored 2 ebenfalls. Also ich würde sagen, für das erste Showing auf der E3 eine durchaus gelungene Pressekonferenz. Definitiv. Ich meine, Bethesda hat natürlich den Vorteil, dass also in dem Sinne, dass ich schon das Gefühl habe, man weiß schon, warum sie diesmal das erste Mal da waren und vielleicht auch die nächsten Jahre nicht wieder da sein werden, weil sie natürlich im Gegensatz zu den anderen Großen schon weniger zu zeigen haben. Der Vorteil ist daraus, dass sie sich mehr Zeit für die einzelnen Titel nehmen können. Ich meine, auf einer anderen Pressekonferenz kannst du halt keine 40 Minuten über ein Spiel reden, weil die Pressekonferenzen so vollgepackt sind, dass du gar nicht die Zeit hast. Dementsprechend hatte Bethesda schon den Luxus, das zu tun, hat das auch dementsprechend sehr gut umgesetzt. Und ich würde auch sagen, also rundum gelungene Pressekonferenz für Bethesda. Ich erwarte, wie gesagt, nicht, dass sie jetzt die nächsten Jahre immer da sein werden, aber ja, hat auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck gemacht, meiner Meinung nach. Ja, definitiv. Aber du hast auf jeden Fall recht. Also nächsten Jahre muss man jetzt halt erstmal abwarten. Im Normalfall kommt nicht jedes Jahr entweder ein Fallout oder ein Elder Scrolls Game raus, was ja auch gut so ist. Und alle anderen Titel sind dann eher kleiner. Und wenn du keinen Fallout 4 hast dieses Jahr, dann ist es Doom und Dishonored, das du da zeigst. Und dann wird es wieder ein bisschen fragwürdig, ob es sich wirklich lohnt. Von daher wahrscheinlich nicht. Aber dieses Jahr hat es definitiv gelohnt, würde ich sagen. Direkt im Anschluss kam dann, nicht direkt im Anschluss, aber die nächste Pressekonferenz, über die wir reden, kam dann schon einer der großen Riesen, nämlich EA. Die ja tatsächlich auch dann doch so einige Erwartungen irgendwie erfüllen mussten, hatte ich das Gefühl. Zumindest nachdem sie letztes Jahr ja eigentlich nur ein kompletter Tease war von allem. Schon. Waren, glaube ich, dieses Jahr die Leute ein bisschen, ja, ein bisschen interessierter an der ganzen Geschichte. Und letztendlich haben sie so halbwegs delivered, habe ich das Gefühl gehabt. Ich meine, das große Problem ist, es gibt immer Downtime mit EA Sports. Das interessiert keinen von uns so richtig. Trotzdem war es natürlich drin, muss auch drin sein. Ich fand es ja ein bisschen ungünstig, aber da reden wir vielleicht im Fazit nochmal drüber, wie sie es platziert haben. Aber jetzt das erste große Spiel, über das wir reden wollen und müssen, ist Star Wars Battlefront. Ja, das war so dieses große Ding auf der, weiß gar nicht, was würde ich sagen, kam auch, glaube ich, als letztes. Ja, so ziemlich. Sie hatten ja schon vorher Koop-Modus gezeigt bei Microsoft. Wenn ich mich nicht irre, waren sie bei Microsoft? Nee, ja. Sie waren bei Sony. Das heißt, Sony kam danach. Ja. Also sie waren, das war die erste Präsentation auf E3 war bei EA. Okay. Genau. Und das war eben Großteil Mehrspielermodus, war auf Hoth. Man hat eben den Battle um Hoth gesehen. Das ist ja jetzt so mit das Ikonenhafteste, was man zeigen kann. Große AT-ATs sind auch unterwegs, dann konnten sie die natürlich auch schon zeigen. Kleine AT-STs haben sie ebenfalls gezeigt, die tatsächlich auch so wirken, als wären sie frei steuerbar. Das war ja noch so ein bisschen so eine kleine Frage. Wir haben ja auch schon öfter mal über Battlefront geredet. AT-AT, wie gesagt, läuft auf Schienen, nicht ganz so cool. Dafür haben wir jetzt aber auch schon gesehen, so ein bisschen Dogfights. Eben mit Flugzeugen und so ein Kram in der Luft also. Das heißt also, so ein bisschen Luftkämpfe hat man definitiv auch schon gesehen. Das Spiel sieht super schön aus, brauchen wir nicht drüber reden. Das war irgendwie zu erwarten und ist, glaube ich, auch keine große Überraschung. Spielerisch gesehen können wir jetzt immer noch nicht so mega viel dazu sagen, habe ich das Gefühl. Verschiedene Klassen und so ein Kram, keine Ahnung, wie sich das jetzt alles unterschiedlich spielt. Man hat noch nicht wirklich in Action gesehen die Heldenklassen. Man hat sie nur gesehen, wie sie, also man hat auch nicht aus der Heldenklasse selbst irgendwie Kampf gesehen, sondern nur gesehen, wie sie auftauchen. Trotzdem an sich, glaube ich, ein ganz gutes Showing. Sah schon extrem gut inszeniert auf jeden Fall aus. Wie wir ja schon letzte Folge gesagt haben, über gewisse Spiele reden wir eben dann innerhalb der Pressekonferenz, wo mehr gezeigt wurde, auch selbst wenn sie auf anderen waren. Das ist jetzt eben so ein Titel, wo das zutrifft. Wie gesagt, bei Sony gab es dann noch Koop zu sehen, der, glaube ich, auch ganz interessant ist. Allein schon, weil es einen Koop-Modus gibt, glaube ich, ist das ganz, ganz spannend eigentlich, weil, naja, keine Ahnung, Koop ist immer gut und das war jetzt etwas, was man vorher noch nicht wusste. Ist, glaube ich, auch ganz gut angekommen bei den Leuten. So ein bisschen Singleplayer soll es eh sowieso geben. Insgesamt, glaube ich, ist es aber eher eine Dreingrabe der Haupt. Das Hauptaugenmerk liegt immer noch auf dem Multiplayer, würde ich sagen. Und der sah gut aus, aber ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt mega viele Skeptiker irgendwie überzeugt davon wurden, dass es doch ein super gutes Spiel ist und dass jetzt die Leute, die eh schon gehypt waren, jetzt irgendwie noch mehr gehypt sind. Das sah einfach ungefähr nach dem aus, was man erwartet hat. Schöne, coole Spielszenen, aber jetzt mehr auch nicht, würde ich sagen. Ja. Ja. Als jemand, der weder Battlefield noch Star Wars Fan ist. Stimmt. Glaube ich, lasse ich es mit dem Kommentar. Wie gesagt, viel muss man euch dazu sagen. Ich meine, das ist jetzt kein Neuankündigung gewesen. Wir haben davor schon einiges gewusst. Das hat man bewegt. Wir haben auch schon, glaube ich, im Podcast auch schon darüber geredet, dass die AT-ATs nicht, genau, nicht freisteuerbar sind. Ja. Ja. Und das haben wir dann ja auch im Trailer gesehen. Jetzt haben wir bewegte Spielszenen gesehen, die, glaube ich, niemanden groß überrascht haben. Nächster Titel war, glaube ich, ein bisschen enttäuschend. Star Wars, bin ich schon weiter bei Star Wars. Mass Effect Andromeda. Ich glaube, auch wenn das nicht besonders realistisch war und, glaube ich, auch wenn sie viele Leute das nicht erwartet haben, viele Leute haben zumindest erhofft, dass man mehr dazu sieht, als nur einen sehr, sehr kurzen Trailer. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt Teaser nennen kann. Das waren vielleicht 15 Sekunden Teaser. Ja, weil man sieht halt eben jemanden in N7 Armor, ganz klassisch aus dem N7-Programm, der vor einer, auf der klassischen Galaxiekarte, die man ja schon aus den Mass Effect-Spielen kennt, da drüber steht, eben was auswählt. Man sieht ein paar Außenmissionen mit dem Mako, man sieht ein bisschen rumgelaufen und rumgerennen und so ein Kram. Es gab ein paar mehr Infos, und das war's vom Prinzip her auch. Davon abgesehen haben die Infos hauptsächlich das bestätigt, was wir aus den geleakten Infos schon wussten. Was natürlich ganz interessant ist, weil natürlich dadurch wieder Spekulationen aufgekommen sind, okay, das, was sie jetzt gesagt haben, was beileibe nicht viel ist, sie haben einfach nur gesagt, okay, er spielt in der Andromeda-Galaxie, er spielt viele Jahre nach dem Ende von Mass Effect 3 von der ersten Mass Effect-Trilogie. Man hat einen neuen Charakter, der eben dieser Space Explorer ist und so ein Kram, der neue Dings erschließt. Man hat diese ganze Andromeda-Galaxie. All diese Dinge waren eben Sachen, die in dieser Survey auch drin standen, die wir ja schon mal vorgestellt hatten. Und all die bestätigen sich jetzt. Das heißt, die Leute sagen, okay, anscheinend läuft es tatsächlich ein bisschen wie bei Dragon Age. Das könnten also tatsächlich sehr valide Informationen sein, die wir da damals gekriegt haben. Mehr haben sie aber sonst dazu nicht gesagt. Wie gesagt, der Teaser war ziemlich kurz. Ich glaube, das war schon ein bisschen enttäuschend für den einen oder anderen. Wie gesagt, ich persönlich habe nicht erwartet, dass Mass Effect jetzt plötzlich mit, was ich was, Gameplay und eine Viertelstunde Render-Trailer aufwartet. Aber ganz klein wenig mehr Infos hätte ich schon ganz gern gehabt, definitiv. Ich hätte nicht unbedingt einen größeren Trailer gebraucht, aber ein paar mehr Infos hätte ich ganz gern gehabt. War nicht der Fall, aber naja, gut, keine Ahnung. Sie haben jetzt zumindest auch ungefähr das Release-Window gesagt. Wenn ich mich nicht irre, Holiday 2016. Ja. Und das war's vom Prinzip her. Ich hätte auch ehrlich sagen, also ohne jetzt ein Mass Effect-Fan zu sein, hätte ich schon ein bisschen erwartet, dass es zumindest ein bisschen mehr gibt als nur diesen mickrigen Teaser. Also ja. schwer. Ich habe auf jeden Fall erwartet, dass sie da sind, mit ein bisschen mehr, ich weiß nicht, also nicht Gameplay wahrscheinlich nicht, das ist noch zu früh, aber zumindest ein richtiger Cinematic Trailer hätte ich mir schon erwartet irgendwie. Also ja, ich mir auch definitiv. Vor allem, weil die heutzutage so gang und gäbe sind. Richtig Gameplay-Trailers zum Reveal gibt es meiner Meinung nach eh fast nur noch in Japan, wenn überhaupt. Und deswegen keine Ahnung. So ein CGI-Trailer wäre auf jeden Fall nicht verkehrt gewesen, glaube ich. Aber gut. Definitiv nicht. Ich glaube, das Problem, was ich so ein bisschen hatte, war halt, dass es halt der Reveal-Trailer war. Und dafür war er extrem unspektakulär. Und vor allem hatten wir ja vorher einen Teaser. Und dieser Teaser, der hat ja wirklich gar nichts gezeigt. Der hat ja in alter Mass Effect-Grafik gezeigt, wie ein Krogan irgendwo rumsteht. Also das war ja wirklich nicht viel. Aber man hat halt dieses Ding schon, wir haben schon ganz minimale, also wir haben schon ganz minimale Szenen als Teaser gesehen. Und dann kommt der Reveal-Trailer und der hat kaum narrativen Inhalt oder sowas. Er zeigt kaum irgendwas groß Neues, sondern es ist eher so, Und gerade weil wir eben diesen riesigen Informationsleak vorher schon hatten, war es halt so, okay, wir wissen nicht mehr als vorher. Wir wussten ehrlich gesagt vorher schon mehr, als wir jetzt nochmal bestätigt gekriegt haben. Wir haben nicht mehr gesehen als vorher. Und letztendlich war einfach nur der Name da, plus Holiday 2016. Ich meine, ist jetzt noch ein Stück hin, wer weiß, ob es sich auch noch verschieben und dann kommt es halt im Frühjahr 2017. Aber ja, so ein bisschen mehr hätte drin sein können, finde ich auch. Nächster Titel, glaube ich, auch sehr gespannt erwartet von den meisten, war Mirror's Edge Catalyst. Ja, auch, glaube ich, der Titel, auf den ich am meisten gespannt war, eigentlich auf der E-Pressekonferenz. Also, Man hat ja den Titel ein paar Tage vor der Pressekonferenz schon offiziell angekündigt und damit sogar schon angedeutet, dass Mirror's Edge eben eine prominente Rolle in der Pressekonferenz einnehmen wird. Man hat jetzt auch schon erste Gameplay-Szenen gesehen. Und ja, was soll ich sagen? Es sieht immer noch so aus, wie Mirror's Edge eben auszusehen hat. Also dieses sehr diese sehr sterilen Umgebungen, natürlich alles grafisch sehr viel schöner, als es noch im Vorgänger war, auch wenn der Vorgänger immer noch ein fantastisch schönes Spiel ist, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Man hat ein bisschen mehr Action gesehen im Trailer. Ich bin mir nicht sicher, ob man das jetzt extra nur für die Pressekonferenz gemacht hat oder nicht, oder ob wirklich man vielleicht ein bisschen mehr zumindest mit der Faust kämpfen muss. Ich hoffe nicht. Ja, ich auch. Aber ansonsten bin ich eigentlich immer noch recht gespannt auf dieses Spiel. Ich habe den Vorgänger ja sehr gerne gespielt und bin froh, dass jetzt ein Nachfolger kommt und ja, bin super gespannt drauf. Definitiv, ja. Ich muss auch sagen, Mirror's Edge Catalyst war so einer dieser Titel, an den ich jetzt keine krass großen Erwartungen hatte. Ich bin ehrlich, der erste Titel war cool, ich habe ihn auch sehr gern gespielt, hat aber nicht groß durch Story oder sonst irgendwas bestochen, sondern durch reines Gameplay. Die Story fand ich persönlich relativ generisch. Ich fand die Welt wunderschön, weil sie halt eben so einen durchgehend monochromen Artstyle hatte, wie du es hier gerade auch schon gesagt hast. Dieses schöne Weiß und Rot fand ich, hat sehr gut funktioniert. Und allein das Gameplay hat halt extrem viel Fun gemacht. Von daher bin ich jetzt irgendwie nicht so, dass sie sagen würde, wow, ja endlich, erzählen sie quasi die Pre-Story dazu. Sie scheinen wesentlich mehr Fokus auf die Story zu legen, im Gegensatz zum ersten Teil. Ob das gelingt oder nicht, sei mal dahingestellt, sehen wir dann jetzt erst noch. Und ansonsten scheint wieder genau eingefangen zu sein, was mich auch beim ersten Film fasziniert hat. Dieses ganze bisschen mehr Action und Kampf und so ein Kram, ja, hoffen wir mal, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Die ganze Idee dahinter, das ist ja anscheinend jetzt, so wie es aussieht, ein bisschen Open World. Ich habe das Gefühl, das kann natürlich mit Mirror's Edge extrem gut funktionieren. Macht natürlich das Level-Design wesentlich schwieriger, weil dieses gerade straighte Level-Design, es gab ja vor allem auch, was ich mit am besten fand im ersten Teil, waren die geilen Time-Trials, die man machen konnte. Diese einzelnen Level-Abschnitte einfach nochmal möglichst schnell durchgehen. Ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man eine Open World hat, aber ansonsten natürlich an sich bietet sich das für das Konzept schon ganz gut an. Und jetzt sind wir mal definitiv gespannt, was daraus wird. Wie gesagt, im Gegensatz zum ersten Teil ein bisschen mehr Story würde ich jetzt nicht verkehrt finden. Ich mochte, ehrlich gesagt, diese Comic-Sequenzen, die sie im ersten Teil hatten, eigentlich ganz gerne. Wenn sie das so ähnlich wieder umsetzen, ein bisschen cooler und schöner, dann könnte ich mir vorstellen, dass es auch ganz, ganz gut wirken könnte eben in der Welt. Mal abwarten. Aber andererseits habe ich das Gefühl, es ist so eine Gameplay-Bank. Das hat sich komplett durch das Gameplay getragen, das Spiel. Wenn daran werden sie wahrscheinlich nicht krass viel verändern, weil so viel mehr technische Möglichkeiten hast du jetzt heute auch nicht, die das irgendwie nochmal verändern oder verbessern. Von daher, solange sie die Bewegungen, den Spielfluss wieder richtig gut hinkriegen, steht dem, glaube ich, nichts im Wege, dass das Gameplay technisch wieder ein richtig geiles Spiel wird. Und alles andere ist mir persönlich eigentlich relativ egal. Also wenn die Story nicht besonders gut wird, scheiß drauf, war die eher vom ersten. Die meisten haben ja wirklich so nur dieses Gefühl, wenn du vor allem diese ganzen Time-Trials gemacht hast und es geschafft hast, sozusagen die Rekorde zu brechen. Diesen Adrenalinschub, den man auch da gekriegt hat, wenn man dann wirklich richtig schnell über den Parcours sozusagen gelaufen ist, war schon ziemlich geil, also. Auf jeden Fall. Das Geschwindigkeitsgefühl war extrem gut dafür, dass man First Person gerannt ist einfach nur. Dieses irgendwo rüberschlittern darüber, auch den Impact, den man gespürt hat, wenn man sich dann aufschlägt und abrollt und sowas, war schon sehr gut umgesetzt, das muss man echt sagen. Nächster Titel, der neue Need for Speed Titel, der kommen wird. Keine Ahnung. Need for Speed kehrt so ein bisschen zu seinen erfolgreichsten Zeiten zurück, hat man das Gefühl. Also Underground Most Wanted, dieses ganze Karren tunen und dann rumbrettern und von der Polizei verfolgt werden. Und übertrieben komische Charaktere. Ja, genau. Übertrieben bescheuerte Real-Life-Actor, die in so schlechten computergenerierten Hintergründen die Story nachspielen. Aber so muss es sein. Ja, voll. Ich finde es auch. Ich finde das total geil. Also auch als wir das gesehen haben, da haben wir auch gleich drüber geredet, als wir mit 4, 5 Leuten saßen und die Pressekonferenz geguckt haben, war gleich so, ein Glück ist das zurück. Das war so schön immer. Das ist halt dieses Command & Conquer Trash-Charme. Das muss irgendwie einfach sein. Ich finde das total geil. Mir hat das super viel Spaß gemacht damals schon. Und ich habe das Gefühl halt, Tuning mit Polizeiverfolgungsjagden in wunderschöner Grafik und ein bisschen arcadigere Spielgefühle als zum Beispiel Shift das hatte, wunderbar. Mehr wollen Need for Speed Fans, glaube ich, nicht. Ich hoffe, das Tuning wird entsprechend ausgefeilt und umfangreich. Das haben sie dann ja nach Need for Speed Undercover. Nee, wie ist das? Need for Speed Undercover? Ich habe die Überblick irgendwann verloren. Ja, auf jeden Fall, genau. Also sie haben es ja irgendwie so nach dem ersten Underground-Teil haben sie es dann runtergeschraubt so ein bisschen, beziehungsweise ich glaube im zweiten war es auch relativ viel. Dann ging es zwar immer weiter runter, im Most Wanted war es ja dann hauptsächlich nur noch so Einzelteile ausbauen. Ich hoffe, das wird wieder ein bisschen mehr. Aber ansonsten, geile Grafik, Autoverfolgungsjagden, getunte Autos, wunderbar, mehr will niemand von Need for Speed haben und ich glaube, das delivern sie. Und sie haben sich jetzt ein bisschen Zeit auch genommen für den neuen Teil, also ich bin mal vorher sehr optimistisch, dass das auch mal wieder ein sehr erfolgreicher Need for Speed-Titel werden könnte. Also wenn sie wirklich dieses Gefühl von Most Wanted und so einfangen, dann... Ich meine, an sich, Gefühl... Underground habe ich super gern gespielt damals. Ja, so ein bisschen auch. Bock. Ich meine, ich glaube, seitdem habe ich nicht mehr wirklich Need for Speed gespielt, aber so ein bisschen hätte ich schon wieder Bock drauf. Also. Ich habe halt noch Most Wanted gespielt und das hat mir schon auch extrem viel Spaß gemacht. Ich mochte auch dann in Underground 2 Glas, glaube ich, auch schon, wo sie die offene Spielwelt hatten. Ja, in Underground 2 haben sie die offene Spielwelt eingeführt. Genau, und das fand ich ehrlich gesagt extrem geil. Das ist ja anscheinend in den jetzigen, halbwegs aktuellen Titeln nicht mehr ganz so gut gelungen. Ich glaube, Henrik hat ein paar davon gespielt und meinte, das war nicht ganz so geil. Früher war das total geil, frei rumzufahren, auch dieses einfach an Autos vorbeizufahren und zu einem Rennen herausfordern auf eine Viertelmeile oder so ein Scheiß. Super cool. Das hat echt schon immer sehr viel Spaß gemacht. Also wenn sie das einigermaßen hinkriegen, glaube ich, dann wird es ziemlich cool. Dann kommt nochmal ganz kurz jetzt am Rand erwähnt Plants vs. Zombie Garden Warfare 2. Da haben wir ja schon zu gesagt, dass es nicht besonders interessant ist. Gameplay, das man jetzt gesehen hat, keine Ahnung, es gibt verschiedene Klassen, die sie anscheinend auch relativ unterschiedlich spielen in dem, was sie können. Das ist ja an sich jetzt pauschal nichts Schlechtes. Ich weiß nicht, ob es im ersten Teil auch schon gab, aber wenn nicht, dann ist es, glaube ich, eine ganz coole Neuerung. Wenn es es doch gab, dann, naja, keine Ahnung. Muss es halt wahrscheinlich wieder rein. Trotzdem, naja, immerhin. Gameplay sieht halt, finde ich persönlich jetzt nicht gerade sehr schlecht aus. Ich habe das Gefühl, das sieht echt ganz cool aus. Ich meine, der erste Teil war ganz erfolgreich. Keine Ahnung, wie der in der Form der Anspruch ist, aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, so kindgerechte Multiplayer-Shooter sind halt auch ein bisschen schwerer zu machen. Und ich habe das Gefühl, das haben sie, glaube ich, einigermaßen hingekriegt, mit einer Mischung aus halbwegs Anspruch und trotzdem relativ easy spielbar. Aber ansonsten ist halt Plants vs. Zombie. Ich meine, wir erwähnen es, weil es halt riesig ist und viel Geld produziert, aber keine Ahnung, wen interessiert das? Dann haben wir so einen größeren Block EA Sports. Da kannst wahrscheinlich nur du was zu sagen. Und ich glaube, wir werden auch nicht auf die meisten Sachen nicht wirklich eingehen. So wie Madden oder so ein Scheiß, glaube ich, haben wir keine große Meinung zu. Ja, ja. Aber FIFA 16, glaube ich, gerade weil eben auch Frauenteams dabei sind. Da ja, ich glaube, FIFA 16 ist vielleicht erwähnenswert diesmal nicht nur wegen irgendwelcher Gameplay-Erneuerungen, sondern hauptsächlich eben durch die Neuerung, dass zum ersten Mal eben Frauenfußballteams im Spiel enthalten werden. Erstmal nur die Nationalmannschaften und es sind, glaube ich, 16 Nationalmannschaften. Leider fallen da so die üblichen Verdächtigen raus, die auch bei den Männern rausfallen, nämlich zum Beispiel auch die japanische Nationalmannschaft, was natürlich bei den Frauen noch ein bisschen schwerer ins Gewicht liegt, da sie da amtierende Weltmeister sind noch. Ich wollte sagen, weil sie da ziemlich groß sind. Aber ich weiß, dass der japanische Fußballverband sich da ein bisschen querstellt, wenn es nicht gerade ein offizielles FIFA-Weltmeisterschaftsspiel ist oder so, ist die japanische Nationalmannschaft nur in PES drin. Was irgendwie Sinn macht, weil PES wird dann von Konami gemacht. Richtig. Das heißt, da hat EA die Lizenz nicht, was ein bisschen schade ist, aber Deutschland ist drin, Norwegen, Brasilien, Frankreich, die USA. Also eigentlich somit eigentlich fast alle wichtigsten Frauennationalmannschaftsteams sind drin. Sie haben anscheinend auch dafür völlig neues Motion Capturing gemacht. Also die bekanntesten Spielerinnen oder so haben dann auch, deren Gesichter sind also auch originalgetreu im Spiel. Ich bin sehr gespannt darauf, wie sich das letztendlich spielen wird, was EA dann auch in dem Sinne erlauben wird. Also, ich meine, klar, nach dem Announcement-Trailer konnte man sich die Kommentare auf YouTube nicht anschauen. Also, was da an frauenfeindlichen Kommentaren rumgelaufen ist, das war schon abenteuerlich. Das war schon quasi abenteuerlich. Ich habe es gerade kurz gelacht, weil das halt schon fast abstrus ist, aber es war eigentlich auch nicht wirklich lustig. Es war nicht lustig. Also, ich meine, es ist ein Kommentar wie, Frauen gehören eher den Herd als an der Fußball, gehören noch zu den absolut harmlosesten Kommentaren. Vor allem, weil man da auch das Gefühl hat, das sind halt so typische Troll-Kommentare, aber da sind schon Leute auch aus ihrer Ecke gekrochen, die nicht einfach nur so aus reinem Troll. Vor allem, wenn halt viele Leute dann rauskommen, so, ja, sie hätten die Ressourcen für was anderes verwenden können, das ist ja völliger Bullshit, niemand braucht Frauenfußball und so weiter. Also, ja. Ich finde, EA tut gut daran, das zu tun. auf jeden Fall. Ich finde, man verteidigt EA ja selten für irgendwelche Entscheidungen, aber ich glaube, das ist sehr verteidigenswert und sehr lobenswert, dass sie den Frauenfußball endlich auch mit integrieren. Und letztendlich hat das auch gar nichts damit zu tun, dass man damit mehr Frauen zum FIFA-Spielen bewegen möchte, weil man darf nicht vergessen, die hauptsächlichen Fans von Frauenfußball sind auch Männer. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, das wird allerhöchste Zeit. Es wird natürlich jetzt die Frage, wie werden sie das implementieren? Werden man Männerteams gegen Frauenteams spielen können? Wie wird das, weil da gab es ja wieder die Debatten. Ja, aber dann dürfen sie ja nicht die gleichen Werte kriegen wie die Männer und blabiblub. Ja, ja, natürlich gibt es Unterschiede zwischen Frauenfußball und Männerfußball, aber ich weiß, also ja. Es ist, ich finde es gut, dass sie es machen. Ja, ich auch. Absolut lobenswert und ich hoffe, da können diese ganzen Trolle und was ich was, Frauenhasser und so weiter auch nichts mehr dagegen ausrichten. Die Sache ist halt einfach dies, es ist halt einfach auch eine Anerkennung dafür, dass Frauenfußball in den letzten Jahren krass gewachsen ist. Und es ist natürlich immer noch ein Stück weit eine Nische, aber Frauenfußball ist viel relevanter als vor selbst, was ich weiß, 5, 6 Jahren. Vor allem ist halt auch Frauenfußball in manchen Ländern relevant, in der Männerfußball irrelevant ist. Amerika zum Beispiel. Zum Beispiel, ja, weil die amerikanischen Frauen auch wesentlich erfolgreicher sind als natürlich, die amerikanischen Männer. Natürlich, aber ich wette, der allgemeine Durchschnittsamerikaner kann eher eine Fußballspielerin nennen als einen amerikanischen Fußballspieler. Also definitiv, ja. Und das ist ja auch zu Recht so, also deswegen definitiv. Und das ist ja auch, ich finde es ja auch ganz cool, EA ist da finde ich auch ganz cool mit umgegangen. Sie haben ja gesagt, naja, wir haben das bisher nicht gemacht, weil das halt viel Arbeit ist, weil das zusätzliche Arbeit ist, weil wir das auch richtig machen wollen. Und das ist ja auch wichtig, finde ich. Weil man eben nicht einfach nur sagen kann, wir modellieren halt mal grob die Modelle, versuchen ein paar Gesichter einzuscannen und klatschen das auf und das normale. Man muss ja auch sagen, Frauenfußball sieht halt auch anders aus als Männerfußball. Das stimmt ja auch auf jeden Fall. Es ist ein anderes Animationsskelett, es ist eine andere Geschwindigkeit, es sind komplett andere Werte, es sind andere Spieler. Das macht einen riesen Unterschied und das muss man, wenn schon, richtig machen. Also ich hätte es viel schlimmer gefunden, wenn sie gesagt hätten, bla bla bla, Erweiterung, wir nehmen einfach das normale männliche Skelett, das wir für die Fußballspieler haben, wir klatschen da eine weibliche Textur drüber und dann spielt sich das genauso wie der ganze Rest. Das hätte ich persönlich total scheiße gefunden. Ich find's cool, dass sie sagen, nee, das ist mittlerweile, ist Frauenfußball relevant und wir entsprechend honorieren wir das auch, indem wir die Teams mit reinnehmen und indem wir uns die Mühe geben, das richtig zu integrieren. Und jetzt, wo sie damit erstmal angefangen haben, habe ich das Gefühl, ist dann auch in Zukunft leichter, das dann eben auch in größerem Rahmen tatsächlich auch vielleicht mit Ligen zu integrieren, wobei ich nicht weiß, ob das tatsächlich so der Fall ist. Ich meine, Frauenfußball findet dann doch eher auf internationaler Ebene statt. Da ist es halt, Ligen sind halt noch wirklich absolut Nische in dem Sinne. Ja. Also ich glaube, das wird noch ein bisschen schwierig werden, aber ich glaube, es ist erst ein erster guter Schritt, wenn man mit Nationalteams anfängt. Absolut, genau. Aber ich finde es auch definitiv wichtig, dass sie das getan haben, auf jeden Fall. Und dann ist es auch scheißegal, was der Rest dazu sagt. Ich glaube, für Fußballfans, für FIFA-Fans ist das einfach nur positiv. Ich meine, je mehr du zum Spielen hast, desto mehr hast du zum Spielen. Das gibt Tipps, ne? Kann man jetzt ja, gibt's keinen einzigen negativen Punkt für. Ansonsten, wie gesagt, auf den ganzen Bereich, glaube ich, wollen wir nicht groß eingehen. Wie gesagt, NHL und Madden und so ein Kram, selbst NBA Live. Das kommt alles raus, wird bestimmt entweder, also NHL und Madden bin ich mir ziemlich sicher, es wird auch wieder ganz gut werden. NBA Live bin ich mir nicht ganz so sicher, da ist die Konkurrenz, glaube ich, dann noch ein bisschen weiter vorne, aber. Da ist 2K, glaube ich, seit Jahren schon ziemlich der Platzhirsch, ja. Aber wer weiß, vielleicht kriegen sie das auch wieder in den Griff. Selbst wenn, interessiert, glaube ich, eh kaum jemanden. Das letzte Spiel, das wir noch erwähnen, ist ein kleiner Indie-Titel, den sie vorgestellt haben. Und es ist ein bisschen, ich glaube, ja, also wir werden, glaube ich, gleich noch ein bisschen drüber reden müssen, warum überhaupt bei EA ein Indie-Titel auftaucht auf der Pressekonferenz und was da genau das Verhältnis ist. Erstmal über das Spiel an sich, das heißt Unravel, ist von einem schwedischen Studio, irre ich mich gerade? Nee, ist ein schwedisches Studio, ne? Mit einem Hauptcharakter, der Yarny heißt und der eine aus Yarn, also aus Wolle, Wollfäden. Quasi, aus Wollfäden bestehende Stoffpuppe ist, die wie eine Katze aussieht. Und Unravel, weil das Spielprinzip sehr darauf aufbaut, dass während man durch das Level läuft mit Yarny, er ist halt sehr knallrot und das ganze Level ist dann halt in eher ruhigeren Farben gehalten und man hinterlässt die ganze Zeit eben einen roten Faden quasi in der Welt, den man auch backtracken kann, den kann man auch nutzen, um zum Beispiel über Abgründe zu schwingen und so ein Kram. Das ist also Teil des Spielelements auf jeden Fall und ich glaube, es geht hauptsächlich tatsächlich um Artstyle. Es ist so wie es aussieht, ein relativ straightforward Platformer, außer dass man eben diesen Wollbindfaden hat, mit dem man dann eben so ein, ja, den man eben nutzt, um durch die Level zu schwingen, aber ich würde jetzt behaupten, das ist jetzt auch kein mega innovatives Gameplay-Element. Tatsächlich, glaube ich, geht es wieder viel um Artstyle und Feeling und sowas. Ich persönlich fand den Titel jetzt nicht mega spannend und cool. Es war ganz nett, diesen Typen zu sehen. Sie haben den Creator da gehabt, der das Ganze, der so ein bisschen die Idee hatte. Der hat auch erzählt, dass er das eben auf dem Familienurlaub hatte, wo er eben diese kleine Stoffkatze irgendwie gebaut hat und mit der er irgendwie dann halt Abenteuer erlebt hat mit seinen Kindern und da ist ihm irgendwie die Idee gekommen. Klingt süß, ist jetzt tatsächlich für so eine Origin-Story nicht besonders kreativ auch wieder andererseits und ich habe auch das Gefühl, das ganze Spiel ist nicht besonders kreativ in dem, was es tut. Schwer zu sagen, ist noch relativ früh, aber mega begeistert hat es mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Sieht wunderschön aus, das muss man sagen. Engine und Artstyle sehr, sehr cool. Auch wie man eben diese rote Katze hat in der relativ pastellfarbenen Welt. Das wirkt schon sehr, sehr gut. Ansonsten muss ich sagen, meh. Ich weiß nicht, ob es dir da anders ging. Also, ich bin eigentlich relativ neutral gegenüber dem Titel. Ich kann ja verstehen, warum das aber für viele so mit das beste Spiel auf der EA-Pressekonferenz ist. Das ist auf jeden Fall etwas völlig anders als das, was EA normalerweise präsentiert. Das ist so ein bisschen der EA-sche Approach an Child of Light, hat man irgendwie so ein bisschen das Gefühl. Ich denke vor allem, dass es natürlich vor allem auch Spieler angesprochen hat, die normalerweise sich die EA-Pressekonferenz anschauen und sich da denken, da ist halt nichts für mich dabei. Weder Sport noch Shooter noch sonst oder Rennspiel oder sonst irgendwas, sondern ein Plattformer, der relativ anders aussieht als alles andere, was EA sonst anbietet. Und ich meine, klar, Plattformer und Indies mittlerweile so Standard, dass man das fast das Gefühl hat, das ist das 0815-Genre der Videospielindustrie. Es ist fast synonym, könnte man behaupten. Aber andererseits weiß ich, es hat auf jeden Fall, denke ich, seinen Charme. Es gibt ja Leute, die stehen voll auf dieses Spiel, deswegen kann ich nachvollziehen, warum Leute halt sagen, das war irgendwie mit das interessanteste und überraschendste Spiel, das sie auf der EA-Pressekonferenz gezeigt haben. Und das stimmt definitiv auch. Würde ich auch so bestätigen, ja. Es war schon definitiv der überraschendste Titel. Das ist, glaube ich, auch so das Interessante daran, wo du gerade schon Child of Light erwähnt hast. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee so. Die Frage ist halt, warum taucht bei EA ein Indie-Entwickler auf? Wenn das über EA gepublished wird, ist es eben nicht mehr so wirklich independent, wenn wir ehrlich sind. Und bei Microsoft und Sony ist es halt was anderes, weil die im Normalfall eben nicht wirklich mit Geld unter die Arme greifen, sondern nur sagen, hey, wir geben euch halt eine Plattform mit den Xbox Live Arcade-Sachen und so ein Kram, wo ihr eure Spiele eben verkaufen könnt. Aber ansonsten haben wir damit nicht viel zu tun. Ich glaube tatsächlich so ein bisschen eben dieses Anerkennen davon ist, dass Indie immer größer und wichtiger wird, dass man sich damit zumindest irgendwie ein bisschen damit auseinandersetzen muss. Wie das ja Ubisoft letztendlich auch gemacht hat. Ich fand natürlich Ubisofts Approach ein bisschen interessanter, muss ich sagen. Die Idee, dass man halt sagt, man nimmt ein eigenes Ubisoft-Studio, eigene Ubisoft-Mitarbeiter, entwickelt eine Engine, die speziell für diese Art von Indie-Titeln gebaut ist, die aber vor allem einfach auch krass dadurch überzeugt, dass sie eben wunderschön ist und versucht damit möglichst viel zu machen und nimmt einfach quasi diese ganze Idee hinter Indie, nämlich kleine Teams, die an kleinen Projekten arbeiten, die hauptsächlich durch Artstyle zum Beispiel bestechen und produziert einfach dasselbe in-house. Das fand ich eigentlich eine ganz interessante Herangehensweise mit Child of Light zum Beispiel oder Valiant Hearts. Das war natürlich in dem Sinne EA anders. Die machen es eher klassisch. Es gibt halt einen Indie-Entwickler und wir unterstützen den irgendwie. Wie gesagt, inwieweit das dann noch Indie ist, ich weiß nicht genau, wie die Zusammenarbeit da genau läuft. Wenn das EA einfach published, dann hat das eigentlich nicht viel mit Indie zu tun. Aber ich glaube, Indie ist mittlerweile halt auch so ein Begriff für bestimmte Artstyle und Spielprinzipien so ein bisschen. Also es ist halt einfach für alle kleinen Studios, die halt im kleinen Rahmen kleine Spiele produzieren halt, die wie gesagt hauptsächlich durch Artstyle und interessantes Gameplay bestechen und nicht eben durch Riesenbudget und 100 Leute, die daran arbeiten. Aber natürlich ist es, wie gesagt, independent ist es dann eigentlich nicht mehr. Ist es natürlich aber auch bei Child of Light auch überhaupt gar nicht. Deswegen würde ich da auch einfach sagen, es ist halt Indie-like. Es sind halt Spiele, die so wie die klassischen Indie-Spiele aussehen. Mal abzuwarten, was da letztendlich draus wird. Ich glaube, das wird es ist halt ein Indie-Titel und auch kein mega innovativer. Deswegen glaube ich, wird es eher so ein bisschen unterm Radar fliegen. Aber schauen wir mal. Dann haben wir die Ubisoft-Pressekonferenz. Wollen wir vielleicht noch kurz was zu EA sagen? Ach so, ja stimmt. Kleines abschließendes Fazit, sorry. Ja, das habe ich gerade ein bisschen geskippt. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, EA war... Man hat ein bisschen erwarten können, was man irgendwie kriegt. Mhm. Und trotzdem war ich ein bisschen enttäuscht. Echt? Okay. Ich hab mir irgendwie mehr erwartet, was Mass Effect in dem Sinne angeht. Also es ist selbst als Nicht-Fan kam mir das ehrlich gesagt ein bisschen zu kurz. Ich fand, viele Sachen auf der Questkonferenz waren ewig lang gestreckt. Auch der Sportsteil war super komisch, dass sie immer wieder Sport hier, dann dazwischen was ganz anderes, dann wieder Sport, dann kam Pelé auf die Bühne, was zwar irgendwie ganz cool ist, wenn sie damit irgendwie so ein bisschen reden, ihm die Zeit geben, andererseits auch irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass, ich meine, er redet natürlich über die Liebe zum Sport und er bewirbt das Spiel jetzt so ein bisschen, aber das war dann irgendwann selbst mir dann ein bisschen zu lang und das hat sich so lange angezogen gefühlt, habe mich zwischendurch dann auch ein bisschen gelangweilt, also es war einfach vom Pacing nicht gut gemacht und deswegen würde ich jetzt schon mal im Vorhinein sagen, es war das eine der schwächeren Pressekonferenzen definitiv. das ist so ein bisschen das Problem, ja. Also ich würde persönlich sagen, ich war nicht jetzt mega enttäuscht oder was ich was von dieser Pressekonferenz. Ich habe das Gefühl gehabt, eigentlich war sie ganz okay, sie war ganz gut für EA-Verhältnisse. Problem ist tatsächlich, dass alle anderen Pressekonferenzen definitiv besser waren, wirklich alle. Ich meine, Nintendo muss man vielleicht ein bisschen rausnehmen, aber Nintendo hat ja auch nur das Digital Event, aber... Ich persönlich fand auch Nintendo besser als EA. Das kann ich nicht so genau sagen, irgendwie, weil Nintendo kann ich halt schwer persönlich bewerten, aber ja, ein Stück weit ist es vielleicht sogar, würde ich das vielleicht auch sagen, vom Gefühl her. Ich fand tatsächlich das Schlimmste tatsächlich auch, dass sie einfach dieses EA Sports Ding einfach durch die komplette Pressekonferenz gezogen haben, dass sie immer mal wieder zwischendurch einen Moment hatten, wo sie, und ja vor allem auch sehr ausführlich über den EA Sports Titel geredet haben, wo man dann mit Madden irgendwie dann nochmal Interviews sieht und so ein Scheiß, wo dann zu jedem Sports Titel wird tatsächlich auch ein Interview mit den Entwicklern gezeigt und so ein Kram. Also sie haben sich ja wirklich Zeit für die Titel genommen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ich hätte halt gern lieber gehabt, dass sie gesagt haben, so EA Sports, bam, ein Segment, eine halbe Stunde, da können wir einfach alle ein bisschen rauszoomen und was anderes machen und dann steigen wir wieder ein mit normalen Spielen. So war es halt immer wieder zwischendurch so 5 bis 10 Minuten, wo man gesagt hat, ah, okay, jetzt kann ich wieder abschalten, wenn mich das alles nicht interessiert. Fand ich auch nicht so schön. Mass Effect, dass nicht so viel da war, war vielleicht enttäuschend auf hohem Niveau. Ich habe nicht krass viel erwartet, glaube ich, deswegen hat mich das auch nicht so groß gestört. Und entsprechend war ich, glaube ich, ganz zufrieden und okay damit, glaube ich, irgendwie, auch wenn ich natürlich trotzdem wesentlich mehr gehabt hätte. Aber ansonsten, ja, ich fand, also das Schlimmste war tatsächlich auch so ein bisschen dieses Sports-Ding und tatsächlich auch der Pelé-Teil, was ein bisschen traurig ist. Also dieser Pelé-Teil war irgendwie in dem Sinne ganz cool, weil halt Pelé da war. Aber gleichzeitig war es halt, sie hatten ein sehr langes Einführungsvideo, dann hatten sie ein Interview auf der Bühne und man hat halt gemerkt, dass der Typ, der da sitzt, der eben für FIFA verantwortlich ist, ein riesen Fußballfan ist und für den ist es gerade eine riesen Ehre, mit Pelé da zu sitzen und zu reden. Aber genau hat es so angefühlt, ein Gespräch zwischen zwei privaten Leuten und nicht wirklich wie Werbung für einen Titel. Pelé sitzt da, original 7 Minuten und erzählt einfach nur Anekdoten aus seinem Leben, die man jetzt garantiert auch schon kennt, wenn man sich irgendwie anders mal mit Pelé beschäftigt hat, während jemand anders mit großen leuchtenden Augen ihm gegenüber sitzt und sagt, oh, das ist so toll, das ist so geil, oh, Pelé, danke sehr. Und nach so 7 Minuten denkt man, okay, irgendwie haben sie nicht über das Spiel geredet, ist alles ziemlich irrelevant gewesen, irgendwie für irgendwas, auch nicht dieses überliegende Thema Liebe für den Sport kam ehrlich gesagt an diesem Interview auch nicht richtig raus. Und am Ende, nachdem, als dann klar war, EA hat auch nochmal eine Viertelstunde bis 20 Minuten überzogen, was das Ganze ein bisschen kompliziert auch gemacht hat im ganzen Ablauf, hatte man spätestens das Gefühl, dieser ganze Pelé-Teil hatte, glaube ich, eigentlich nicht, war, glaube ich, nicht eingeplant mit 8 Minuten mit Pelé reden, sondern eher mit so hinsetzen, hey, wie findest du denn eigentlich FIFA? Ja, ich finde FIFA geil, okay, auf Wiedersehen. Da hat man sich schon so ein bisschen komisch gefühlt, dass man das Gefühl hat, okay, die war jetzt auch noch zu lang, die Pressekonferenz, und es gab halt Momente, wo man auch genau gesehen hat, die hätte man durchaus kürzer machen können. Ja, also insgesamt, glaube ich, habe ich von EA nichts erwartet und bin deswegen auch nicht enttäuscht worden und von daher ganz zufrieden, aber ich kann schon auch sehen, dass man da irgendwie, ja, der Sportsteil war einfach komisch gemacht und komisch aufgebaut, das Ganze mit dem Pacing. Und das Überziehen war auch sehr unnötig, das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, weiter zu Ubisoft. Definitiv auch wieder eine coole Pressekonferenz. Wir erwarten da ja mittlerweile, nachdem Ubisoft die letzten 2 Jahre ja mit Watch Dogs und dann The Division immer so gegen Ende der Pressekonferenz hin nochmal so ein großes Projekt angekündigt hat, auf das plötzlich alle mega heiß sind, hat man ja so ein bisschen die Erwartung, dass es auch so weitergeht. Und tatsächlich war es ja diesmal auch wieder ein bisschen so, dass sie ganz am Ende gemacht haben. Aber da gehen wir doch erst ganz am Ende drauf ein. Erstmal die üblichen Verdächtigen. Rainbow Six Siege war da. Mit Terror das war Hunt ja der PvP. Titel, den sie letztes Jahr angekündigt haben, als Überraschung. Korrekt. Und das war ja auch super cool, ehrlich gesagt. Letztes Jahr war nicht ganz so spektakulär wie The Division oder Watch Dogs, aber ich glaube, so ein neues Rainbow Six und dann auch, wie sie es damals gezeigt haben, mit diesem Close Quarters Combat und sehr, sehr taktisch, was man ja vielleicht wieder so ein bisschen vermisst hatte. Ich meine, auch in Watch Dogs und Division sind natürlich keine Casual-Spieler, man hat schon das Gefühl, die sind eher auf die Masse getrimmt, wohingegen ein Rainbow Six Siege wirklich nach einem Hardcore-Taktik-Shooter aussieht. Und davon haben wir nicht viele zurzeit, eigentlich gar keine fast. Das Terror Hunt, was sie gezeigt haben und das Gameplay allgemein, was sie gezeigt haben, war ja angeblich auch live. Hätte es durchaus sein können. Also, finde ich schwer zu sagen bei sowas immer. Ich vertraue da immer nicht 100% drauf, aber kann mir schon vorstellen, dass es live auch wahr gespielt war auf der Konferenz. Und sah halt cool aus, ne? Also, sieht halt schon Hardcore-Taktik Rainbow Six aus. Und das ist ehrlich gesagt immer eine coole Aktion auf jeden Fall. Ansonsten jetzt mega krass, wie Neues haben wir jetzt nicht gesehen. Wie gesagt, das Terror Hunt-Feature halt so ein bisschen. PvP ist, glaube ich, auch nichts, wo man sich jetzt irgendwie, klar, kommt das und sah auch cool aus mit Terroristen gegen die Rainbow Six-Einheit, aber ansonsten, ja, keine Ahnung. Ist halt Rainbow Six. Wird bestimmt cool. Ja, mir die Gameplay-Themen hat es eigentlich gefallen, also man hat schon gemerkt, dieses ganze Koordinieren und Zusammenspielen, so ist was, dass es wichtig ist und dass es eben kein Call-of-Duty-Shooter ist, mit dem wir einfach, ja, zielen, schießen, weiterlaufen. Also sehr viel Koordination. Ich glaube, wenn du mit einem Team zusammenspielen kannst und das dann auch vielleicht im PvP spielst, macht das super viel Spaß. Ich weiß nicht so ganz genau, wie Ubisoft sich das vorstellt, so im Vorfeld der E3 wurde so ein bisschen verlauten lassen, man hofft sich bei dem Titel so mindestens 4 Millionen weltweit verkaufte Einheiten und ich weiß nicht, ob das so realistisch ist. Ja, ich glaube, das Schwierige ist dabei so ein bisschen, ich meine, Hardcore-Taktik-Shooter sind nie massenkompatibel. Ja. Gleichzeitig gab es ein Rainbow Six Vegas, was, glaube ich, in den letzten Jahren so der absolute Höhepunkt der Serie war, der sich richtig gut verkauft hat. Sogar so gut verkauft hat, dass Rainbow Six 2 auch alle Leute gekauft haben. Du meinst Vegas 2. Genau, Vegas 2. Das halt alle Leute auch gekauft haben, obwohl es ja ein ziemlich beschissenes Spiel war, einfach weil der erste Teil so gut war. Das hat sich auch noch krass gut verkauft, obwohl es im Nachhinein super gehatet wurde, weil es eben sich gut verkauft hat, viele Leute es halt gekauft haben und im Nachhinein scheiße fanden. Aber ich glaube, sie haben schon gezeigt, dass das theoretisch auch durchaus möglich ist. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, du kannst niemals mit einem Spiel, das offensichtlich nicht massenkompatibel ist, eine so hohe Zahl einfach mal in den Raum werfen und davon ausgehen, dass das funktioniert. Das ist kein GTA, das ist kein was ich was. Das kann das durchaus erreichen, aber damit kann man definitiv nicht rechnen. Das ist auf gar keinen Fall so eine sichere Bank, wie so ein typischer AAA-Massentitel wäre. Dafür ist es dann doch zu speziell, glaube ich auch. Von daher sind wir jetzt mal gespannt, was da letztendlich dann bei rauskommt. Also diese 4 Millionen Einheiten finde ich auch erstmal ein bisschen schwer, dass man das einfach so in den Raum stellt. Aber cool ist es auf jeden Fall aus. Wie gesagt, Hardcore-Taktik haben wir ganz wenig gehabt. Ich meine, wie hardcore ich das letztendlich ist, wissen wir nicht, aber wir gehen mal davon aus. Könnte sehr, sehr cool werden, definitiv. Der nächste Titel, wo ich das Gefühl habe, der hat definitiv Mass Appeal und ist entsprechend auch schon in den letzten Jahren ziemlich viel besprochen worden. Für mich ja auch immer mal wieder so ein Spiel, das ich auf jeder E3 und allgemein immer wieder als eins der Titel quasi bezeichnet habe, die ich am spannendsten derzeit finde und freue mich auch immer noch drauf, auch wenn es ja immer noch genug Grund zum Anlass zum Zweifel daran gibt. Ja, The Division war natürlich auch da. Das erste Mal spielbar auf dem Showfloor. Was bedeutet, wir werden es wahrscheinlich auf der Gamescom spielen können. Da bin ich schon sehr gespannt drauf auf jeden Fall. Aber vor allem haben wir jetzt auch mal die ersten Hands-on-Berichte, die nicht irgendwie vom Entwickler kommen. Den Trail, den sie gezeigt haben, fand ich war relativ unspektakulär. War ganz cool, dass man die PvP-Zone mal gesehen hat. Und dass man vor allem auch gesehen hat, PvP bedeutet, du kannst gegen jeden kämpfen, das ist scheißegal. Es ist tatsächlich ganz cool, dass man eben auf andere Teams trifft, dass man mit denen zusammen dann zum Beispiel Elite-Gegner besiegt. Ich fand es ganz cool, dass eben das ein Team beschlossen hat, okay, scheiß drauf, wir fallen dir jetzt in den Rücken, wir wollen das Loot haben. Noch cooler eigentlich, dass dann einer von dem Dreier-Team, dass man aus deren Sicht, man eben das Ganze erlebt hat, sagt, ehrlich gesagt will ich auch auf mein eigenes Team scheißen, ich bring die jetzt auch um und klau denen die Loot. Was anscheinend möglich ist, was ich extrem cool finde. Also solange du im PvP-Gebiet bist, wenn du da Loot aufsammelst, du kannst immer noch auf den geballert werden und dann ist die Loot wieder weg. Das finde ich eigentlich ganz cool. Was natürlich auch zu super viel Trolling führen wird. Müssen wir mal sehen, wie das letztendlich dann läuft. Aber so grundlegend die Idee, sowas finde ich immer gut. Anderen Leuten Loot klauen können, finde ich, ist immer einfach eine schöne Art von Konsequenz, die man ganz selten sieht tatsächlich in solchen Spielen. Das Ganze spielt sich wohl auch eigentlich ganz cool. Also das, was man eben als Demo gesehen hat, war hauptsächlich PvP. Natürlich waren das Journalisten, die nicht viel Zeit hatten, die alles ausprobieren wollten und deswegen sind wohl allen immer durchgehend in den Rücken gefallen. Also was ich so in Hands-on-Berichten gehört und gelesen habe, war immer dasselbe, von wegen so, ja, es war leider ein bisschen schwer, koordiniert zu spielen, weil irgendwann hat eh irgendjemand beschlossen zu sagen, ach, scheiß drauf, ich erschieße alle anderen, die jetzt gerade in meiner Nähe sind und nehme alles für mich selbst. Spielt sich wohl ganz flott. Das Spiel sieht definitiv nicht so aus, wie Ubisoft es immer wieder präsentiert hat. Das sieht definitiv schlechter aus derzeit noch. Es gab schon erste Downgrade-Threats. Richtig. Und das scheint auch so ein bisschen der Fall gewesen zu sein. Frage ist also, die meisten Leute sagen oder meinten, man hat das nicht das Gefühl, dass das Spiel am Anschlag läuft und so aussieht, sondern man hat eher das Gefühl, dass das Spiel derzeit, dass sie Texturauflösung runtergedreht haben, dass also in den Grafikoptionen das Spiel einfach runtergedreht wurde, dass gewisse Effekte nicht drin sind, Partikeleffekte runtergedreht wurden, damit das Spiel auf jeden Fall 100% flüssig läuft die ganze Zeit. Das wiederum wäre ja ein wesentlich kleineres Problem, also das Ganze noch zu optimieren, damit es gut läuft, ist wesentlich einfacher als zu sagen, okay, wir haben gewisse Effekte einfach nicht und das Spiel sieht nicht so aus. Habe ich das Gefühl, es ist schon wesentlich einfacher, einfach am Ende nochmal, ne, die Option hochzudrehen, dann läuft das schon. Müssen wir jetzt mal abwarten. Gameplay-technisch meinten alle, es spielt sich irgendwie ganz cool, es spielt sich derzeit noch ein bisschen zu leicht. Sie haben das Gefühl, gerade Elite-Gegner und so ein Kram sind relativ easy zu besiegen, also es ist nicht ganz so krasser Anspruch, wie sich vielleicht manche es gewünscht hätten. Andererseits, es ist eine Demo für eine Messe, auf der nicht viel, wahnsinnig viel Zeit ist. Da spielen diese Spiele sich eigentlich immer wesentlich einfacher, weil man halt die Leute möglichst schnell durchschleusen möchte. Von daher, alles kein großer Grund zur Sorge, aber ja. Es hätte sich auch noch ein bisschen besser spielen können, hätte noch ein bisschen besser aussehen können, haben manche das Gefühl. Ansonsten, die Beta startet in nicht so allzu langer Zeit. Auf der Xbox One. Ich glaube, das wird dann nochmal interessant, wenn es eben, wie gesagt, in die Masse rausgegangen ist. Mal schauen, was der Umfang der Beta ist. Und dann sind wir mal gespannt, was letztendlich aus dem Spiel wird. Und vor allem dann, wann es dann richtig erscheint. Richtig. Aber ich bin immer noch zuversichtlich. Irgendwie nichts wird mich davon abbringen, bei diesem Spiel zuversichtlich zu bleiben. Ihr wisst ja, dass bei mir die Zuversicht schon so ein bisschen gewichen ist. Ja, richtig. Zu Recht auch. Das wird bei mir vielleicht auch noch kommen, ehrlich gesagt. Ist ja nicht so, ich meine, bei Watch Dogs habe ich es auch halbwegs lang durchgehalten, wobei da war ich dann wirklich komplett desillusioniert. Übrigens habe ich mir Watch Dogs gekauft gerade. Ich habe heute, bevor wir aufgenommen haben, gerade die erste Tutorial-Mission gespielt. Ich probiere es jetzt mal aus. Ich bin schon ein bisschen gespannt auf jeden Fall. Aber ja, keine Ahnung. Schwer einzuschätzen definitiv, ob das noch gerechtfertigt ist, was ich hier so an Hype reinlege. Aber ich habe immer noch einfach extrem viel Bock drauf. Und ich habe auch selbst alles, selbst Cross-Plattform, ich habe noch nichts aufgegeben bei diesem Spiel. Ich habe noch die Hoffnung, dass es ein extrem gutes Spiel wird und wir beiden das zusammen spielen werden, Joe. Diese Hoffnung habe ich noch. Ja, man könnte das... So ideal, ich weiß nicht, so verträumt bin ich weiß, ich weiß auch nicht, warum das bei diesem Spiel so ist. Ich bin eigentlich jemand, der gerade ziemlich meckrig und kritisch ist, aber irgendwie bei dem Spiel, ich will das einfach, dass es gut wird. Ich weiß auch nicht, warum. Naja, gut, bevor wir jetzt hier uns völlig drin verrennen in dem Titel, gibt es ja noch ein paar andere auf unserer Liste. Allen voran Assassin's Creed Syndicate. Glaube ich halt auch einer der großen Titel, die eben relevant waren auf der Pressekonferenz. Ist es halt das alljährliche Assassin's Creed, keine Ahnung, das muss halt erwähnt werden. Ja, sah aus wie Assassin's Creed. Richtig, ne? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir beiden haben da irgendwie schon, wir spulen da dasselbe ab, was wir jedes Jahr sagen. Entweder meckern wir darüber, dass man viel bessere Szenarios haben könnte, oder wenn es bessere Szenarios sind, meckern wir darüber, dass es dasselbe alte Assassin's Creed Gameplay ist und wir das langsam nicht mehr interessant finden. Und es war wieder einmal ein gut gemachter Assassin's Creed Trailer. Ja, 100%. Das ist ja auch etwas, was wir jedes Jahr eigentlich sagen. Die Assassin's Creed Trailer waren immer gut. Ey, ich kann mich nicht an einen einzigen schlechten erinnern. Ich kann mich aber an eine Handvoll richtig gute erinnern. Also wo ich sagen würde, das sind Contender für Best Trailer of All Time so ein bisschen. Der Revelations Trailer war extrem gut. Der fürs erste war super gut auch. Ich kann mich noch super dran erinnern. Selbst an den vom Zweier erinnere ich mich noch ganz gut. Ja, das ist, vor allem, was sie immer gut hinkriegen, sind halt auch, ist immer richtig geile Musik da drin. Richtig geile Musik, das muss man auch mal sagen. Also der Revelations Trailer war ja Woodkid zum Beispiel, das danach ein ziemlich großer Erfolg auch wurde. Irgendwie sowas beim ersten Wankel. Ja, seitdem kannte es dann irgendwie jeder, das Lied. Ja, vor allem auch die ganze Band. Ich fand das total schön. Ich kannte die Band irgendwie, ich hatte da so wie ein halbes, dreiviertel Jahr vorher, mir ein Kumpel mal von was da gezeigt. Ich hatte das erste Album, wo eben auch das mit drauf war, das Iron, das hatte ich dann halt mir reingezogen und fand das ziemlich cool. Ehrlich gesagt, war voll so, was krass, dass es da irgendwie das Lied benutzen wie im Trailer. Damals mit Uncle war es genau dasselbe, das im ersten Trailer war. Das war eins meiner Lieblingsalben seit 5, 6, 7 Jahren davor und plötzlich taucht so ein Lied davon in dem Assassin's Creed Trailer auf. Die Trailer sind schon immer sehr gut. Ansonsten ist halt, ja, Syndicate brauchen wir nicht mehr viel zu sagen, ne? Also der Trailer, den sie gezeigt haben, war sehr, sehr cool auf jeden Fall, hatte coole Atmosphäre definitiv, dieses viktorianische England, das ist ja gar nicht viktorianisch England, sondern eher so industrielle Revolution, so ein bisschen. Industrielle Revolution England, Ja, sieht cool aus auf jeden Fall, dieses ganze Eevee-Ding ist immer noch, weil es so tacked on ist, ein bisschen, da hat man irgendwie das Gefühl, das hätte einfach viel besser sein können. Und der Hauptcharakter sieht halt aus wie ein Assassin's Creed Hauptcharakter, ich habe das Gefühl, die sehen mittlerweile auch halt ein Stück weit generisch aus. Der letzte richtig gute Hauptcharakter war Ezio. Und danach habe ich das Gefühl, mit dem Connors und auch dem Typen mit Black Flag, keine Ahnung. Und entsprechend, ja, wir erwarten nicht viel und werden wahrscheinlich entsprechend auch nicht enttäuscht werden, aber ich habe das Gefühl, so langsam könnte so eine Generalüberholung der Serie mal anstehen. Ich habe das Gefühl, mit jedem Jahr entfernt sich mein Interesse immer weiter von Assassin's Creed und ich habe immer weniger das Verlangen, irgendwie noch die alten Teile dann doch irgendwann vielleicht mal... Das Problem ist, der Abstand wird immer größer, es kommen noch immer mehr Teile raus, man hat immer das Gefühl, okay, mittlerweile bin ich jetzt auch wirklich 4, 5 Teile fast schon weg von dem aktuellsten Titel und ich habe eigentlich keinen Bock, irgendwie mich da durchzuspielen. Ja, vor allem bei dir ist er noch länger weg, dein letzter war ja 2. Ja, bei mir ist es ewig weg, ich habe das aber auch schon aufgegeben, also ich bin da ja raus, ich habe schon gesagt, okay, irgendwann spiele ich vielleicht mal wirklich einfach einen komplett neuen, so wie Unity und guck's mir mal an, aber das Problem ist halt, es kriegt immer alles grundsolide Wertung, aber das Spielprinzip hat sich ja auch seit 2 nicht mehr groß verändert und das ist ja auch etwas, wo ich sage, deswegen sage ich ja, wir haben immer 1 von 2 Beschwerden, entweder das Szenario ist scheiße, ihr hättet viel coolere Szenarios und wenn sie endlich die coolen Szenarios nutzen, hat man das Gefühl, trotzdem fällt mir auf, seit 5 Spielen hat sich eigentlich nichts verändert am Gameplay und irgendwie interessiert mich das nicht mehr ganz so dolle. Und irgendwann, wie gesagt, so eine Generalüberholung, 3 Jahre Pause mal machen und mal einen richtig großen Titel entwickeln oder so ein bisschen das, was wir gehofft hatten mit Unity, wo wir gesagt haben, hey, vielleicht nehmen sie jetzt einfach mal ein bisschen Zeit, entwickeln ein richtig großes Next-Gen-Ding und so. Nö, Syndicate kommt und ist direkt danach und ist irgendwie alles, was man erwartet hat. Keine Ahnung. Ich bin einfach nicht mehr besonders interessiert. Aber ist natürlich trotzdem noch ein Titel, der sich halt gut verkauft und auch relevant ist auf jeden Fall. Also definitiv. So ist es ja nicht. Vielleicht kommt es ja diesmal unverbuggt raus. Ja, das ist zu hoffen für Ubisoft. So ein Ding können sie eigentlich nicht nur mal erlauben. Also irgendwie so langsam ernten sie so ein bisschen, also dieser ganz positive Ruf, der so vor 3 Jahren losging, als sie eben mit dem ganzen Watch Dogs Division und so einem Kram, die großen Innovatoren, die sich was trauen, neue Franchises vom Zaun brechen und sowas. Das ist so langsam wieder weg mit den ganzen großen technischen Desastern, die wir so in den letzten Jahren dann hatten. Dann kam ein Unity, dann hatten wir ein Watch Dogs, das so krass lang verschoben wurde und hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist und. Langsam müssen sie, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger werden in der Hinsicht. Nächster Titel ist South Park The Fractured Butthole. Wobei eigentlich The Fractured Butthole, aber... Ich wollte gerade sagen. Aber es heißt doch The Fractured Butthole. Ich weiß, also, ich weiß. Das ist doch der Witz daran. Deswegen. Ich weiß. Aber, ja. Richtig, ja. Ich fand's ganz cool, dass der Trey Parker und der Blablabla Scott, ich weiß gar nicht, wie der zweite heißt, dass die beiden da waren auf der Bühne. Ansonsten ist es halt, keine Ahnung, ich meine, South Park war sehr erfolgreich. Aber ich habe nicht unbedingt damit gerechnet, dass sie jetzt schon ein Sequel ankündigen. Nee, tatsächlich also auch nicht. War für viele dann schon doch eine überraschende Ankündigung. Naja, vor allem, weil die beiden ja auch schon vorher im Interview gesagt haben, sie würden nie wieder ein Spiel machen. Also sie haben ja auch festgestellt, ich meine, das war ja das Krasse, die haben ja beide persönlich im Spiel mitgearbeitet, haben halt festgestellt, sie haben null Ahnung davon. Das ist ein riesiges, also es ist super anstrengend für die beiden. Sie haben keinen Plan, was da genau passiert. Sie haben das Gefühl, es funktioniert alles nicht. Aber dann haben sie ja in einem Interview gesagt, wir machen nie wieder ein Spiel. Und dann haben sie gesehen, wie krass erfolgreich das letztendlich dann eigentlich doch war und wie gut es angekommen ist, haben sie gesagt, okay, vielleicht machen wir doch noch eins und haben direkt mit einem angefangen anscheinend. Keine Ahnung, ich kann da überhaupt nichts zu sagen. Also mich hat das Spiel nicht groß interessiert. Das hat für so ein Spiel, von dem man nichts erwartet hat, mit so einer Lizenzgurkengedödel, hat es super gute Wertung gekriegt, war ja auch dem Einvernehmen nach ein sehr gutes Spiel wirklich und nicht einfach nur eine Lizenzverwertung. War sehr gut der South Park Humor eingefangen mit einem trotzdem coolen Spielprinzip und sowas. Aber mich persönlich hat es halt überhaupt gar nicht interessiert. Ich bin kein riesen South Park Fan. Diese Art von Spiel, glaube ich, könnte mir schon passen, aber andererseits habe ich auch, wie gesagt, wegen dem, glaube ich, doch aus sehr großem Augenmerk eben auf die Lizenz, die das Ganze eben inspiriert hat, irgendwie, also wie wirklich interessiert, tut mich das nicht, aber ich glaube, es gibt durchaus einige South Park The Stick of Truth Fans da draußen und entsprechend kann das auch bestimmt sich wieder gut verkaufen, glaube ich. Definitiv, also erst auf jeden Fall ein Überraschungshit, ja. Sowohl bei den Kritikern als auch, sag ich mal, an den Kassen. Definitiv. Und dementsprechend glaube ich auch, dass das ein guter Handy, ich bin mir jetzt sicher, ob es war Obsidian, die das entwickelt haben, oder? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, worüber das läuft, wenn ich ganz ehrlich bin. Irgendwie ist es ja so ein bisschen doch auch intern, habe ich das Gefühl. Also irgendwie mit der Produktionsfirma von South Park zusammen gemacht worden, weil sonst hätten, glaube ich, ja, die auch nicht wirklich so krass daran mitgearbeitet. Aber ich glaube, Obsidian hat schon im ersten Teil sozusagen das Ganze, die ganzen Spiele. Ja, ja, klar, also das hat Obsidian alles komplett gemacht, ja. Also es gibt anscheinend ein eigenes South Park Studio, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, das heißt South Park Digital Studios, das, glaube ich, nicht nur die Animationen gemacht hat, sondern auch ein bisschen daran mitgearbeitet hat, aber Obsidian war schon Hauptstudio. Ja, ich sehe gerade, das Neue wird nicht von Obsidian, sondern von Ubisoft San Francisco entwickelt, also in-house. Ah, okay. Ja, keine Ahnung, dadurch, dass es auf dem ersten Teil aufbaut, glaube ich, kann man da auch nicht viel falsch machen. Obsidian hat halt eine gute Grundsubstanz geliefert, wenn du jetzt einen zweiten Teil machst, der nicht richtig innovativ ist, sondern einfach nur dasselbe Spielprinzip nochmal komplett übernimmt mit einer neuen Story. Ich glaube, da kann ja auch nicht viel schief gehen. Und das scheint, glaube ich, so ein bisschen der Plan zu sein und dann, glaube ich, wird das auch einigermaßen funktionieren. Also da mache ich mir jetzt keine großen Sorgen drum. Nächster Titel ist schon, glaube ich, ein bisschen spannender, weil den, glaube ich, keiner erwartet hat und der eigentlich ganz cool aussieht, For Honor. Schwer zu sagen, was es eigentlich ist, ehrlich gesagt, ne? Ja, also, wenn ich mir so die Hands-on-Berichte durchgelesen habe, For Honor scheint so sich so ein... Ich möchte jetzt den Begriff MOBA nicht wieder... Es ist auf jeden Fall ein Multiplayer-PvP-Spiel, vor allem, in denen, also es, man kann anscheinend drei verschiedene Rassen spielen oder drei verschiedene Völker, also Wikinger, europäisches Rittertum und japanische Samurai, und die gegeneinander kämpfen, also es hat so ein bisschen was von einem Dynasty Warriors Light, das ist eine abgeschlossene Arena, eine recht kleine Arena eigentlich, wo du auch Truppen hast, die gegen die du kämpfen kannst, aber das Hauptaugenmerk ist dann schon, dass die direkten Duelle zwischen den einzelnen Spielern, die eben dann entweder einen Samurai, einen Ritter oder eben einen Wikinger eben steuern. Und ich habe auch gehört, dass im Trailer hat man das schon so ein bisschen ahnen können, dass es ganz ein bisschen versucht, so einen taktischen Melee-Zweikampf darzustellen. Sie haben gesagt, das ganze Spiel wird auch nur Melee haben. Es wird keine Range-Klassen, Bogenschützen und sonst was geben. Das basiert komplett auf Melee-Kämpfen. Mhm. Was mir persönlich zumindest schon auf jeden Fall schon mal gut gefällt. Und in den Hands-on-Berichten nach klappt das Ganze ganz gut. Also man muss wirklich aufpassen, also man kann zwischen mehreren Stances rumwechseln. Man kann mit dem rechten Analogstick dann anscheinend muss man dann auch gezielt dann Angriff des anderen blocken und es kommt dann auch darauf an, wie dann sozusagen die verschiedenen Stances von beiden sind, ob du dann blocken kannst oder nicht. Also das Ganze scheint doch ein recht komplexes System zu haben und ist anscheinend erst A, nicht ganz so einfach zu erklären und B, ist es trotz Erklärung nicht ganz einfach nachzuvollziehen, wie sich das letztendlich spielt. Mhm. Aber die Hands-on-Berichte waren eigentlich alle recht positiv, haben gemeint, das funktioniert schon ganz gut, man kriegt so ein Feeling von, okay, das ist jetzt gerade irgendwie so noch ein bisschen so ein episches Duell. Man kann natürlich dadurch, dass es, glaube ich, hauptsächlich 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 ist, dann auch von hinten nochmal attackiert werden. Aber an sich meinen sie, dieses Prinzip funktioniert schon ganz gut und alle sind eigentlich gespannt drauf, wie das jetzt weitergeht. Also ja, ich muss sagen, nach der Präsentation selbst war ich auch erst so ein bisschen, okay, ist das jetzt irgendwie Dynasty Warriors oder ist das dann schon so ein bisschen Das sah nämlich so aus, als sie in ihrer Stance dann rumgewerkelt haben, so ein bisschen aus wie ein Assassin's Creed-Spiel, was ja, wie wir alle wissen, nicht gerade das komplexeste Kampfsystem hat. Ja. Ich meine, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass es Ubisoft UI war. Aber jetzt so nach den Hands-on-Berichten bin ich schon ein bisschen leicht intrigued, weil Leute, die mich kennen, wissen ja auch, dass ich zum Beispiel recht gerne eigentlich immer nur Melee-Klassen spiele, egal welchen Spiel ich spiele. Also Ranged ist eigentlich nie was für mich. Und dementsprechend bin ich jetzt schon zumindest bisschen intrigued und warte mal ab, wie das so wird, und vielleicht wird das ja ganz cool, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja. Also so ein bisschen, also du hast schon recht, das erste Gefühl, was ich hatte, war auch so ein bisschen Dynasty Warriors vielleicht, wenn man gegen die NPC-gesteuerten Minions quasi so ein bisschen kämpft, die ja auch ein bisschen kleiner sind, die nicht ganz so gut ausgerüstet sind, also die normalen Soldaten, die dann irgendwie so an einem festen Punkt aufeinander rennen und miteinander kämpfen. Selbst genannt vom Entwickler wurde als Inspiration noch so ein bisschen Bushido Blade, falls sich da noch der ein oder andere daran erinnern kann. Das war ja auch ein von Square, glaube ich, damals wurde das gemacht. Ein One-on-One. Ja, ich glaube schon. Ja. Ich glaube Square und hat das gerade gepublished, glaube ich. Ja. Ja. Aber wurde nicht von Square entwickelt, nee, aber. Nee, von nicht Square von Square entwickelt. Ich weiß, das Entwicklerstudio, ehrlich gesagt, kein Minute dran erinnern, was das war, aber. Das war ja auch so ein One-on-One-Armed-Combat-Ding irgendwie, so ein reines Duellspiel quasi. Ich habe das persönlich nie gespielt, aber ich kenne den Titel auf jeden Fall und ich weiß auch, was das ist. Also ich habe auch ein paar Kumpels, die das in sehr, sehr gute Erinnerungen haben, weil sie meinten, das war ein extrem cooles Spiel, halt, wo man rein einfach nur gegenüberstehen und duellieren. Das hat extrem viel Spaß gemacht wohl. So ein bisschen, das war wohl so ein bisschen Inspiration dafür, und das macht ja auch total Sinn, wenn man dann eben sieht, dass es halt eben um diese One-on-One-Duelle eben geht. Ich habe auch das Gefühl, dass es durchaus cool sein könnte, definitiv. Ich habe noch nicht so ganz genau verstanden, was das reine Spielprinzip ist, also wie es dann läuft, ob man quasi einfach die Duelle kämpft und. Ja, ich glaube, du hast auch so ein bisschen so Catch, also es gibt dann verschiedene Modi, anscheinend auch sowas wie Capture the Flag und so weiter. Mhm. Ich glaube, so viel haben sie jetzt noch nicht verraten. Es gibt dann auch bestimmte Punktsysteme. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach mehrere Modis gibt in dem Moment. Ja. Aber ich glaube, es ist in dem Sinne, spielt es sich nicht so wie ein MOBA. Nee, aber es ist schon so ein bisschen, also ich habe das Gefühl, in dem Modus, den sie halt eben gezeigt haben, ich habe das Gefühl, dass sie halt sah aus wie zum Beispiel eine Art, weiß ich nicht, Bogeneroberung oder sowas, wo du halt eben die Duelle hast zwischen den jeweils menschlichen Spielern, und die Seite, die halt eben offensichtlich gewinnt, die kann dann eben quasi ihren eigenen neutralen beziehungsweise ihren eigenen NPC-Charakteren, die dann eben ein bisschen entfernt quasi im großen Pulk gegeneinander kämpfen, denen können sie dann helfen, was bedeutet, dass dann ihre eigenen NPC-Truppen weiter vorrücken, sodass man quasi dann einfach dadurch so ein bisschen Tauziehen-mäßig eben in die eine und die andere Richtung quasi vorrückt, was ja schon so ein bisschen minimal MOBA-mäßig dann wäre. Aber ja, ist nicht der einzige Spielmodus, und wir wissen auch gar nicht, ob der jetzt wirklich so funktioniert, wie ich das gerade beschrieben habe, aber so ein bisschen wirkte das halt so. Durchaus interessant, glaube ich, auf jeden Fall. Ich mochte den Typen, der das vorgestellt hat. Den, wie hieß der, Vanderberg oder so ein Kram? Das war so Mr. Metal, kommen wir jetzt richtig auf die Bühne, genau. Und stellt Wikinger, Ritter und Samurai. Und er spricht auch entsprechend, der hat so einen alten, klassischen Gehstock mit so einem silbernen Knauf und so, also es war und schon... einen langen Bart. Richtig, und so ein bisschen, das war schon tatsächlich irgendwie so, das passte schon sehr gut dazu. Du hast schon das Gefühl, okay, der macht das irgendwie, das ist ja auch, könnte sein Traumprojekt schon sein. Schon so ein bisschen, und es sah definitiv cool aus, das muss man definitiv sagen, ja. Nächster Titel, mit dem keiner gerechnet hat, und das war ganz lustig, weil an dem Abend hast du noch gesagt, weil wir darüber geredet haben, wer noch alles bei Ubisoft sein könnte, und unser neuer Mitbewohner, der ist halt ein großer Anno-Fan, hat gesagt, hey, ruft mich einfach, wenn Anno kommt, der Rest interessiert mich nicht, aber wenn Anno kommt, sagt halt Bescheid. Und dann hat Joe halt gesagt, hey, wenn Anno auftaucht, kein Scheiß, dann ist auch The Last Guardian da, weil als ob die Anno hier zeigen würden. Und Überraschung, auch wenn das ein Witz war, tatsächlich traf beides zu, denn Anno war da und du hast auch noch... Ich dachte schon, nachdem sie Anno gezeigt, dachte ich so, okay, now I have to eat Crow, mehr oder weniger, weil The Last Guardian werden sie auf jeden Fall richtig nicht zeigen. Und Überraschung, es war doch da, wie wir jetzt ja schon wissen, weil den Teil haben wir ja schon hinter uns. Also falls jemand die Lottozahlen haben möchte. Genau, Joe hat anscheinend gerade ein gutes Händchen dafür. Aber es war wirklich ganz lustig, denn plötzlich taucht so ein Spiel auf und sah schon total so ein bisschen nach Anno aus und ich war halt so, ist wahrscheinlich trotzdem nicht Anno, sie stellen noch irgendein Strategiespiel vor. Zumal, ehrlich gesagt, auch das ganz interessant ist, dass es wirklich auch jetzt im Amerika und so, also international auch wirklich Anno heißt, das ist Anno 2205. Der letzte oder der vorletzte Teil, der auch mit am Abstand erfolgreichste Teil, nämlich Anno 1404, hieß nämlich im Ausland Dawn of Discovery. Der hatte nichts mit Anno drin, der hat auch keine Jahreszahl drin, sondern der hieß wirklich komplett anders. Was natürlich in dem Moment ein bisschen überraschend ist, dass sie es jetzt plötzlich Anno nennen, weil groß international erfolgreich war, glaube ich, hauptsächlich der, und der hieß nicht Anno. Wobei ich nicht genau weiß, wie Anno 2070 ehrlich gesagt hieß, weil kann schon sein, dass das auch 2070 schon hieß. Und ja, es ist ein neues Anno. Und wie man sieht, gehen sie noch weiter in die Zukunft. Sie haben ja damals schon gesagt, bei 1404, wir haben dieses Mittelalter-Setting, ehrlich gesagt, das, was wir mit dem Spiel vorhatten, haben wir jetzt mit 1404 mehr oder weniger perfektioniert. Wir haben das Gefühl, wir können nicht mehr viel verbessern. Wir müssen uns jetzt was anderes überlegen. Was ich, ehrlich gesagt, den absolut richtigen Schritt finde. Ich bin zwar nicht wirklich warm geworden mit dem Zukunft, Zukunftsszenario, aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, es gibt nicht mehr viel anzufügen bei Anno 1404. Das war einfach ein fast perfektes Spiel für das, was es machen wollte. Und entsprechend musste man da nicht mehr viel noch rumwerkeln. Jetzt gehen sie noch weiter in die Zukunft. Wir hatten ja bei Anno 2070 eben dieses zwei verschiedene Fraktionen quasi, die man spielen konnte. Einmal den klassischen Industriestaat und einmal eben die Ecos, die natürlich wesentlich uneffektiver bauen, aber dafür halt wesentlich umweltfreundlicher sind. Es gab dann ja auch die Möglichkeit, Unterwassersiedlungen zu errichten und so ein Kram, was einen kompletten neuen Zweig eröffnet hat, was irgendwie ganz cool war. Und jetzt der nächste logische Schritt ab ins Weltall. Mit Anno 2205 wird eben der Mond besiedelt. Das klingt ehrlich gesagt schon sehr, sehr cool. Sie haben schon ein paar zusätzliche Infos rausgegeben. Zum einen, es wird eine in dem Sinne persistente Welt geben. Das heißt also nicht so im klassischen Anno, wie das ist, wenn man eben eine Mission startet, dann fängt man an, eben eine kleine Stadt zu bauen, und wenn man dann die nächste Mission startet, dann kriegt man eben eine schon vorgefertigte Stadt, die in derselben Stufe ist, aber die eben nicht deine eigene Stadt ist, also deine eigene Stadt wird nicht übernommen in der Kampagne. Das soll anders sein, es ist immer so, dass man die eigene Stadt in die nächste Mission übernimmt und einfach wirklich mit dem, was man aufbaut, weiterbaut. Und was auch viel interessanter hauptsächlich ist, ist tatsächlich, dass sie gesagt haben, alle Modi hängen vom Prinzip her zusammen. Das heißt, man kann seine Kampagnenmission, die man gerade spielt, wenn man will, auch in ein Endlosspiel umwandeln und einfach endlos weiterspielen, ohne weitere Kampagnenmissionen zu machen. Man kann aber wieder zu Kampagnenmissionen übergehen. Und selbst wenn nicht, kann man einfach auf eine andere Insel übersiedeln und da Kampagnenmissionen spielen, um dann eben nebenher einfach seine Hauptinsel noch weiter zu betreuen. Das heißt, so wie es aussieht, scheint es tatsächlich so zu sein, als ob diese ganzen Spielmodi ineinander greifen. Was ich ehrlich gesagt für eine extrem coole Variante halte, um damit umzugehen. Tatsächlich zu sagen, hey, egal was ihr spielt, Multiplayer, Singleplayer, Endlosspiel-Szenarios, das könnt ihr alles auf einer großen Weltkarte spielen, ihr könnt das alles mit euren ganzen Städten verbinden und so ein Kram. Finde ich, macht das Ganze extrem cool auf jeden Fall, da bin ich durchaus gespannt drauf. Bin halt gespannt auch, wie der Mond funktioniert. Sie haben schon gesagt, die ganze Mondwirtschaft funktioniert komplett anders, weil es ganz andere Voraussetzungen gibt und so. Klingt cool auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Und war auf jeden Fall eine große Überraschung, dass das tatsächlich einfach auf einer Ubisoft-Konferenz war. Aber mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Vor allem, weil das ja auch an sich ein absolutes Nischengenre ist. Deswegen. Also Aufbaustrategie ist eh schon kein großes Genre, ja. Vor allem nicht international. Aber ja, cool, dass es da war auf jeden Fall. Das nächste war auch eine absolute Überraschung und da haben wir beiden uns übertrieben auch drüber gefreut, nämlich Trackmania Turbo. Yay! In der Tat, Trackmania Turbo war richtig geil. Ja, das, was ich meine, Trackmania-Spiele sind... Du hast immer, ich weiß nicht, das erste Mal, was ich gespielt habe, dachte ich so, irgendwie ist das ein bisschen lame. Wenn man so die ersten, wenn man so die ersten leichten Strecken macht und dann, wenn es dann irgendwann so diesen richtig krassen Sachen gibt, dann, merkt man sich, eine Stunde vergeht, zwei Stunden vergehen und du versuchst immer noch den Highscore zu, beziehungsweise die Bestzeit zu knacken und so weiter. Das macht mega viel Fun, auch auf LANs vor allem damals. Ey, ich wollte sagen, es ist halt, ich habe das nie privat. Ich habe es nie wirklich alleine groß gespielt, aber auf LAN-Partys war das bei uns auch immer ein Renner und es hat so viel Fun gemacht, immer gegeneinander zu fahren. Das war so cool. Und es kommt diesmal auch auf die Konsolen, also. Ja, und das ist ehrlich gesagt auch total mit, perfektes Fit. Ich glaube, mit 4-Player-Splitscreen sogar. Mhm. Und das passt und so gut auf Konsolen. Da habe ich mega Bock drauf, also. Auf jeden Fall. Ich meine, die Steuerung ist auch, das ist halt für ein Rennspiel, ist die Steuerung auch super einfach auf dem PC. Das heißt, es ist super einfach, noch sogar das auf dem Controller einfach zu übertragen. 100%. Und tatsächlich ist es, glaube ich, eines der Spiele aus der E3, auf die ich mich gerade noch so ein bisschen am meisten freue. So. Also ja, das ist halt wieder so ein cooles Ding, was man einfach gegeneinander zusammen auf der Couch oder auf dem Bett sitzen und auf dem großen Fernseher gut spielen kann. Ich glaube, das ist richtig, auch, dann kann man daneben Towerfall auch noch ein bisschen Trackmania spielen zu viert. Das ist echt geil. Und vor allem das Coole ist auch, dass sie jetzt eben, ich meine, was Trackmania immer ausgemacht hat, war auch der Level-Editor. 100%. Oh, ja. Da gab es einfach richtig, richtig viele geile Maps, die man sich runterladen konnte. Ehrlich gesagt war das so ein bisschen das, was es auch dafür gesorgt hat, dass das Spiel so über so lange Jahre hinweg funktioniert hat, weil man halt unendlich viele Strecken runterladen konnte, die alle so abgedreht und kreativ zum Teil waren, was sie eben gemacht haben. Mit Auto-Ping-Pong und wo man langfährt und so. Dieses Spiel hat ja nur wirklich krass viele Möglichkeiten gegeben. Diesen Level-Editor wird es leider nicht geben für die Konsolenversion, aber was es gibt, ist ein Random-Map-Generator quasi, der dir zusammen mit Terrain-Anpassungen und allem drum und dran Random-Levels ausspuckt. Sie haben das auch schon demonstriert eben auf der E3 und das Level ist dabei ehrlich gesagt rausgekommen, es war auch gar nicht so schlecht, es war eine relativ kurze Strecke, weil sie nicht viel Zeit hatten, aber man hat auch schon gleich gesehen, okay, er kommt die ersten zwei Mal nicht wirklich bis zum Ende, weil er das Level tatsächlich noch nicht gespielt hat, was auch wieder für Live-Gameplay auf jeden Fall spricht. Und einfach diese Variante zu haben, klar, es gibt nicht irgendwie einfach Levels, endlosen Supply, den man irgendwie quasi durch den Level-Editor haben kann auf der Konsole, aber zumindest kann man sich halt endlos Levels generaten. Wahrscheinlich kann man sich auch größere Levels generaten, wenn man die Einstellungen tut, also stimmt, ja. Und vor allem kann man anscheinend auch den Seed einfach exportieren. Das ist dieses klassische Random Map Generator Ding. Man kann sich eben den Seed exportieren und dann einfach an Freunde schicken, sodass die Karte ebenfalls spielen können und speichern können. Das sorgt alleine schon für wesentlich mehr Wiederspielwert. Richtig cool auf jeden Fall. Richtig, richtig cool. Und ein ähnlicher Titel, der irgendwie genauso bescheuert und lustig war und auch noch kurz aufgetaucht ist, den wir jetzt noch so am Rande erwähnen, war Trials Fusion Awesome Level Max, eine Erweiterung für Trials Fusion. Und das war tatsächlich der beste Trailer der E3, würde ich behaupten. Einfach nur, weil er so abstrus war. Ja, es ist einfach eine Katze, die mit einem roten Stirnband und einer goldenen Desert Eagle auf einem Einhorn reitet, das eine pinke Mähne hat und dabei rumballert. Fertig. Ja, vor allem, wenn man den Trailer, wenn man reinläuft, sieht man erstmal nur die Hufen von dem Pferd, das sieht alles super episch aus, hat sich das Gefühl so, das ist irgendwie das, irgendwie Darksiders oder irgendwie sowas, könnte nach einem epischen RPG und dann siehst du plötzlich diese Katze da und denkst so, what the fuck, okay, am I watching there? Das war tatsächlich schon sehr, sehr gelungen. Es ist nur eine Erweiterung für Trials Fusion. Trials Fusion hat auf jeden Fall eine große Fanbase und ich weiß auch, dieses Spielprinzip ist auch unverwüstlich und machen sie anscheinend auch super gut. Also Trials Fusion habe ich von allen gehört, wenn du solche Spiele magst. Ist es einfach übertrieben gut, ja. Ja. Das ist richtig, richtig geil. Auf jeden Fall. Von daher eine passende, schöne, coole Erweiterung und für mich auch innerhalb der Pressekonferenz, war ziemlich in der Mitte, als es gekommen ist, so eine schöne, kurze Auflockerung. Ich glaube, der war auch nur 40 Sekunden lang, dieser Trailer. Es war einfach so, zack, bumm, einfach mal eine Katze mit, die rumballert und auf einem Einhorn reitet und weiter geht's. Das war schon ganz cool auf jeden Fall. Und das kommt auch schon demnächst raus, ich glaube, Mitte nächsten Monats oder so. Ja. Also lang ist nicht mehr hin. Und was ich tatsächlich noch ganz erwähnenswert finde und was auch ganz cool ist, bevor wir weitergehen, es sind 22 Levels, glaube ich, bin mich ganz sicher, 22 Levels, aber vor allem ist auf jeden Fall die Hälfte der Levels von den Developern selbst designt worden und die andere Hälfte ist von Fans. Das heißt, also sie haben tatsächlich einfach Fan-Favorites übernommen und mit ins Spiel gepackt. Ich weiß nicht, wie das da läuft, ob die da irgendwie daran beteiligt werden oder so ein Kram, die Karten, die sie genommen haben, ob die da irgendwie an den Verkäufen beteiligt werden oder wie das alles ist. Aber an sich auf jeden Fall eine coole Sache zu sagen, hey, wir honorieren die Community und sagen halt, hey, die richtig coolen Karten, die packen wir mit in unsere Erweiterung offiziell. Das finde ich auf jeden Fall eine ganz coole Aktion, definitiv noch. Ja, und das Letzte eigentlich, was sie diesmal ankündigt haben, also Ubisoft hat dann ja mal wieder... Ja. So ein Ding für hinten dran. Wir haben uns diesen Trail angeschaut und wir haben, glaube ich, ein, zwei Minuten darüber gerätselt, was das jetzt eigentlich für ein Spiel ist. Ob das jetzt wieder eine neue IP ist, ist es ein... Naja, vor allem, sie hatten ja vorher gesagt, es ist keine neue IP. Sie haben ja gesagt, es ist ein Eintrag in einer altehrwürdigen IP schon so ein bisschen. Oder in einer nicht altehrwürdigen, aber sie haben gesagt, in einer schon bestehenden, sehr erfolgreichen IP. Und das hat es schwierig gemacht, weil neue IP hätte es alles Mögliche sein können. Da war so, aber du hast dann geguckt und hast so, hä, sieht aus wie Division. Aber ja, so, das ist nicht die Division. Oder ist es doch Watch Dogs 2, aber das passt irgendwie auch nicht. Oder es ist doch Far Cry, aber das ist irgendwie Third Person. Hä? Ja, das sah dann total nach Far Cry aus, wegen so ein bisschen die Maler-Feeling. Verrückte und Marihuana und Drogen und was ich was, hast du schon das Gefühl, so irgendwie erinnere mich das voll an Far Cry, aber nee, das ist kein Far Cry. Es kann eigentlich kein Far Cry sein, weil es zu früh ist. Und was war es letztendlich? Ja, es war Ghost Recon Wildlands. Und Ghost Recon haben tatsächlich, glaube ich, auch schon wieder ewig viele Leute tatsächlich vergessen gehabt. Advanced Warfighter ist geraume Zeit her, selbst der zweite Teil schon. Ich weiß, dass das erste Ghost Recon rausgekommen ist, das hieß ja einfach nur Rainbow Six Ghost Recon. Nee, nicht Rainbow Six, sondern Clancy's Ghost Recon. aber es war halt diese Rainbow Six-Ära, deswegen, damals hat man alles immer mit Rainbow Six, weil das ist ja auch Tom Clancy's Rainbow Six eigentlich. Ja. Und dann kam nämlich Tom Clancy's Ghost Recon und das war ein extrem geiles Spiel. Ich weiß, das habe ich damals so geliebt, es zu spielen, gerade im Multiplayer auch mit mehreren Leuten. Super cooler Titel. Advanced Warfare oder Advanced Warfighter, glaube ich, hieß es, habe ich persönlich nie gespielt, auch wenn die auch sehr, sehr gut gewesen sein sollen als taktische Spiele. Und dann war es lange ruhig darum und jetzt plötzlich kommt es in einem ziemlichen Knall zurück. Und ganz ehrlich, es sah schon ziemlich awesome aus, wenn wir ehrlich sind. Es sah schon gut aus. Ich hatte aber ein bisschen so das Gefühl, so Ubisoft hat gerade drei Titel so in der Hinterhand, die alle drei sehr irgendeiner Weise ähnlich sind, habe ich das Gefühl. Du hast The Division, du hast Rainbow Six Siege und jetzt auch noch Ghost Recon Wildlands. Ja, in der Tat. Also viel teambasierte Shooter, was ja an sich ganz cool ist, aber ist schon ein bisschen komisch, dass sie jetzt drei auf einmal irgendwie in der Pipeline haben. Ich meine, andererseits erfüllt jeder von denen auch wieder so eine eigene kleine Nische dann darin. Also wo bei Rainbow Six tatsächlich so dieses Hardcore-Team-Multiplayer ist, ist dann halt The Division taktisches Koop. Ist auch ein bisschen mehr RPG anscheinend. Genau, und vor allem auch Massive Multiplayer Online, also tatsächlich auch ein MMO und dann eben, ja genau, es ist halt wesentlich mehr RPG-Elemente und dann sieht das jetzt halt wieder nach einer relativ coolen Singleplayer-Erfahrung aus. So Far Cry-mäßig. Genau, die halt natürlich bestimmt auch ihren Multiplayer-Titel hat und ich hoffe, dass sie Singleplayer-Koop haben wird, weil das wäre ehrlich gesagt das Coolste an der ganzen Geschichte. Aber ich glaube, da geht es dann tatsächlich eher um die Kampagnen- und Story-Erfahrung. So, dass es schon sich alle drei so ein bisschen unterscheiden, aber auf jeden Fall drei taktische Multiplayer-Shooter zu haben, ist schon tatsächlich irgendwie ein bisschen verrückt, ja. Aber trotzdem, es sieht echt geil aus. Sie haben ja schon gezeigt, wie man verschiedene Missionen auf verschiedene Art und Weise angehen kann. Einmal mit einem Sniper am helllichten Tage, einmal sind sie am Abend heimlich rein, einmal haben sie Diversion irgendwie gemacht, einmal sind sie ganz blazing reingelaufen, haben einfach nur geballert. Also tatsächlich scheint es dann wieder auch sehr viel taktische Freiheit zu geben, wie man eben mit den Missionen umgeht. Was ich ganz cool finde, ist, dass halt das klassische taktische Setting im Normalfall dann oft nicht besonders viel offene Areale beinhaltet. Vor allem hast du dann oft einfach eben auch geschlossene Räume. Du bist sehr viel drinnen unterwegs, was ja auch für taktischen Close-Quarter-Combat quasi Sinn macht. Da spielen sie ziemlich offen aus. Ich meine, da hast du schon ein Gebäude gesehen, das einfach komplett frei mitten in der Wüste steht, sodass du auch nicht ganz so krass viele Möglichkeiten hast, eben über Cover da rumzugehen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf, was das wird. Also so grundlegend, neues Ghost Recon, wie gesagt, so ein taktischer Singleplayer-Shooter. Da könnte man mich jetzt auch schon für begeistern. Wie gesagt, taktische Shooter waren lange Zeit ziemlich weg vom Fenster. Ich finde es schon ganz geil eigentlich, dass Ubisoft da gerade eine ziemliche Offensive versucht. Keine Ahnung, wie das ankommt, aber... verkehrt finde ich es auf jeden Fall nicht. Nee, habe ich schon Bock drauf. Nicht. Ich meine, du bist ja eh nicht so ein Shooter-Fan. Vielleicht würde dir taktisch dann in dem Sinne zumindest besser gefallen, aber ich glaube, so grundlegend ist es ja eh nichts für dich. Aber, ja. Eher nicht erstmal, aber kann ich fast in der Social nachvollziehen. Ich meine, The Division interessiert mich ja auch zum Beispiel. Ja, vor allem habe ich immer das Gefühl halt so, wenn man halt Koop mag, ich meine, du, deswegen glaube ich auch, du verstehst auch dieses taktische Element, taktisch gemeinsam mit mehreren Leuten vorgehen und sich genau koordinieren und wirklich jeder erfüllt so seine Rolle genau, macht einfach extrem viel, ist halt befriedigend, es macht einfach super viel Spaß. Ja. Zu sagen, jetzt alle gleichzeitig reingehen, der wirft eine Flashbang, der geht jetzt erst mit der Schrotflinte rein, der springt die Tür auf, so, jeder hat seine Aufgabe, seine Rolle. Von zwei verschiedenen Seiten, damals war es schon immer geil, von zwei verschiedenen Seiten, durch zwei verschiedene Eingänge mit vier Leuten in so einen Raum einzudringen und das komplett perfekt zu koordinieren, das macht einfach Spaß, ist einfach sehr, sehr befriedigend, diese Erfahrung, definitiv. Ja, so als Fazit zur Ubisoft-Konferenz, was würdest du sagen? Ich würde sagen, Ubisoft hatte meiner Meinung nach eine ganz gute Mischung auf seiner Pressekonferenz aus Sachen, die man erwartet hat, also Rainbow Six, Division, Assassin's Creed, aus Überraschungsankündigungen aus dem Nichts ungefähr, For Honor zum Beispiel, auch das neue South Park gehört dazu, das sie Anno gezeigt haben, also Trackmania, super viele Überraschungen, sie hatten ziemlich gutes Pacing meiner Meinung nach, was auch davon und sie profitieren sehr von der Moderatorin, also Aisha Tyler hat das jetzt zum vierten Mal vorgemacht und also die Frau ist einfach klasse. Auf jeden Fall. Muss man einfach sagen, also die schafft es einfach so gut durch diese Pressekonferenz zu leiten, auch wenn sie mal einen Fehler macht, hast das Gefühl, sie ist super professionell, es wirkt überhaupt nicht awkward aufgesetzt. Sie ist einfach ernsthaft witzig, ja. Richtig, und ich würde doch behaupten, dass Ubisoft diesmal auch wieder eine sehr gute Showing hatte insgesamt. Also du kannst in dem Sinne ein bisschen gelangweilt sein von Assassin's Creed, weil sie hat natürlich auch ihren Just Dance Teil, aber ich meine gut, sie haben dann halt einen recht bekannten Popstar noch auf der Bühne, der halt kurz singt und das war's dann auch ungefähr, haben noch ein bisschen ein paar Worte gewechselt und das war's. Ich meine, Just Dance ist auch für Ubisoft eine große Reihe und muss dementsprechend auch rein, aber dann fand ich das auch noch einigermaßen gut gehandelt. Also ich hatte jetzt bei Ubisoft nicht das Gefühl, also es hat sich auf jeden Fall nicht so lange gezogen bei EA und dabei hat Ubisoft nicht mal länger gedauert als EA. Nee. Also und war vollgepackt nach, Spielen auch auf. Also Ubisoft hat mir gut gefallen diesmal, definitiv. War eine gute Pressekonferenz. Das muss ich auch auf jeden Fall sagen. Ubisoft hat definitiv eine der besten Pressekonferenzen, würde ich behaupten, dieses Jahr wieder. Das kriegen die jedes Jahr gut hin, wie du schon gesagt hast. Einfach die Frau, die das moderiert, die Aisha Taylor, die macht es einfach so gut. Die macht das auch schon seit Jahren so gut. Super sympathisch dabei. Man merkt, wie krass angenehm es ist tatsächlich bei diesen ganzen Leuten, die halt, selbst wenn die schon Erfahrung haben in dem Bereich, sind die trotzdem meistens alle ein bisschen hölzern. Die sind alle nicht mega sympathisch. Das sind halt so alte weiße Männer in schicken Anzügen, die halt irgendwie halt hauptsächlich um Geld bemüht sind und nicht so viel mit den Spielen zu tun haben. Die meisten. Am schlimmsten ist der von EA. Ja, allerdings. und dann die kommen halt die Spielentwickler, die alle so ein bisschen halbwegs awkward sind und sich nicht richtig artikulieren können und super aufgeregt sind und ständig ewig sich verhaspeln, was ja auch durchaus sympathisch ist, aber man merkt halt, wie gut es eben für den Flow ist, genau wie du es schon gesagt hast, eben eine professionelle Moderatorin zu haben, die über Fehler sofort hinweggeht, die spontane lustige Sprüche macht, die das Ganze so dynamisch hält, dass man das Gefühl hat, das geht alles zack, zack, zack, Schlag auf Schlag. Das ist extrem gut auf jeden Fall und ich hoffe eigentlich, dass das so ein bisschen Schule macht und tatsächlich auch die anderen sich irgendwann mal einen professionellen Moderator besorgen. Kann natürlich auch schnell nach hinten losgehen, es gibt auch Leute, die einfach dabei super unsympathisch sind, aber... Zum Beispiel der Co-Moderator bei den VGX damals. Oh, ja gut, ich meine, da brauchen wir nicht drüber reden, das war das Schlimmste überhaupt, ey, der Typ war richtig daneben. ich weiß auch nicht, warum sie den gewählt haben, das war auch absehbar, dass die Art von Comedy, die der macht, passt einfach auch nicht dazu, aber naja. Aber die war auf jeden Fall wieder richtig, richtig gut und insgesamt auf jeden Fall eine coole Konferenz, also ich muss auch immer wieder sagen, gibt natürlich auch viele Titel, wo ich mich dann irgendwie tatsächlich auch drüber freue, also das Wildlands zum Beispiel, das Rainbow Six Siege und das The Division sind einfach so Titel, die einfach cool sind. sind, die ich auf jeden Fall schön habe. Ich bin ein großer Anno-Fan von immer noch. For Honor sieht auch cool aus. Trackmania für mich natürlich extrem cool auch. Also Ubisoft hat einfach auch rein subjektiv betrachtet super viel Kram, der mich einfach anspricht. Das ist natürlich auch ein Stück weit Zufall, aber dabei kommen sie einfach gut weg bei mir. Ja, und dann haben wir noch die letzte Pressekonferenz, die noch übrig ist, die auch direkt nach Nintendo dann am zweiten Tag, am Dienstagabend war, so ein bisschen auch fast Abschluss des Ganzen, kam dann nur noch die PC-Konferenz, auf die wir jetzt auch nicht groß eingehen werden, da werde ich, glaube ich, nachher nochmal so ein Fazit bisschen was zu sagen. Und das war Square Enix. Ja, zum ersten Mal dabei seit, weiß nicht mehr, 4-5 Jahren oder so. Square Enix hatte früher auch schon mal eigene E3-Pressekonferenz, aber schon sehr lange nicht mehr. Mhm. Dementsprechend waren viele auch ein bisschen ja überrascht eigentlich davon, dass sie wieder da sind, vor allem weil sie schon vornherein angekündigt haben, Final Fantasy 15 wird, wenn dann überhaupt nur ein kleiner Teil sein. Letztendlich gab es gar nichts zu Final 15, wurde auch schon dann im letzten Live-Letter angekündigt, es wird alles für die Gamescom verschoben, was gar nicht so uncool ist, muss ich ehrlich sagen. Für uns ist das cool. Deswegen war es natürlich einmal gesagt, na gut, wenn sie Final Fantasy 15 nicht zeigen, was sollen sie da zeigen denn bei Square Enix? Aber ich würde sagen, sie haben noch recht viel gezeigt. Würde ich auch einmal sagen, dass wir gleich einsteigen. Also, weißt du, Tomb Raider werden wir nicht erwähnen, weil das ja schon bei Microsoft dann den größeren Teil hatte. Aber dann können wir eigentlich ja gleich mal einsteigen mit dem neuen Hitman. Da kannst wahrscheinlich du eher was dazu sagen. Ich habe ja noch... Hast du überhaupt jemals Hitman-Spiel gespielt? Nee, ne? Nö. ja, das neue Hitman. Ich habe früher die Hitman-Spiele extrem gern gespielt. Ich war ein Riesenfan von denen. Bin dann irgendwann ausgestiegen, als es dann zu den vielen Remakes kam, als nicht so ganz klar war, ob überhaupt noch ein neuer Titel kommt. Dann kam Hitman 4, wenn ich mich nicht irre. Der ja nun nicht so besonders gut bei Kritikern angekommen ist, wo alle gesagt haben, okay, das ist ein bisschen zu bescheuert, ein bisschen zu over the top, es ist ein bisschen schwierig, keine Ahnung. Und ja, da war ich dann so ein bisschen raus aus der Serie, ehrlich gesagt. Das jetzige Hitman kann man leider noch nicht wahnsinnig viel zu sagen. Man merkt schon sofort von Anfang an, das Charakterdesign haben sie leicht verändert. Es gab in der Zwischenzeit ja einen Hitman-Film. Der war, glaube ich, nicht mega erfolgreich, aber erfolgreich genug für so einen Franchise-Film, für so eine Verfilmung von eben einem Videospiel. Das ist zumindest warranted, dass man eben quasi den Fans da so ein bisschen, also dass man da quasi darauf reagiert, dass er halbwegs erfolgreich war. Entsprechend sieht der neue Hitman, der neue Agent 47, tatsächlich ein bisschen anders aus als das Original so ein bisschen. Und ansonsten habe ich das Gefühl, so das, was sie dazu gesagt haben in der Präsentation, so ein Kram, könnte das tatsächlich wieder ein wesentlich cooleres Hitman werden. Den Fokus wieder eben auf die Assassinations legen, vor allem auf die spielerische Freiheit legen, zu sagen, okay, du kannst wirklich in dem Level und auch in dem Spiel machen, was du willst. Du kannst jeden Hit komplett frei ausführen, so wie du es willst. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, das zu tun. Etwas, das wohl im letzten Teil ziemlich auch untergegangen war. Scheint jetzt wieder so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt worden zu sein. Es gibt anscheinend auch eine relativ coole Multiplayer-Komponente, auch wenn man das irgendwie noch nicht so richtig sagen kann, wie das letztendlich funktionieren wird. Anscheinend wird man wohl die ganze Zeit durchgehend werden Assassinations auf der ganzen Welt eben in Leaderboards und sowas getrackt. Das läuft aber eher im Hintergrund. Es geht also nicht darum, dass man quasi auf rein mechanischer Ebene sich gegenseitig vergleicht, sondern man kann anscheinend auch in seiner eigenen Welt dann eben Hits ausschreiben auf verschiedene Targets. Die können dann andere Spiele erfüllen. Dadurch kann man eben Belohnungen und so einen Kram verteilen. Also es gibt tatsächlich da wohl eine relativ große Interaktion auch mit den restlichen Spielern. Es soll auch durchgehend weitere Contracts geben, die zum einen von den Entwicklern, aber auch von anderen Spielern eben freigegeben werden, sodass sich das kontinuierlich quasi erweitert, das Portfolio an Assassinations, die man eben durchführen kann, um das Spiel eben über lange Zeit auch dann motivierend zu halten. Klingt alles in der Theorie ganz cool. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das letztendlich funktioniert. Diese ganze Story um Agent 47 war nie so der Strong Point. Es ging eigentlich immer darum, cooles Level-Design, extrem offenes Level-Design und coole Aufgaben, die man eben auf die verschiedensten Arten und Weisen regeln konnte. Das hat mir immer viel Spaß gemacht, dieses ewig lange Planen. Bestes Beispiel dafür würde ich immer noch behaupten, ist definitiv, glaube ich, das erste Level im ersten Spiel eigentlich. Da kommt man in so ein riesiges Hotel und muss jemanden ausschalten, der nukleares Material, Waffenmaterial quasi hat. Und man kann sich im kompletten Hotel frei bewegen. Es ist riesig. Man hat super viele Möglichkeiten. Man hat mehrere Ziele, optionale Ziele, wie man das alles macht. Man kann die Leute irgendwie in einem Raum einschließen, dass sie da ersticken. Man kann quasi jemanden in die Sauna locken, um dann, weil der ein Herzproblem hat, was man auch nur über optionale Sachen rausfinden kann. Man weiß das nicht unbedingt von Anfang an. Um ihn dann in der Sauna einzusperren, dass er einen Herzinfarkt kriegt und so ein Kram. So viele coole Möglichkeiten. Das macht Hitman aus und wenn sie das wieder richtig gut hinkriegen, glaube ich, könnte das durchaus ein interessantes Spiel werden. Bleibt jetzt mal abzuwarten. An sich war ich früher eben mit diesem ganzen Schleichen und offenen Level-Design war ich immer ein großer Fan von der Serie auf jeden Fall und das könnte tatsächlich so ein bisschen in die Richtung gehen. Von daher, ja, ich bin durchaus ein bisschen gespannt. Wir wissen halt fast noch nichts darüber, deswegen weiß ich nicht. Ist es ein bisschen schwer zu sagen. Aber so grundlegend. Kommt aber auch, glaube ich, auch schon demnächst raus, oder? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Lass mich mal kurz nachschauen. Ich bin mir auch nicht ganz 100% sicher, wann das rauskommt, das Ganze. Ich gucke es mal im Hintergrund gerade nach, aber ich glaube, es ist nicht mehr ewig hin, auf jeden Fall, ja. Nicht mehr Ende des Jahres, oder? Wenn ich mich nicht irre, dann nicht mehr Ende des Jahres, ja. Doch, 8. Dezember. Ah, kommt doch noch dieses Jahr. Okay, dann kommt es wirklich tatsächlich Ende des Jahres komplett, ja. Noch, wird durchaus spannend, glaube ich. Was ja auch dann eigentlich auch recht, wieder recht schnell nach Ankündigung ist. Ich meine, vorher wurde es ja noch gar nicht richtig angekündigt. Ich meine, ich glaube, alle haben vermutet, dass ein neues Hitman kommt. Aber ich glaube, das war jetzt auch der erste Reveal, war jetzt auf der E3 und es kommt ja jetzt auch demnächst, also. Ja, in der Tat. Ja, stimmt, es kommt schon relativ zeitig auf jeden Fall. Der Trailer sah ganz cool aus, so. Es war natürlich ein reiner Pre-Render-Trailer, keine Ahnung. Müssen wir jetzt mal abwarten, wie es letztendlich läuft. Nächster Titel, glaube ich, etwas, was auf jeden Fall auch nicht groß irgendwie Überraschung war, aber natürlich trotzdem, glaube ich, ein erwarteter Titel. Der nächste Teil der Deus Ex-Serie, Mankind Divided. Auch da haben wir jetzt nicht so krass viel gesehen, aber ich glaube, das ist auch so ein Titel, wo nicht viel noch zu gesagt werden muss, glaube ich. Ist halt der nächste Teil der Deus Ex-Reihe. Ja, also wie ist das alte nochmal? Human Revolution. Human Revolution, ich weiß, dieses Mankind Divided, Human Revolution bringt mich völlig durcheinander. Ich bin schon bei allem gewesen. Humanity Divided, Mankind Revolution, bla bla bla. Ja, der Vorgänger war ja durchaus reasonably erfolgreich. Ich glaube, der war gerade auch nach dem Launch dann doch sehr, sehr erfolgreich. Hat für viele Leute so ein bisschen tatsächlich eingeläutet, dass es doch tatsächlich auch gute Reboots geben kann. Ich glaube, viele Leute waren sehr, sehr zufrieden damit, gerade im Vergleich eben zu Deus Ex 2, das damals noch kam. War ein würdiger Nachfolger für Deus Ex 1. Ich persönlich hatte meine Probleme mit dem Spiel, habe es aber auch gern gespielt, definitiv. Und der zweite Teil knüpft jetzt eben da an. Das Ganze hat sich doch ein ganzes Stück verändert, die ganze Welt, auf der sie quasi aufbauen. Das heißt also, vom Prinzip her ist es einige Jahre danach. Im Gegensatz zu dem, was man eigentlich im ersten Teil so ein bisschen vermuten konnte, ist es tatsächlich ein bisschen anders gekommen. Augmented Menschen, also die Leute, die eben mit Cyberimplantaten und so einem Kram ihre Körper verbessert haben, sind vom Prinzip her jetzt die Aussätzigen, leben so ein bisschen in Ghettos, Leute machen ein bisschen Jagd auf sie. Und Adam Jensen arbeitet dabei für eine Art Spezialeinheit, die eben so ein bisschen, ja, im Namen der Autorität so quasi dafür sorgt, gegen Terroristen zu kämpfen. Tatsächlich hat er aber anscheinend eine zweite Agenda, weil das Ganze eben ein bisschen von den Illuminati geführt wird. Also die typische Verschwörungstheorie kommt eben wieder rein. Und er will quasi so ein bisschen als Doppelagent rausfinden, was denn seine Auftraggeber so ein bisschen im Schilde führen. Klingt wie in einer typischen Deus Ex-Story. Ich glaube, viel mehr braucht man da auch gar nicht erwarten. Ich glaube, gameplay-technisch wird es wahrscheinlich genau laufen wie der erste Teil. Es sieht jetzt auch von der Grafik her nicht groß anders aus. Sie ist auf jeden Fall schöner, die Engine. Es gibt wesentlich mehr Klatter und so ein Kram. Sie haben dafür gesorgt, dass also die ganzen Levels ein bisschen atmosphärischer sind, aber ansonsten hat das schon diesen typischen Stil, den man eben aus dem Human Revolution hat. Und ich glaube, das wird ein grundsolider Titel, keine Ahnung. Also es ist schon durchaus, ja, ein interessantes Spiel. Ich persönlich bin nicht so mega gehypt, wie gesagt. Ich glaube, liegt daran, dass ich den ersten Teil einfach nur richtig gut fand, aber jetzt auch nicht überragend. Bin auf jeden Fall gespannt darauf, wie der nächste Teil aussieht. Ich fand wieder, dass der Trailer ein bisschen mehr war, hauptsächlich, weil sie sehr viel Action und sehr viel Brutalität gezeigt haben. Und ich habe ja damals schon mal, glaube ich, irgendwie auch mal zwischendurch erwähnt, ja, das lässt dir relativ viele Optionen, das erste, das Human Revolution. Und ja, das gab es letztendlich auch in Deus Ex, aber sowohl wie in Deus Ex ist es auch in Deus Ex Human Revolution so gewesen, dass sich doch das Schleichen angeboten hat. In Deus Ex hatte ich das Gefühl, hatte man noch ein bisschen mehr Freiheit. In Human Revolution war es schon sehr klar spürbar, dass der Schleichweg der eigentlich angedachte Weg war. Ganz klar zu sehen, hauptsächlich daran, dass man wesentlich, wesentlich mehr Erfahrungspunkte kriegt, wenn man eben den schleichenden Weg wählt, vor allem, wenn man noch niemanden tötet. Man kriegt, wenn man jemanden quasi ausschaltet, ohne ihn zu töten, und einfach nur bewusstlos macht, wenn ich mich ganz recht entsinne, 100 bis 75 bis 100 Erfahrungspunkte. Wenn man jemanden heimlich im Stealth tötet, kriegt man 50 Erfahrungspunkte. Und wenn man jemanden ohne Stealth tötet, also einfach nur über den Haufen schießt, kriegt man nur 25 Erfahrungspunkte. Das macht natürlich schon ganz, ganz deutlich, dass man, wenn man alle einfach nur über den Haufen ballert, wesentlich weniger Erfahrungspunkte kriegt, dadurch auch wesentlich weniger eben Perks und so ein Kram freischaltet. Und das wiederum sich darauf auswirkt, dass das Spiel dadurch ein ganz Stück schwieriger und komplizierter wird. Deswegen war schon von Anfang an irgendwie zu spüren, dass das Spiel auf den Schleichweg ausgelegt war, und ich denke mal, dass es im zweiten Teil ähnlich laufen wird. Was bedeutet dieser ganz actiongeladene, ich springe in der Gegend rum, metze Leute mit meinen Armklingen und baller einfach wild? So wird das Spiel sie nicht spielen, und ich bin immer der Meinung, dass das irgendwie eine Missrepräsentation des Spielprinzips ist, und das stört mich immer so ein bisschen. Das haben wir ja schon öfter mal bei Trailern erwähnt. Das ist so ein bisschen dasselbe, was man bei Mirror's Edge gesehen hat. Klar will man einen actionreichen Trailer haben, deswegen gibt es mehr Prügelei, aber ich hoffe darauf, dass das letztendlich im Spiel nicht so umsetzen wird, und dann ist es wiederum ein Trailer, der nicht besonders repräsentativ für das Spiel ist. Schwer zu sagen, keine Ahnung. Aber ansonsten, glaube ich, ist das durchaus, wird das auch wieder so ein grundsolider Titel. Richtig weggeblasen hat mich es auf jeden Fall nicht. Ich weiß gar nicht, wie du das aufgenommen hast, ehrlich gesagt. Ist definitiv, glaube ich, einer der größeren Titel ist auch von der westlichen Seite von Square Enix, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wurde auch so jetzt beworben. Ich hatte auch das Gefühl, ich meine, Deus Ex, ich habe nie ein Deus Ex-Titel gespielt, hatte beim Trailer auch ein bisschen das Gefühl, weil ich doch das Gefühl hatte, dass du gesagt hast, dass es eigentlich eher auch ein bisschen mehr Schleichspiel theoretisch ist, dass es doch recht actiongeladen ist und ziemlich viel geballert wird und ziemlich auch einfach viel gekämpft wird. Dementsprechend war ich da ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, aber andererseits, ja, wenn du das jetzt so sagst, klar, habe ich ja vorhin bei Mirror's Edge auch schon gesagt, man will ja mal ein bisschen so Action-Flashy-Trailer haben und dementsprechend hat sich das ja, glaube ich, angeboten und ich glaube, dass es auch in der Community dann auch ein recht erwartetes Spiel ist, also Human Revolution kam, glaube ich, recht gut an in der Community auch oder in der oder auch in der Industrie unter den Fans und ja, dementsprechend glaube ich, dass es auch wieder ein größeres Ding wird auf jeden Fall. Und sah auch, glaube ich, auch grafisch recht schön aus. Sie haben gesagt, sie haben eine neue Engine dafür entwickelt und... Ja, man hat auf der PC-Konferenz noch mal ein bisschen mehr zur Grafik gesehen. Die haben ein paar Levels gezeigt, aber auch rein wirklich nur technisch gesehen quasi. Wie gesagt, was Klatte angeht, also was nicht relevante Objekte in der Spielwelt eben angeht, die auch interagierbar sind und so ein Kram. Also sie haben die Levels ein bisschen detailreicher gestaltet. Das erste war schon ganz cool in der Hinsicht, von daher, glaube ich, das Ganze willkommen. Aber ja, sieht bestimmt ganz schön aus, definitiv. Nächster Titel, glaube ich, mit die größte Überraschung für dich eigentlich, würde ich behaupten, und etwas, worüber du super gespannt plötzlich warst, war Nier, beziehungsweise wir wussten noch gar nicht genau, was für Nier es ist. Ist es schon Nier 2 eigentlich? Man könnte schon Nier 2 sagen, es wird wahrscheinlich einfach keine 2 im Titel haben, sondern ein Untertitel, der noch nicht bekannt ist, weil der anscheinend, ja, vielleicht wissen sie noch nicht oder wollen das nur noch abwarten. Aber ja, ich würde sagen, das ist so für mich persönlich die allergrößte Überraschung der E3. Mhm. Sogar fast noch ein bisschen überraschender als die großen 3, auch wenn das musste ich natürlich erstmal erklären, und zwar bei den Großen 3 hat man das Gefühl, das sind so Titel, die immer so da sind. Man hat das Gefühl, wenn sie angekündigt werden, dann ist man nicht überrascht, dass sie angekündigt werden, sondern einfach nur, dass es endlich passiert, mehr oder weniger. Ja, schon. Und bei Nier 2 ist es wirklich so ein Ding, das Gefühl hatte, naja, Nier, ich glaube, ich habe im Podcast schon mal darüber geredet, war letztes Generation absoluter Geheimtipp. Es hat einen recht durchschnittlichen Metacritic-Schnitt von, glaube ich, 65 oder so, was auch in irgendeiner Weise objektiv gerechtfertigt ist, weil das Spiel grafisch ziemlich hässlich aussah, es seine Gameplay-Problemchen hatte, aber dafür mit einer richtig, richtig interessanten und sehr unorthodoxen Story, sehr interessanten und gut geschriebenen Charakteren für ein JRPG, absolut fantastischer Soundtrack, war auch der beste Soundtrack der vergangenen Generation. Ja, genau. Und auch mit einer sehr innovativen Art und Weise, mit New Game Plus was zu machen, also... Ich weiß, im JRPG-Bereich ist dieses Spiel absolut Geheimtipp. Es gibt super viele Leute, die immer wieder sagen, ich habe das jetzt endlich gespielt. Und ja, es hat seine Schwächen, aber die Stärken machen das Spiel so unique, dass es trotzdem wert ist, gespielt zu werden. Das war definitiv einer der absoluten Geheimtipps für mich. Und dass so ein Titel, der, glaube ich, finanziell absolut nicht erfolgreich war, kein Kritikerliebling war, dass das ein Sequel kriegt, ist absolut, also... Ich weiß nicht, ich war mindblown in dem Moment, glaube ich. Erstmal, als ich den Trailer gesehen habe, die Musik lief im Hintergrund, ich habe gedacht, hä, was ist das? Vor allem dann kam Platinum Games, kamen super viele große Namen, die man so kennt. Und dann denke ich so, okay, oh mein Gott, das ist die Musik zu Nier. Das ist ein neues Nier, what the fuck? Und ist auch recht interessant, weil man hat ja dann auch den Director gesehen, also Yoko Taro, der die Dragon Guard und die Nier-Spiele gemacht hat, der wird wieder directen. Und die Leute, die ihn zum ersten Mal gesehen haben mit der Maske und so, ja, der Typ läuft immer so rum. Es gibt keine Interviews mit ihm, wo er sein Gesicht zeigt. Der ist da super shy und so weiter. Das ist schon immer sein Markenzeichen gewesen. Aber ich glaube, das war das erste Mal, dass die westliche Welt ihn so gesehen hat. Vor allem auf dem öffentlichen Rahmen halt, ja. Und der hat auch gemeint, in einer Zeit, sage ich jetzt mal, also er ist fast noch, er kann es selbst noch nicht glauben, in einer Zeit, in der Konsolenentwicklung in Japan super schwierig ist, wie er selbst dann auch meinte, ist es super komisch oder super crazy, wie er selbst meint, dass Square Enix so ein Projekt nochmal greenlightet sozusagen, auch noch mit so einem Team. Also Platinum Games wird das diesmal, das sich vor allem natürlich fürs Gameplay wird es entwickeln. Das heißt, das Gameplay wird dementsprechend dann auch wahrscheinlich in diesem Teil sehr viel besser werden als im letzten. Die Musik ist wieder vom gleichen Komponisten, die wird mit Sicherheit awesome werden. Wie gesagt, Director ist der gleiche, Charakterdesign ist von Akio Yoshida, den vielleicht viele aus Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII, Bravely Default kennen, also auch alles große Namen. Da hat Yoko Taro selbst schon gesagt, keine Ahnung, ich habe so ein Dreamteam, eigentlich muss ich selbst gar nichts mehr machen, beziehungsweise ich selbst kann ja gar nichts im Vergleich zu denen. Ich bin super gespannt drauf. Das ist fast so eine Traumkombination für viele Leute, also Platinum Games plus jetzt eben das fast das gesamte Nier-Team. Ja. Wir haben noch kein Gameplay und kein nichts. Wir wissen, es wird in der gleichen Welt spielen, es wird aber kein direktes Story-Sequel sein, es wird auch keine Charaktere werden nochmal vorkommen, es werden völlig neue Charaktere sein. Man hat ja im Trailer schon den Hauptcharakter gesehen, es wird diesmal nur ein weiblicher Hauptcharakter sein, es wird aber noch zwei andere spielbare Charaktere geben, die sie noch nicht gezeigt haben. Und ich bin mega gespannt drauf. Also hätte ich nie im Leben erwartet, dass das kommt, aber mit so einer der heißesten Ankündigungen für mich zumindest, diese E3. Ja, in der Tat. Also ich habe auch schon gemerkt, wie spektakulär das für dich ist auf jeden Fall. Tatsächlich war es auch, ich meine, ich kenne ja auch nur über dich den Titel. Ich habe das ja selbst nie gespielt, aber ich kenne zumindest halt eben ein bisschen die Geschichte des Titels und so ein Kram. Du hast ja schon oft genug darüber geredet, weil ich auch weiß, dass es einer deiner Lieblingstitel auf jeden Fall der letzten Generation war. Und entsprechend hatte ich zumindest ein bisschen Kontext dafür und ich fand es tatsächlich auch ziemlich spektakulär, dass sie das machen, dass sie das vom Zaun brechen. Allgemein auch, wie das Ganze aufgebaut war, eben so viele große Namen auch wirklich rauszuhauen und eben mit denen auch zu werben, nicht nur zu sagen, so von wegen, ne, das ist halt jetzt, die haben sich auch ein bisschen in Forderung gestellt tatsächlich. Ich glaube auch, um zu beweisen, wie viel Aufmerksamkeit sie dem Titel schenken und wie viel sie tatsächlich investieren. Und das ist tatsächlich ziemlich ungewöhnlich, würde ich behaupten. Es ist auch ganz interessant, wir werden, glaube ich, im Fazit nachher wahrscheinlich nochmal darauf eingehen, wie allgemein man da das Gefühl hatte, dass Square Enix eben vielleicht auch einfach so ein bisschen um den japanischen Markt und eben um den japanischen Homekonsolenmarkt kämpft. Und wie sie vielleicht auch so ein Stück weit damit... Ja, das beweisen wollten, dass sie da noch weiter dahinter stehen. Zumal ja auch Nier 2 ja relativ weit entfernt noch ist. Haben sie überhaupt irgendwas zu einem... Also man weiß nicht, dadurch, dass Platinum Games dafür bekannt ist, super schnell zu entwickeln, könnte ich mir vorstellen, dass es nächstes Jahr schon erscheint. Mhm. Vor allem, weil es jetzt auch kein riesiger AAA-Titel ist, sondern eher so ein Double-A-Titel, glaube ich nicht, dass es ewig lange dauern wird. Also nächstes Jahr, glaube ich, ist realistisch. Und es kommt halt für die PS4 exklusiv. Das ist, glaube ich, auch nennenswert. Also haben noch keine anderen Plattformen genannt. Da hieß auch nichts von Time Exclusivity oder so. Also... Macht ja auch Sinn, also wer weiß, das wird sich auf der Xbox noch nicht verkaufen und PC ist, glaube ich, eh ein etwas anderer Markt nochmal. Von daher macht das auch durchaus Sinn, ja. Also was ich auch recht sympathisch fand, ist, dass sie ja gesagt haben, sie haben vor allem, weil sie wissen, es hat eine große Fanbase, auch unter weiblichen Videospielen in Japan ist es anscheinend ein recht beliebter Titel gewesen und dass sie sich deswegen entschlossen haben, okay, sie möchten dann noch so ein Spiel eben daraus machen, haben das Gefühl, okay, wir sind direkt dann auch an Platinum Games getreten und gesagt, okay, wollt ihr uns da nicht aushelfen? Und ich meine, Platinum Games macht momentan irgendwie fast alles. Also die machen wirklich alles. So zum Obsidian Japan so ein bisschen, machen sie Auftragsarbeiten und ich bin mega gespannt drauf, wie gesagt. Definitiv. Also man hat das Gefühl tatsächlich, dass Square da plötzlich aus dem Nichts heraus ein Bewusstsein für seine Fanbase entwickelt und das, was irgendwie was Square Enix irgendwie auch gerade im Ausland ausmacht, vielleicht. Und es ist schon ganz interessant, das zu sehen, dass sie da plötzlich ganz anders mit umgehen. Trotzdem bin ich ein spannender Titel, ansonsten glaube ich gleich auch nicht mehr viel anfügen. Wie gesagt, ich kenne den Titel persönlich ja selbst auch gar nicht. Hab das jetzt alles nur über dich. Ich glaube, das ist schon ganz gut zusammengefasst. Nächster Titel wird es ähnlich aussehen. Ist natürlich auch die Square Enix-Konferenz, macht ja auch Sinn. Kingdom Hearts 3 war wie erwartet natürlich auch da. Nachdem es erstmal dann einen Teaser-Trailer für ein Mobile Kingdom Hearts Spiel gab, wo dann alle schon so, oh Mann, jetzt steht Hashimoto wieder vorne und trollt wieder rum. Aber ja, wir haben Kingdom Hearts 3 endlich neues Footage gesehen. Mhm. Nachdem wir ja wussten, dass Final Fantasy 15 abwesend sein wird, war eigentlich das der große Titel, den sich vor allem natürlich Fans der japanischen Seite von Square Enix dann am meisten sozusagen herbeigesehnt haben, endlich neues Material zu Kingdom Hearts 3. Und man sieht neues Gameplay, man sieht eine neue Welt vor allem. Also sie haben dann auch die Leute von Disney ein kurzes Video abspielen lassen, in dem sie ihm sagen, ja, wie zufrieden sie eben mit der Kingdom Hearts Serie sind und mit der Arbeit, die Square Enix macht mit Kingdom Hearts und dass sie natürlich dann auch wollen, dass sie immer mehr neue Welten auch von Disney eben inkorporieren in dieses Spiel und deswegen eigentlich das meiste Footage, das man neu gesehen hat, ist eben in der Welt von Tangled, also im deutschen Rapunzel. Mhm. Das ja einer der neueren Disney-Titel ist, dass ja auch eigentlich schon alle vermutet haben, dass es reinkommt, genauso wie Frozen, weil das ja mega erfolgreich ist, nicht nur in Japan, sondern überall. Ja, vor allem nicht nur überall, sondern in Japan auch. Vor allem in Japan, ja. Ja. Und man hat neues Gameplay gesehen, das Spiel sieht meiner Meinung nach ziemlich cool aus, also es ist seit so vielen Jahren endlich wieder ein Home-Konsolen-Kingdom Hearts-Spiel und dann auch der Next-Gen-Konsole, also das ist sozusagen das erste HD-Kingdom Hearts, was man so richtig sieht. Und ich finde, sie haben den Grafikstil gut in die HD-Ära rüber transportiert. Das Gameplay sieht immer noch genauso spaßig aus wie in den Vorgängern auch. Auch der Soundtrack wird wahrscheinlich wieder super werden. Also Shimomura ist auch wieder da am Werk und dementsprechend mache ich mir da auch überhaupt keine Sorgen. Man hat auch schon so neue Summons gesehen, wo alle schon so ein bisschen gesagt haben, das sieht alles aus, als wären jetzt alle Summons irgendwie so Disney-Rides, was irgendwie auch irgendwie so aussah. Also irgendwie immer bist du in irgendeinem Gefährt unterwegs und machst dann irgendwelche flashy Sachen. Nomura hat auch gesagt, sie werden diesmal versuchen, die Welt ein bisschen mehr seamless auch zu machen, nicht mehr so viele Ladebildschirme zwischen den Welten, also dass eine Welt dann auch einfach komplett als eine Welt eben da ist, und meinte halt, du kannst dann eben, dass sie dementsprechend auch die Vertikalität ein bisschen ändern wollen. Das wird kein richtiges Open-World-Spiel, aber sie wollen auf jeden Fall das nicht in so kleine Teile aufspalten, wie sie es früher eben auf der PS2 machen mussten. Zur Story haben sie jetzt noch nicht so viel weiter gesagt, also könnte ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so viel sagen, weil ich die ganzen Spin-Offs noch nicht alle gespielt habe. Das ist so dieses Problem von Kingdom Hearts, dass alles miteinander verbunden ist, aber alles auf verschiedenen Plattformen erschienen ist, was das Ganze ein bisschen schwierig macht. Aber ich muss sagen, nach diesem Footage bin ich auch wieder sehr gespannt auf dieses Spiel. Ich glaube, ich habe lange kein Kingdom Hearts mehr gespielt und ich bin froh, dass endlich wieder ein nummerierter Titel kommt. Man ist nicht ganz sicher, wann es jetzt endlich erscheint, weil mit Kingdom Hearts lassen sich auch so ein bisschen Zeit, aber ich hoffe einfach mal, dass jetzt auch demnächst dann vielleicht auf der TGS oder vielleicht auf irgendeinem anderen Event, es gibt ja auch immer so Disney-Events, wo sie Sachen zeigen, dann auch vielleicht mal Release-Datum rauskommt. Aber nachdem ich das Footage gesehen habe, muss ich schon sagen, ich bin sehr optimistisch und freue mich auf jeden Fall auf Kingdom Hearts 3. Das ist ja das Wichtigste auf jeden Fall. Kingdom Hearts ist auch sowas, was komplett an mir vorbeigeht, logischerweise. Das liegt, glaube ich, natürlich zum einen viel auch an der Plattform. Aber ich glaube, selbst wenn ich eine der Plattformen besessen hätte, hätte es mich, glaube ich, nicht interessiert. Diese Verbindung aus Disney und Square Enix ist für mich einfach 100% uninteressant. Da kann ich überhaupt gar nichts mit anfangen. Ich meine, das Lustige ist ja, weißt du, wie überhaupt die Idee entstanden ist, Kingdom Hearts zu machen? Nee, keine Ahnung. Square Enix und Disney Japan haben sich früher ein Gebäude geteilt. Und ach echt? Ach so. Anscheinend im Aufzug haben sich Hashimoto und der Typ von Disney Japan immer wieder getroffen. Und irgendwann haben sie darüber geredet und gesagt, wie wäre es denn eigentlich mal, wäre doch eigentlich ganz cool, wenn wir ein Spiel machen könnten mit beiden Welten. Und da deswegen ist Kingdom Hearts überhaupt entstanden. Okay. Ja, ich meine, gut, das macht ja auch total Sinn. Und das ist ja letztendlich auch keine besonders unsinnige Kombination. Ich meine, man weiß ja auch, dass tatsächlich irgendwie Final Fantasy, das Square mit Final Fantasy in eine bisschen andere Richtung gehen kann. Ich meine, wir haben gerade erst über World of Final Fantasy geredet, was alles ein bisschen mehr, ne, in den sehr süßen, ja, und kindergerechteren Stil quasi gehalten ist. Und das können sie auch ganz gut, von daher passt es auch durchaus. Ich nun persönlich, meine, klar, alle haben schon gesagt, super gutes Gameplay immer, das macht ja ein bisschen auch das Spiel aus. Trotzdem, glaube ich, wäre ich dann nicht so ganz über die Szenarien weggekommen, dass mich überhaupt gar nicht interessiert hätte. Aber trotzdem ist natürlich ein Riesentitel, jahrelang drauf gewartet, immer wieder enttäuscht gewesen, also von daher wird es auch Zeit, dass es kommt. Und es scheint ja auch entsprechend gut angekommen zu sein, von daher hat das, glaube ich, Square Enix auch, also muss es, glaube ich, auch, also ne, sie mussten jetzt auch, glaube ich, ein bisschen ausführlich was dazu zeigen, aber das hat auch, glaube ich, ganz gut funktioniert. Einen westlichen Titel haben wir dann doch noch auf der Liste, das wäre Just Cause 3. keine Ahnung, Just Cause 3 sieht halt jetzt auch schon wieder total awesome und bescheuert aus. Ich glaube, da muss man jetzt auch irgendwie nicht groß erklären, warum das der Fall ist. Entweder kennt man Just Cause oder eben nicht. Für die, die es tatsächlich gar nicht kennen, Just Cause ist vom Prinzip her eine Art noch bescheuerteres GTA. Wenn man Saints Row und GTA mixen und nochmal ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal, Bewegungsfreiheit noch erlauben würde. Ich habe nur den zweiten Teil, ehrlich gesagt, gespielt. Ich glaube, im ersten Teil war es aber auch schon genauso. Was den zweiten Teil vor allem ausgemacht hat, war eben so ein Grappling-Hook. Man hat eben eine Art Enterhakenkanone am Arm, mit der man sich dann eben an alle Objekte, die man will, ranhängen kann. Das hat schon da bedeutet, zum Beispiel, es kommt ein vorbeifahrendes Auto, einfach an das Auto ranhängen, auf das Auto springen und das Auto während der Fahrt kapern und so ein Scheiß. Genauso an Flugzeuge, Boote, man konnte sich an fast alles ranhängen. Konnte dann mit seinem Fallschirm auch, wenn man zum Beispiel irgendwie sich an Hubschrauber rangehängt hat, gekapert hat, die kaputt gemacht ist, dann rausgesprungen, hatte man einen Fallschirm, mit dem man dann eben rumspringen konnte. Also man hat tatsächlich auch vertikal sehr viel Bewegungsfreiheit und der ganze Rest war einfach nur reine Zerstörungsorgie. Es ging 90% der Zeit darum, ach ja, übrigens, wir haben so eine Hauptstory-Mission für dich, aber damit du die erfüllen kannst, musst du erstmal für $380,000 was kaputt machen. Und dann gehst du los und sprengst einfach 15 Tankstellen und 3 Tanklaster und einen Hafen und alles andere in die Luft. War also wirklich eine reine, völlig sinnlose und sinnfreie, bescheuerte Zerstörungsorgie mit sehr tightem Gameplay und sehr viel Bewegungsfreiheit. Hat durchaus Spaß gemacht. Ich bin mit der Steuerung nie ganz warm geworden. Weder mit der Gamepad-Steuerung noch mit der Maustastatursteuerung. Ich fand, das war immer ein bisschen anstrengend, kompliziertes zu spielen. Ich hoffe, das ist im dritten Teil besser. War wahrscheinlich aber auch anscheinend der Einzige, der das so empfunden hat, weil irgendwie habe ich das nie irgendwo groß sonst als Kritikpunkt gesehen. Der dritte Teil sieht auch wieder super lustig aus. Es sieht tatsächlich wesentlich schneller nochmal aus als die anderen. Man hat wesentlich mehr Freiheiten, noch tatsächlich einfach auch nicht nur sich selbst an irgendwas ranzuheften mit dem Enterhakenkanone, sondern auch einfach andere Leute oder andere Gegenstände ranzuheften. Zum Beispiel einen Soldaten an eine Gasflasche, auf die Gasflasche schießen und dann fliegt die in die Luft und nimmt den Soldaten mit und so ein Scheiß. Man kann da schon ziemlich viel Quatsch machen, definitiv. Es gibt jetzt auch einen Wingsuit, der, glaube ich, wesentlich besser funktioniert als der scheiß Fallschirm, der dann doch sehr unbeweglich war. Was man natürlich dann sofort gemerkt hat im Spiel, wo es halt die ganze Zeit auf freie Bewegung und sowas ankommt, ist der Fallschirm ein bisschen ungünstig gewesen, fand ich immer. Das scheint, glaube ich, in dem Wingsuit wesentlich besser zu funktionieren und man kann tatsächlich auch extrem weite Strecken damit zurücklegen. Einfach immer mal wieder an irgendeinem hohen Punkt die Enterhakenkanone ansetzen, sich ranziehen, Wingsuit ausklappen, kleines Stück weiterfliegen, so Spider-Man-mäßig ein bisschen. Sieht alles super spaßig aus. Die Story ist wieder völlig bescheuert. Ist, glaube ich, wieder derselbe Hauptcharakter, der Rodriguez. Es ist wieder irgendwas mit Verschwörungen und die Regierung ist böse und bla bla bla bla. Und das, was du machen musst, ist hauptsächlich einfach über eine komplett freie, erkundbare Inselwelt fliegen und alles in die Luft sprengen. Und Explosionen gab es auch schon mehr als genug in dem Trailer, den sie gezeigt haben. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, ist das eine sichere Bank. Das ist kein AAA-Titel, so viel Geld werden sie auch nicht reingesteckt haben, aber das ist einfach in seiner komplett Nonsens quasi Qualität ein super unterhaltsames Spiel. Ich habe trotz der nicht besonders guten Steuerung extrem viel Spaß im zweiten Teil gehabt. Es ist einfach super bescheuert, wie gesagt, du kannst, es wie gesagt, ein bisschen GTA, du kannst alles kapern, aber allein schon dieses ganze, weiß ich auch nicht. Man fährt mit einem Auto, man steht an der Straße, man heftet sich ein Auto ran. Während das Auto noch fährt, landet man also auf dem Dach, steigt ein, schmeißt den Typen raus, fährt damit von der Klippe, springt raus, heftet sich an den Hubschrauber, crasht den Hubschrauber in ein Hochhaus und springt dann mit dem Fallschirm runter. Keine Ahnung. Das kann man halt nicht überall machen und Leute, die Bock auf sowas haben, die haben einfach ihren Spaß daran und mir hat's auch Spaß gemacht. Von daher, glaube ich, ist es einfach, das ist einfach cool, dass sie das weiterhin fortsetzen und dass es noch genauso bescheuert ist wie vorher, dass sie nicht irgendwie künstlich versuchen, da jetzt doch irgendwie noch mehr draus zu machen, als es ist. Es ist einfach ein Sandkasten mit viel kaputt machen. Und mehr soll es, glaube ich, nicht sein. Ich fand es ein bisschen komisch, dass sie in den Trailer super viel geredet und es super viel auf Story. Krass viel Voice-Over, ja. Aber anders habe ich auch das Gefühl, dieses Spiel ist, glaube ich, so dieses perfekte, so, wie soll man es, wie nennt man das, so, man weiß irgendwie, das ist jetzt kein irgendwie so richtig objektiv mega gutes Spiel, aber man spielt halt ihm doch, genau, also so ein, wie nennt man sowas, den Begriff, habe ich noch Guilty vergessen. Pleasure? Genau, so ein Guilty Pleasure Spiel. Es ist so, es ist nicht besonders gut, aber es ist halt so unterhaltsam, während es mittelmäßig ist, dass es einfach super viel Spaß macht. Ja. Das Einzige, was mich tatsächlich beim Trailer auch gestört hat, gut, dass du nochmal ansprichst, hätte ich glaube ich fast vergessen, ist tatsächlich, dass sie, Voice-Over in Trailern ist ja kein Problem. Zum einen, sie haben sehr viel geredet und sie haben auch sehr viel Gameplay-mäßig geredet. Sie haben nicht so einen Atmosphäre-Trailer gemacht, der, glaube ich, sehr gut gepasst hätte zu dem Spiel, sondern sehr viel tatsächlich Spielmechanik erklärt. Der war auch sehr lang, der Trailer. Und das Problem, was er mit hatte, war, die Stimme, die der Narrator quasi war, also die der Erzähler war, war über die Grenze hinaus ernst. Und das war so ein bisschen das Problem. Ich habe das Gefühl gehabt, dieser klassische Trailer-Ansager, den man so ganz leicht übertreibt, dieses so, und jetzt ist auch so noch möglich. So ein bisschen Borderlands-mäßig. Ja, genau, also dieses leicht Übertriebene, was immer sofort diese Satire signalisiert, das hat komplett gefehlt. Der Typ, der da geredet hat, den hätte man so 1:1 einfach als Nachrichtensprecher haben können. Der war nicht übertrieben genug, dass man ihm die Satire abnimmt, sodass man jetzt das Gefühl hatte, irgendwie ist es doch so halb ernst gemeint. Aber was auf dem Bildschirm passiert, ist halt genauso übertrieben, wie ich es gewohnt bin. Die Stimme passte einfach nicht, was ein bisschen komisch war, muss ich sagen. Insgesamt werde ich, glaube ich, auch gleich nochmal am Ende, wenn wir das Fazit ziehen, nochmal darauf eingehen, dass allgemein ich das Gefühl hatte, die Square Enix-Konferenz und die Trailer, die sie gezeigt hatten, hatte zu viel Voice-Over, zu viel geredet. Ich habe das Gefühl gehabt, sie haben sehr, sehr, sehr viel geredet. Sie haben manche Sachen auch ein bisschen kaputt geredet, hatte ich das Gefühl, aber wie gesagt, da gehe ich gleich nochmal am Fazit ein. Und da hat man das auch sehr krass gemerkt, auf jeden Fall. Ich habe auch das Gefühl gehabt, ein 3 Minuten langer Trailer, in dem es eher so Machete mehr, weißt du, so ein bisschen so ein Rodriguez-Trailer oder so ein Quentin Tarantino-Trailer, so ein rein stylisch, rein Explosion, bisschen übertriebenes Voice-Over und alles ist ein bisschen over the top. Das hätte, glaube ich, dem Spiel besser gepasst als 6 Minuten erklären, wie das Spiel funktioniert. Das entsprach einfach nicht so ganz dem Spiel. Aber ansonsten, glaube ich, war das schon ein ganz unterhaltsamer Trailer insgesamt. Also, ich habe meinen Spaß dabei gehabt, ihn zu gucken. Es explodiert halt die ganze Zeit, was ist halt kurzweilig. Ja, dann folgen jetzt noch 2 größere Titel, die wieder auch hauptsächlich für den japanischen Markt beziehungsweise hier im Westen für die Freunde der JRPGs interessant sind. Und vor allem auch ein Titel, glaube ich, auf den du ja ganz, ganz, ganz jahrelang gewartet hast. Richtig, Star Ocean 5 haben wir auch schon im Podcast erwähnt, als es angekündigt wurde. Es wurde es auch offiziell für den West angekündigt und wie von mir, glaube ich, auch im Podcast schon erwartet, wird die PS3-Version nicht im West rauskommen, sondern es wird im Westen PS4-exklusiv sein. Die PS3-Version ist also exklusiv nur für Japan. Und sie haben zum ersten Mal auch einen Trailer mit Gameplay gezeigt. Also das gab es ja bisher noch nicht. Und so, was man davon gesehen hat, ist, ich finde, das sieht für ein JRPG okay aus. Also grafisch sind die ja meistens ja eh nicht so die absoluten Burner, aber ich fand das auf jeden Fall gut aus. Man hat auch ein bisschen schon aus den Kämpfen gesehen. Also es wird keine separaten Kampfbildschirme geben mehr diesmal, sondern alles seamless. Also auf dieses seamless haben sie auch extrem viel Wert gelegt, dass alles irgendwie seamless sein soll. Und so werden auch die Kämpfe verlaufen. Man hat jetzt noch nicht so die flashigsten Kombos gesehen, aber ich glaube, das war jetzt auch nicht zu erwarten. Also man hat schon mal, aber jedenfalls Anzeichen dafür gesehen, dass das Action-Kampfsystem aus den anderen Star Oceans auf jeden Fall immer noch drin ist, was eigentlich das Wichtigste für das gesamte Spiel ist. Was interessant ist, ist, dass die Charaktere ähnlich wie in Infinite Undiscovery, in Undertale's Game, immer die ganze Zeit hinter dir herlaufen. Also sie haben auch schon gesagt, Im Trailer war es bisher so, dass man alle in einer Reihe gesehen hat. Das soll im letztendlichen Spiel nicht so aussehen, sondern wenn man rennt, dann rennen sie alle schon so ein bisschen in einer Reihe hinterher. Wenn du einfach nur ein bisschen explorst und um die Gegend läufst, dann sollen sie auch ein bisschen von selbst so ein bisschen aus der Gruppe rausgehen und selbst ein bisschen exploren. Also soll schon wirklich das Gefühl haben, dass du wirklich eine Party hast, die jetzt wirklich und zusammen unterwegs ist und Sachen macht. Was auch wichtig deswegen, ist auf jeden Fall. Genau, und deswegen wollen sie auch diesmal, was glaube ich in JRPGs in dem Sinne noch nie richtig gemacht wurde, auch dafür sorgen, dass die gesamte Party immer mit im Kampfbildschirm ist. Also, dass du nicht entscheiden musst, welche 4 oder 5 oder 3 Leute nimmst du eben mit und welche sitzen sozusagen auf der Bank, sondern sie wollen, dass alle immer mit im Kampfgeschehen mit drin sind, immer unterwegs sind. Und im Trailer haben sie 6 Charaktere schon gezeigt, was als Partygröße allein schon, glaube ich, das mit das Größte ist, was ich jemals in einem JRPG hatte, was kein Strategie-JRPG war. Selbst im West-RPG habe ich das Gefühl, sind das ganz schön viele Charaktere in einer Party. Und er hat aber gesagt, 6 Charaktere ist noch nicht das Limit. Und dann habe ich mir den Trailer mal angeschaut und ja, tatsächlich, da könnten theoretisch sogar noch 2 Charaktere reinpassen, rein vom Interface her. Und da bin ich jetzt erstmal zum A bin ich gespannt darauf, weil das hat noch, glaube ich, noch nie jemand gemacht. Und an sich macht das auch Sinn, weil er hat ja schon recht, du hast immer diese großen Partys mit allen Charakteren, die alle auch irgendwie wichtig sind. Und du willst ja schon irgendwie das Gefühl haben, dass du das als Party jetzt irgendwie geschafft hast, die Welt zu retten. Und du aber trotzdem das Gefühl hast, naja, du spielst ein JRPG und 2 von den Charakteren hast du irgendwie nie wirklich benutzt, weil um ehrlich zu sein, es gibt immer so 1, 2, die man irgendwie so nicht mag vom Spielstil oder von den Abilities, die sie haben. Dass sie eben wirklich das Gefühl vermitteln wollen, dass es die komplette Party, alle sind wichtig, alle müssen ihren Teil dazu beitragen. Das Ding ist natürlich, wie chaotisch wird das? Manche Outside, sage ich jetzt mal, Beobachter würden schon sagen, Star Ocean, genauso wie in Tales, ist schon recht flashy und recht chaotisch teilweise. Vor allem, weil du mitten im Kampf noch zwischen den einzelnen Charakteren wechseln kannst, um die Kombos noch zu verlängern. Ich weiß nicht, wie gut das mit 7 oder 8 Charakteren funktionieren wird, aber wenn sie das hinkriegen, könnte das ziemlich, ziemlich cool sein, meiner Meinung nach. Ja. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Der Director hat auch gesagt, ja, sie wissen, im 4. Teil haben sie möglicherweise ein paar Fehler gemacht und sie wollen ihre Schlüsse dann eben daraus ziehen. Ich hoffe, sie ziehen nicht daraus den Schluss, dass das Kampfsystem scheiße war, weil es meiner Meinung nach das beste Kampfsystem von allen Star Ocean Teilen war. Aber ja, Star Ocean, wie hatte seine Probleme, wenn sie die beheben könnten, würde das vielleicht dann auch innerhalb der JRPG-Community vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Zuspruch finden. Ich weiß, ich bin einer der wenigen, die Star Ocean 4 richtig cool fanden. Aber ansonsten, ja, habe ich auch damals halt ankündigt gesagt, ich freue mich super, dass Square Enix sich entschlossen hat, Star Ocean nochmal mit Star Ocean zu versuchen, TriAces nochmal in die Hand gegeben hat, das zu entwickeln. Und es kommt auch schon anscheinend Ende des Jahres in Japan raus und dementsprechend erwarte ich einfach mal, dass es Anfang nächsten Jahres sogar schon im Westen erhältlich sein wird. Mhm. Bin super gespannt drauf. Der Producer ist ziemlich cool, der meinte so ein bisschen so sein Traumprojekt. Also er hat bisher noch kein Spiel richtig produced, aber er war so einer dieser großen Fans von Star Ocean, die gesagt haben, ich möchte unbedingt einfach mal ein Star Ocean selbst entwickeln, weil ich diese Serie so mag. Dementsprechend bin ich einfach mal zuversichtlich, dass das gut wird. Ja, also tatsächlich bin ich auch so, dass ich sagen muss, es ist schon mal ein ganz cooler Ansatz, einfach eine größere Party zu machen. Ich finde es auch, deswegen habe ich es vorhin auch schon gesagt, relativ wichtig, dass es vielleicht auch in fertigen Spielen mal ein bisschen anders aussieht, weil es jetzt schon sehr merkwürdig entenmäßig aussieht, wie sie da alle in einer Reihe hinter ihr hertrotteln. Ist schon ein bisschen angenehmer, vielleicht, wenn man das Gefühl hat, du läufst in einem großen Pulk, in einer großen Gruppe halt eben, mal schert eine aus, die sind so ein bisschen versetzt hinter dir irgendwie so. Tatsächlich bin ich aber auch der Meinung, und das ist halt eben so ein bisschen die Sache, es gibt schon auch einen Grund, warum bislang nicht so krass viele Leute in einem Kampfbildschirm oder im Kampf bei einer Party mit drin waren. Selbst in West-RPGs ist es ja so. Das Problem ist halt zum einen Charaktermanagement und das andere ist halt vor allem gerade in einem Action-Kampfsystem, ne, du musst die auch irgendwie alle dann auch benutzen. Ich meine, wenn du jetzt letztendlich dann doch wieder nur 3, 4 Leute steuerst, weil es einfach nicht möglich ist, alle anderen zu koordinieren, ist auch scheißegal, ob die damit rumrennen oder nicht, dann ist es halt quasi, dann das Balancing wird wahrscheinlich darauf ausgelegt sein. Das heißt, es gibt mehr Monster und sie müssen ein bisschen mehr unabhängig von dir halt alleine kämpfen. Das heißt, die KI muss gut genug sein. Aber und das ist ja bei den Kampfsystemen immer wichtig, dass die KI einigermaßen kompetent ist und klar. Normalerweise hast du in den Spielen auch immer die Möglichkeit, ihn dann dementsprechend dann auch anzupassen, einzustellen. Ja. Das ist ja letztendlich in West-RPGs genau dasselbe. Dragon Age macht das ja auch genauso, dass du halt einfach gewisse Befehlsketten und so einen Kram machen kannst, dass du gewisse wenn-dann quasi Formeln so ein bisschen erstellen kannst, um den Charakteren eben zu sagen, was sie zu tun haben. Trotzdem, klar, kann das halt sehr schnell sehr schwierig werden. Wenn es natürlich einfach letztendlich darauf hinausläuft, die KI macht sich gut, die Kämpfe werden dadurch nicht besonders schwieriger, du steuerst zwar nur letztendlich 3, 4 Leute, aber du hast zumindest die Freiheit, wirklich dann auch zu jedem zu springen, auch spontan sagen, ich habe jetzt halt Bock auf den. Und vor allem vielleicht dann einfach auch nebenher zu sagen, okay, das trägt einfach zur Atmosphäre bei, weil man etwas größere Kämpfe hat durch eine größere Gruppe. Trotzdem ist es natürlich auf jeden Fall auch eine Herausforderung. Also ich bin dann auch mal gespannt, wie sich das dann letztendlich dann umsetzen lässt tatsächlich und wie gut sie das hinkriegen, diese ganzen Leute dann auch wirklich dann in den Kampf zu integrieren. JRPGs sind ja im Gegensatz zu West-RPGs immer ein bisschen was anderes. West-RPGs ist ja auch so ein bisschen, was man jetzt auch sagen könnte, na gut, Charaktermanagement wird natürlich mit mehr Partys, mit mehr Partymitgliedern auch schwieriger. Das hast du ja sowieso in JRPGs eigentlich klassisch. Du hast ja eh eigentlich mehr Charaktere als in westlichen. In westlichen RPGs ist ja meistens eh so. Du hast dann auch eh nur so eine Handvoll Charaktere, die du rekrutieren kannst, die sind dann auch alle durchgehend in der Party und dann ist es eher so, dass halt vielleicht einer einfach wirklich mal komplett zurückbleibt. Von daher ist das, glaube ich, nicht so das Problem, aber sind wir jetzt mal gespannt, wie das wirklich funktioniert, mit so einer großen Party dann auch ein Kampfsystem zu haben, weil 8 Charaktere, das ist schon eine ziemliche Hausnummer, würde ich behaupten, gerade ja. Ein Action-Kampfsystem, das ist schon nicht ganz ohne. Mal schauen, wie das wird, aber durchaus spannend, definitiv. Der letzte Titel, glaube ich, illustriert so mit am besten eigentlich das, was ich vorhin schon so ein bisschen foreshadowed habe, wo wir gleich noch drüber reden werden. Dieses, wir wollen die PlayStation 4 gerade auch in Japan als Plattform unterstützen. Wir wollen diesen Home-Konsolenmarkt noch nicht aufgeben. Weil sie nämlich etwas gezeigt haben, was wirklich in einem ganz, ganz frühen Stadium ist, über das man fast noch nichts sagen kann. Trotzdem durchaus spannend auf jeden Fall, was sie da gesagt haben. Ja. Also es geht richtig um Project Setzner. Das hat auch nicht mal einen richtigen Titel. Es wird von einem neuen Studio von Square Enix entwickelt, das da gab es letztes Jahr schon die News, das haben wir nicht im Podcast gesagt, weil das damals nicht wirklich so relevant war, aber sie haben letztes Jahr haben sie super viele Leute gesucht für ein neues Studio, wo sie auch schon gesagt haben, das ist ein Studio, das Console-RPGs entwickeln soll, wo viele sich schon ein bisschen die Stirn gerunzelt haben, weil da ging ja dieses Meme durch Square Enix, wird jetzt komplett zum Mobile-Hersteller oder Mobile-Game-Entwickler sozusagen und dieses Studio trägt jetzt einen Namen, nämlich Tokyo RPG Factory und der CEO von Square Enix erneu, also Matsuda, hat damit auch schon verdeutlicht, gesagt, ja, wir besinnen uns so ein bisschen auf unsere Wurzeln zurück. Square Enix, also vor allem die japanische Sparte, ist berühmt für seine großen Konsolen-RPGs, Dragon Quest, Final Fantasy, Kingdom Hearts. Und da möchte man so ein bisschen zurück und deswegen hat man auch bewusst dieses Studio so genannt, Tokyo RPG Factory. Also es soll wirklich ein Studio sein, komplett dedicated für Home-Konsolen-RPGs und man hat bisher jetzt nur Artworks gesehen, man weiß noch nichts sonst dazu, aber er hat gesagt, sie wollen trotzdem schon mal zeigen, ja, wir arbeiten daran und es ist ein Spiel für Home-Konsole und deswegen kann ich jetzt selbst zum Spiel nicht sagen, also die Artworks sahen cool aus, sie haben auch gemeint, es wird auf jeden Fall eine neue IP sein, was ja auch immer interessant ist, vor allem auch im JRPG-Bereich, dass ja auch von vielen, sag ich jetzt mal, langen und wohlverdienten IPs lebt. Und deswegen, so viel zum Projekt selbst kann man noch nicht sagen, aber ich glaube, da kann man jetzt schon ein bisschen ins Fazit rübergehen. Ja. Insgesamt glaube ich, Square Enix hat in dieser Pressekonferenz sehr gut gezeigt, welche Strategie sie momentan fahren, dass sie sehr mehrgleisig fahren. Also wir sind jetzt gar nicht auf die Mobile-Spiele eingegangen, die sie gezeigt haben, aber sie entwickeln auch viel für Mobile, klar, auch sie lokalisieren auch viel aus von den japanischen Mobile-Spielen in den Westen, also Kingdom Hearts Chi Unchained wurde zum Beispiel für den Westen angekündigt. Aber sie haben, glaube ich, schon recht deutlich gemacht, dass ihnen alle wichtig sind. Sowohl die Mobile-Sparte als auch der westliche Markt über Eidos mit Deus Ex, mit Tomb Raider, mit Just Cause, mit Hitman, als auch ihre klassische japanische Sparte mit großen AAA-JRPG-Titeln wie im Kingdom Hearts, wie mit Final Fantasy 15, aber auch mit kleineren JRPG-Titeln wie damals in der PS2-Ära, Near Star Ocean. Sie haben einen MMO-Bereich, der momentan recht gut läuft mit Dragon Quest 10 und Final Fantasy 14. Und man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Matsuda, dadurch, dass er noch recht neu ist und nachdem Wada gegangen ist, weil die Wada-Ära im Nachhinein so ein bisschen so als diese Schwäche-Ära von Square bezeichnet wird, man das Gefühl hatte, er möchte diese E3 auch ein bisschen benutzen, zu zeigen, was ist jetzt eigentlich die Vision von Square Enix oder seine Vision von Square Enix, wie er will, dass Square Enix in Zukunft eben weiterführt. Und ich muss sagen, so als Fazit, die Konferenz hatte ein bisschen so manche so Pacing-Probleme, manchmal war die ganze Präsentation so ein bisschen awkward und so das Gefühl, es war noch so ein bisschen so E3 vor 5-6 Jahren Gefühl, so von der Art Professionalität her, wie du sie da hattest, hatte ich schon das Gefühl, das hätte man schon besser machen können, aber allein die Sachen, die sie gezeigt haben, es gab Überraschungen, es gab meiner Meinung nach ein sehr gutes Showing, sowohl von ihren westlichen als auch den japanischen Studios, habe ich das Gefühl, sie sind sehr breit und sehr variantenreich aufgestellt, sodass wirklich für jeden irgendwie was dabei ist. Und ich muss sagen, ich bin diesmal sehr zufrieden gewesen mit Square Enix. Ich glaube, unsere Hörer wissen ja, ich bin gleichzeitig irgendwie ein großer Square Enix-Fan, aber gleichzeitig irgendwie ein ganz großer Kritiker von ihnen. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass diese, wenn sie diese Strategie richtig durchführen, dass das richtig gut werden kann mit Square Enix in der Zukunft wieder. Und ja, ich war positiv überrascht, war auf jeden Fall eine der besseren Pressekonferenzen, meiner Meinung nach. Zumindest selbst subjektiver für mich. Ja, definitiv. Ich muss auch sagen, mir hat die ehrlich gesagt insgesamt auch ziemlich gut gefallen, eigentlich die Pressekonferenz. Ich muss auch sagen, das kleine Problem, was ich damit hatte, war, du hast schon angesprochen, sowas wie Pacing und so ein Kram. Es war vielleicht nicht alles irgendwie so ganz smooth, wie man das von so einer Pressekonferenz erwartet. War aber auch wesentlich kleiner. Ich fand es eigentlich ganz cool, angenehm. Das ist halt, also im Vergleich gerade zu den großen wie Bethesda. Das war schon sehr familiär von der Atmosphäre her. Genau, es war ein kleiner Raum, da saßen wir, vielleicht 60, 70 Leute oder so ein Kram. Ich glaube, viel mehr haben da nicht reingepasst. Und entsprechend war das tatsächlich in einem wesentlich kleineren und familiären Rahmen. Mich hat hauptsächlich gestört, dass ich das Gefühl hatte, sämtliche Square Enix-Trailer fand ich ein bisschen, ich habe das Gefühl gehabt, dass eben, das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache, ist vielleicht auch in Japan noch ein bisschen was anderes, aber dieses typische knackige Trailer-Gefühl ist bei den meisten nicht rübergekommen. Selbst bei sowas wie zum Beispiel Just Cause 3, das habe ich vorhin da auch erwähnt, weil es mir da am krassesten aufgefallen ist, hatte ich das Gefühl, sie haben zu viel während des Trailers geredet. Sie haben sehr, sehr viel tatsächlich auch während des Trailers versucht, das Gameplay zu erklären, was ich habe das Gefühl habe, erklärt sich meistens ziemlich selbstständig. Das ist normalerweise eher etwas japanisch, habe ich das Gefühl. Ja. Japanische Trailer basieren sehr viel darauf, wir erklären Gameplay-Systeme, weil das irgendwie so im Vordergrund steht. Deswegen fand ich das bei Just Cause noch besonders komisch. Also beim japanischen Spiel hätte ich das irgendwie auch mal vielleicht ein bisschen erwartet, aber... Ja, deswegen erwähnt es auch, deswegen meine ich das. Ja. Das ist wahrscheinlich eher was Japanisch halt und deswegen merkt man es halt auch bei Square Enix. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, nimmt es halt auch eben so ein bisschen die Dynamik aus einem Trailer raus, wenn man gerade sowas wie Just Cause 3 eben hat, was man sehr schnell und sehr kurz und sehr knackig und prägnant eben in einen Trailer verpacken kann, dann ist es natürlich ein bisschen merkwürdig und wirkt vielleicht ein bisschen komisch und deplatziert, wenn man eben dann das Gefühl hat, das genau tun sie aber nicht, sondern sie quetschen sich da so ein bisschen merkwürdig durch und haben einen sehr, sehr langen, umfangreichen Trailer, der jetzt aber letztendlich Dinge erklärt, die nicht wirklich erklärt werden müssen. Sonst insgesamt auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Square Enix-Konferenz. Ich finde es cool, dass man eben so ein klares Statement hat von Square Enix. Normalerweise neigen heutzutage Firmen ja nicht mehr so wirklich dazu. Da kann man dann im Nachhinein groß spekulieren, ob das jetzt so ist oder nicht, was sie letztendlich intern so quasi vorhaben. Ich finde es schön, dass sie halt eben intern so ein bisschen quasi das Ganze, die Gedankengänge halt auch ganz klar zutage legen und sagen, hier, so sieht's aus, wir wollen die PlayStation 4 gerade auch in Japan unterstützen, wir wollen den hohen Konsolenmarkt noch nicht aufgeben und wir zeigen jetzt auch hier Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie eigentlich nicht zeigen sollten, aber wir wollen einfach nur zeigen, hey, es gibt definitiv dieses Studio, das halt eben gerade für große Konsolen-RPGs zuständig ist. Dieses Studio entwickelt derzeit schon ein Spiel, dieses Spiel wird kommen. Wir haben in den nächsten Jahren noch Dinge in der Pipeline. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann, ne, kauft euch eine PlayStation 4 so ungefähr. Das fand ich tatsächlich eigentlich ein ziemlich cooler Move und ein ziemlich cooles Platzieren auch von Square Enix, was man so, wie gesagt, relativ selten hat heutzutage. Von daher eine durchaus interessante Pressekonferenz auf jeden Fall auch. Damit sind wir bei den großen Pressekonferenzen auch am Ende angelangt. Wir haben jetzt noch so ein paar kleine Nachträge. Das ist tatsächlich nicht mehr so wahnsinnig viel und wir sind zeitlich auch ganz gut unterwegs. Ich hatte schon ein bisschen Angst gehabt, dass es viel schlimmer wird. Von daher bin ich ganz zufrieden. Zum einen gab es noch ein paar Dinge. Wir haben jetzt grob ausgesiebt. Es gab auch noch mehr Teile auf jeden Fall, die erwähnenswert gewesen wären. Wir machen jetzt aber wirklich nur das für uns zumindest Wichtigste. Sony hatte im Voraus, bevor die ganze Pressekonferenz und E3 war, schon noch mal ein paar kleinere Sachen, über die wir vielleicht kurz reden wollen. Zum einen ein Ratchet & Clank Reboot ist, glaube ich, tatsächlich noch mal ganz interessant. Ja, sie haben ja das schon angekündigt gehabt. Damals war noch nicht ganz klar, ob es wirklich ein Reboot wird oder einfach nur ein Remake des ersten Teils, so wie ich jetzt den neuen Trailer gesehen habe. Das war jetzt der erste Trailer, den man richtig dazu gekriegt hat. Ist es so ein Halb-Remake, Halb-Reboot? Also ja, zumindest das, was man gesehen hat, war für mich auf jeden Fall noch neu. Ich habe ja Ratchet & Clank 1 damals gespielt. Es soll auch ein bisschen mit dem Movie, der dann auch nächstes Jahr erscheinen soll, zu tun haben. Die sollen dann ungefähr zur gleichen Zeit erscheinen. Und dementsprechend, glaube ich, ist für Ratchet & Clank-Fans zum einen interessant, weil ich das Gefühl habe, ist auf jeden Fall auch viel Neues dabei. Und den Trailer, den fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Also das war das erste Material auf der PS4, das man gesehen hat. Das ist wieder Insomniac Games, die das entwickeln. Der Trailer sah wunderschön aus, meiner Meinung nach. Das ist genau das, was man sich, wie man sich Ratchet & Clank auf der PS4 vorstellt. Super smooth, super cooles Gameplay, super, also auch sehr farbig und knallig. Du hast dann wieder die gleichen Charaktere, die Fans ja auch lieben, also Ratchet und Clank und auch Quark und so weiter sind alle wieder mit an Bord. Und ich muss sagen, Ratchet & Clank war ja nach der Future-Trilogie, die ja am Anfang der PS3-Reihe schon erschienen ist, also Crack in Time war der letzte von denen, ist ja dann schon ein bisschen untergegangen, weil auch Insomniac dann sich dann entschlossen hat, eher andere Sachen zu machen. Und ich muss nach dem Fehler wieder sagen, bin ich doch echt wieder sehr gespannt drauf. Also Ratchet & Clank hat mir früher immer sehr viel Spaß gemacht. Es war so ein Hybrid aus 3D-Jump'n'Run und ein bisschen Third-Person-Shooting, was manchmal sehr gut funktioniert hat, mit sehr sympathischen Charakteren und ganz gutem Humor auch. Und nachdem ich den Trailer gesehen habe, muss ich auch sagen, ja, ich würde dieses Spiel auf jeden Fall gerne wieder spielen wollen. Vor allem, weil es anscheinend auch kein vollwertiger 60-Euro-Titel sein wird, sondern sie haben schon gesagt $40. Also eher so ein Mid-Budget-Titel, aber wie gesagt, ich bin gespannt drauf. Ich fand, dass der Trailer sah ziemlich cool aus. Ja. Muss ich auch sagen, ich habe den Trailer auch angeguckt. Ich habe ja Ratchet & Clank nie gespielt und bin jetzt auch nicht so ein riesen Plattformer-Titel-Spieler. Sah durchaus aber trotzdem cool aus. Ich finde auch ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es so eine Mischung aus Reboot und Remake ist und das finde ich eigentlich einen ganz coolen Ansatz, ehrlich gesagt. Sind wir jetzt mal gespannt, was da letztendlich draus wird, aber verkehrt ist das, glaube ich, nicht und das hat ja durchaus eine ziemlich große Fanbase immer noch heutzutage. Das heißt, ich glaube auch, dass es durchaus von einigen Leuten sehr erwartet wird. Und dann sind wir mal gespannt, was daraus wird. Das zweite, was noch da war, war Tomorrow Children. Genau. Da haben wir ja sonst an sich gar nichts zugesehen auf der E3. Das war ja einer der Titel, der, glaube ich, letztes Jahr auch noch. Sie haben den auf der Gamescom damals vorgestellt. Ah, auf der Gamescom vorgestellt, ja. Aber es war auch eine große Konferenz auf mir, wo sie es gezeigt haben. Und der hat ja auch durchaus für Buzz gesorgt damals. Definitiv. Ich meine, wir haben auch damals schon gesagt, dass dieses ganze Prinzip aus irgendwie Minecraft-mäßig und dieses ganze kommunistische Feeling und wie man das dann so zusammenbaut, dass man da auch ein bisschen so eine Art politisches System aufbauen muss, fand ich ja auch besonders interessant. Man hat noch nicht so viele neue Details jetzt gekriegt, leider auf E3. Sie haben einen neuen Trailer gezeigt, aber was, glaube ich, besonders interessant ist, es kommt jetzt schon im Herbst raus. Also es dauert nicht mehr lange, bis wir selbst dann sozusagen Hand anlegen dürfen an dieses Spiel. Und der Trailer, der hat immer noch, der hat nichts Neues gezeigt in dem Sinne. Also man sieht wieder diese, wie man diese Städte aufbaut, dass man sie auch gegen Dinosaurier oder andere Viecher verteidigen muss. Man sieht diese ganzen kommunistischen Symbole. Ich bin weiterhin immer noch sehr gespannt darauf, wie sich das Spiel letztendlich spielen wird, wie das Ganze auch sozusagen in seiner Interaktion, in seiner sozialen Komponente letztendlich funktionieren wird. Mhm. Und bin deswegen sehr gespannt drauf, wenn es jetzt auch demnächst erscheint. Werde ich definitiv im Auge behalten. Also ich, vor allem diese ganze politisch-soziale Komponente finde ich mega spannend, also auch als Politikwissenschaftler. Es sieht aus genau wie so ein politisch-soziales Experiment so ein bisschen auch, ja, um zu sehen, wie das letztendlich dann in der Spielform läuft und so. Sieht auch so, ich meine, im Grafikstil hat mir von Anfang an nicht so mega gut gefallen, aber es ist ja bei so einem Titel auch eher unwichtig. Aber insgesamt auf jeden Fall ein sehr interessanter Titel auf jeden Fall auch, ja, würde ich auch sagen. Dann haben wir noch ein paar Titel, die einfach so nebenher gelaufen sind, die auf keiner großen Pressekonferenz oder sowas waren. Da ist, glaube ich, nur eine große Überraschung dabei, weil das irgendwie so nebenher lief, ohne dass das eine große Pressekonferenz im Rücken gehabt hätte. Das erste ist aber, glaube ich, so ein Ding, was irgendwie auch niemand sonst wo irgendwo erwartet hätte. Wir haben einen Trailer, Gameplay und auch Render-Trailer zu XCOM 2 gekriegt. XCOM 1 lief ja tatsächlich nach einem etwas holprigen Start dann doch sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ist ja auch dem Einvernehmen nach ein sehr würdiger Nachfolger. Hat so seine Probleme gehabt, aber trotzdem habe ich, glaube ich, einige Leute sehr, sehr gern gespielt. Ich weiß, dass ein guter Kumpel von uns eben riesen XCOM-Fan ist und das auch gespielt hat, das neue und durchaus zufrieden war. Der zweite Teil sieht auch wieder ziemlich cool aus. Bei mir steht, ehrlich gesagt, XCOM 1, also das Reboot so ein bisschen eben auch, ebenfalls noch auf der Liste. Ich will das auf jeden Fall auch noch spielen. Ich habe halt auch die alten XCOMs gespielt vor allem. Das neue jetzt eben nicht. Deswegen, das will ich definitiv auch noch spielen. Und das zweite sieht auch ziemlich cool aus. Das Ganze baut auf quasi auf dem negativen Ende quasi des ersten Teils. Also es ist so, dass die Menschheit mehr oder minder die Alien-Invasion verloren hat. Was man jetzt spielt mit der XCOM-Einheit ist quasi die Resistance, also die Widerstandskämpfer, die eben im wesentlich kleineren Rahmen eben so Guerillakampfmäßig unterwegs sind. Das ändert natürlich erstmal im grundlegenden Spielprinzip nichts, aber so diese grundlegende Ausgangssituation ist schon eine ganz andere und das ist schon ganz interessant auf jeden Fall. Das sieht sehr, sehr cool inszeniert aus auf jeden Fall. Man hat jetzt einige Spielszenen eben gesehen, wo man eben eine Mischung aus dem taktischen, klassischen Kampfbildschirm von oben sieht, aber gleichzeitig, wenn eben coole Aktionen passieren, dann sieht man die eben, dann zoomt die Kamera so ran, hat so eine Art filmische Hollywood-Perspektive so ein bisschen. Das Ganze wird also ein bisschen inszeniert. Das wirkt ziemlich cool auf jeden Fall. Und insgesamt, keine Ahnung, ist halt ein ziemliches hardcoreiges Taktikspiel eigentlich und das spricht damit natürlich auch nicht so wahnsinnig viele Leute an. Ich bin durchaus interessiert daran. Wie gesagt, muss erstmal vorher noch den anderen Teil spielen, aber das sieht durchaus wie ein würdiger Nachfolger aus und ich bin jetzt mal gespannt, wie das dann letztendlich wird. Kann, glaube ich, aber eigentlich letztendlich fast nur gut werden. Und mehr ist da, glaube ich, auch nicht so groß zu sagen. Ja, ich habe ja den ersten auch noch nicht gespielt, auch es steht auch bei mir auf der Liste. Also ich habe das Spiel auch und würde es auch schon seit Ewigkeiten mal spielen, aber wie das immer so ist, habe ich nicht immer so die Zeit dafür. Aber steht bei mir definitiv auch noch an. Ist ein bisschen enttäuschend, dass sie den zweiten noch bisher noch nicht für die Konsolen angekündigt haben. Also es ist bisher nur PC-exklusiv, aber sie haben schon gesagt, dass sie die Konsolen auf jeden Fall noch also im Kopf haben und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es dann komplett nicht auf Konsolen erscheinen wird, weil dafür war es dann, glaube ich, auch auf Konsolen dann recht erfolgreich und von der Steuerung her sollte das auch nicht so ein großes Problem machen, auch wenn es natürlich immer noch komfortabel ist, mit Maus und Tastatur zu steuern, glaube ich. Oder vor allem mit Maus, also weniger Tastatur, glaube ich. Das sollte durchaus möglich sein. Ich denke auch, das ist durchaus realistisch, dass das noch kommt dann auch. Sind wir mal gespannt drauf auf jeden Fall. Insgesamt auf jeden Fall ein Titel, glaube ich, der uns beiden ganz gut gefallen könnte. Ja, das gucken wir mal. Nächster Titel ist wiederum auch ziemlich interessant. Das ist Hellblade von Ninja Theory. Ja, genau, das haben sie ja auch letztes Jahr auf der Gamescom angekündigt. Mhm. Erscheint ja auch zeitexklusiv erstmal für die PS4. Und war in dem Sinne auch interessant, dass man jetzt zum ersten Mal einen richtigen Trailer auch mit Gameplay gesehen hat. Man hat jetzt auch neue Infos dazu gekriegt, um was in diesem Spiel eigentlich gehen wird. Und was auch recht interessant ist meiner Meinung nach, nämlich eigentlich hatte man so das Gefühl, das wird so eine Art Fantasy-Hack-and-Slash werden, also so ein Hack-and-Slash-Action-Spiel wird es wahrscheinlich immer noch, aber nicht so, dass es wirklich so eine Fantasy-Welt ist, sondern anscheinend ist es so, dass man eben die Hauptcharakterin ist eine keltische Kriegerin namens Senua und ihre Reise in die Hölle sozusagen begleitet, aber nicht die wahrhaftige Hölle, sondern die Hölle ist sozusagen eine Manifestation aus Senuas psychischer Krankheit. Also sie leidet unter extremer Psychose, auch unter Depression und Halluzinationen dadurch. Und als Spieler sozusagen wird man dann deswegen diese Art ihren lebendigen Albtraum sozusagen erleben, wie sie eben durch ihre Krankheit eben so durch muss in einer Form von Halluzination, und dann, das sind wahrscheinlich dann die Gegner, die man dann auch in dem Sinne bekämpft. Und sie meinen halt auch schon, das Ganze wird eine sehr große Rolle in dem Spiel spielen. Sie haben gesagt, sie haben dieses ganze Projekt basiert eben darauf, dass sie eben versuchen wollen, ein Spiel darauf aufzubauen, dass es eben darum geht, einen Charakter zu verfolgen, der eben mit einer mentalen Krankheit eben umgehen muss. Sie sind sehr vorsichtig, sagen sie, wie sie das eben darstellen und wie sie das behandeln wollen, und haben sich deswegen dazu auch professionelle Hilfe geholt. Also es ist anscheinend ein Professor für Health Neuroscience von der University of Cambridge haben sie mit an Bord, der beratend zur Seite steht bei all ihren Fragen, damit sie das auch möglichst, sag ich mal, real und auch irgendwie, damit sie auch in Würde damit umgehen sozusagen, wie das dem Thema auch gebührt. Und ich muss sagen, ich war erst sehr überrascht davon. Ich habe ehrlich gesagt von dem Spiel eher so ein generisches Setting in dem Sinne erwartet. Das hat mich dann doch ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt. Aber ich finde es auf jeden Fall mal gut, wenn Spielentwickler versuchen, irgendwie neue Sachen mit rein zu inkorporieren. Und man hat jetzt noch nicht viel vom Gameplay gesehen leider, also auch von den Kämpfen. Ich nehme aber an, dass Ninja Fury das einigermaßen hinkriegt. Das haben sie ja mit der Maker gezeigt. Aber ich bin auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen gespannter drauf, weil ich das Gefühl habe, dass doch irgendwas anderes sein könnte als dieses ganz normale Action-Adventure-Verfahren. Geht mir ähnlich. Ich bin, um ehrlich zu sein, relativ skeptisch dieser Geschichte gegenüber. Ich hätte ein generisches Fantasy-Szenario einfach wegen der Sicherheit fast ein bisschen vorgezogen. Zumal, ich meine, diese keltische Kriege und so ein Kram, ich meine, die Kelten sind jetzt ja zum Beispiel noch relativ unverbraucht. Das heißt, also hätte man das tatsächlich jetzt konsequent darauf ausgelegt, wäre es gar nicht mal so generisch gewesen, das Setting. Ich habe das Gefühl, dass sie tatsächlich nicht das Hauptaugenmerk darauf legen. Es gibt ja so ein paar kleine Indie-Spiele, die zum Beispiel auch schon mit Depressionen und sowas umgegangen sind, in einem sehr, sehr coolen Rahmen, auf eine sehr, sehr coole Art und Weise. Und ich habe auch das Gefühl, dass das durchaus funktionieren kann, dass das ein spannender Ansatz ist. Aber bei diesen Spielen stand dann eben auch genau das im Vordergrund, wo ich das Gefühl habe, es ist schon definitiv noch ein Spiel, bei dem es eben um das Gameplay geht, in dem es eben auch um das Hack-and-Slay geht. Und ich weiß nicht, wie konsequent sie tatsächlich dann auch den Fokus drauf lenken, wie sie auch quasi den Spielern ein Stück weit dazu zwingen, sich damit auseinanderzusetzen. Oder ob du einfach alle sämtliche Cutscenes skippen kannst und dich einfach auf ganz normal da durchmetzelst. Deswegen bin ich persönlich relativ skeptisch der ganzen Sache gegenüber. Ich muss sagen, dass ich denen nicht so ganz 100% zutraue, gerade in einem massenkompatiblen Spiel, das ist ja zum gewissen Grad dann immer noch werden soll, da wirklich ganz angemessen mit umzugehen. Aber trotzdem erstmal durchaus intriguing, dass sie es probieren, und ich bin auch durchaus gespannt, wie sie das letztendlich umsetzen. Das Interessante an dem Spiel ist natürlich auch, dass Ninja Fury da auch recht transparent und sehr offen mit der Entwicklung ist. Also sie veröffentlichen regelmäßig Entwickler, so Dev Diaries Blogs halt, ne? Und so weiter. Und das wird ja auch nicht von ganz Ninja Fury entwickelt. Das sind ja nur 15 Leute innerhalb des Studios, die das entwickeln. Und deswegen nennen sie das ja auch so ein bisschen Independent AAA Development Model so ein bisschen, weil das Team eigentlich so klein ist, dass es heutzutage eigentlich nicht für eine richtige AAA-Produktion reicht, sie aber trotzdem das Gefühl haben, schon den Anreiz haben, so ein ähnliches Spiel zu machen, aber schon mit einem kleinen Team, das in dem Sinne auch eine gewisse mehr Freiheiten hat und wo man noch ein bisschen mehr Creative Freedom sozusagen hat. Dementsprechend einfach mal gespannt. Ich glaube, das ganze Projekt ist versucht, einfach mal ein bisschen anders zu sein, und mal schauen, was am Ende dabei rauskommt. Auf jeden Fall. Also gespannt bin ich definitiv auch. Ich wollte es einfach nur mal anmerken, dass ich da schon irgendwie das Gefühl hatte, dass es schwierig ist, das ganze Thema, und dass ich nicht so ganz weiß, ob man denen das zutrauen kann. Aber grundlegend ist auf jeden Fall eine super spannende Geschichte, definitiv. Dann die größte Überraschung quasi, dass sie außerhalb einer Pressekonferenz und allem anderen war. Ich meine, letztendlich war es auch sowieso so zwischen allen Stühlen, weil es eben bei dem YouTube-Twitch-Stream quasi, nicht YouTube-Twitch-Stream, aber bei dem YouTube-Livestream, genau, der eben von Geoff Keighley, also die haben sich da schon relativ viel Mühe gegeben, YouTube, die haben da anscheinend schon relativ viel Aufmerksamkeit auch gehabt irgendwie, wollten, glaube ich, auch einfach YouTube als Streaming-Plattform dadurch ein bisschen nochmal in den Fokus rücken, und da war eben Geoff Keighley, der eben nebenher Gäste da hatte, das Ganze moderiert hat in den Pausen, und genau in diesem Rahmen wurde eben auch ein Metal Gear Solid 5-Trailer gezeigt, ein neuer. Wieder dieses typische so directed and edited by Hideo Kojima, und es war wieder sehr cineastisch auf jeden Fall. Insgesamt, keine Ahnung, Hideo Kojima Trailer, wir haben ja auch schon vor nicht allzu langer Zeit über den letzten Trailer geredet, den wir gesehen haben. Das heißt vor nicht allzu langer Zeit, das könnte auch schon wieder ein Jahr her sein, war der letzte Trailer, der mit dem Gesicht und der kam letzte E3. Letzte E3, ja. Auf jeden Fall haben wir da auch schon ausführlich drüber geredet. Ich habe ja auch schon gesagt, ich bin kein großer Kojima-Fan, aber das kann er einfach. Bei dem neuen Trailer gilt das wieder. gleichzeitig das Gefühl, der ist schon schwächer als der Alte. Der ist schon gewesen. Schwächer als der Ältere, ja. Er war nicht ganz so krass in seiner Bildsprache, er war ein bisschen mehr durcheinander, es wurde wesentlich mehr gezeigt, er war nicht ganz so straightforward, wie der Alte das war. Trotzdem auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr cooler Trailer auf jeden Fall, hat schon wieder Spaß gemacht, den zu gucken, auf jeden Fall wieder coole Musik im Hintergrund, wie das Ganze eben geschnitten war und gemacht war, war, wie gesagt, sehr Hollywood-mäßig. Da merkt man eben auch wieder, dass man sich richtig gut vorstellen kann, wie Guillermo del Toro und eben Hideo Kojima eben zusammen an einem Spiel arbeiten. Das wird schon wieder der Fall sein. Musst du wieder Salz in die Wunde schreien. Ja, ich weiß, aber das fällt einem bei sowas immer so krass auf, dass eben Hideo Kojima diese Hollywood-Ästhetik, diese Filmästhetik total schätzt und das auch immer sehr cool umsetzt im Videospielmedium, wie cool es eigentlich gewesen wäre, wenn er eben mit einem richtigen Hollywood-Regisseur zusammengearbeitet hätte. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall trotzdem cooler Trailer, auf jeden Fall auch ein ziemlich langer Trailer. Aber insgesamt auf jeden Fall von den Channel, den wir eben da schon zu gesehen haben, würde ich sagen, gab es schon auf jeden Fall auch bessere. Ja. Trotzdem natürlich, trotzdem ein cooler Trailer auf jeden Fall. Ich meine, es war überraschend, dass sie nicht auf einer großen Pressekonferenz waren, ja. Aber ich bin ja auch der Meinung, dass das was damit zu tun hat, dass Kojima momentan alles andere machen möchte, als öffentlich auf so einer E3 aufzutreten, mit dem ganzen Buzz, den es um seine Person gibt. Und ich glaube, niemand anderes könnte sich nach vorne stellen, um neuen Metal Gear Solid Trailer zu präsentieren, als Hideo Kojima selbst. Und ich, so viel ich weiß, war Kojima diesmal gar nicht in Los Angeles. Der war gar nicht da, ja. Und ich glaube, er ist auch gut beraten, da nicht hinzugehen. Ich glaube, die Journalisten hätten alles andere gefragt, außer was zu Metal Gear Solid 5. Natürlich, die Frage wäre sofort von Anfang an gekommen, halt, wie sieht's mit Konami aus, mit den Stellungnahme von ihnen? Und klar hat er da keinen Bock drauf. Von daher ist es schon durchaus wahrscheinlich, das stimmt schon, ja. Weil das war schon, muss man sich schon wundern, dass so ein großer Titel jetzt erstmal im Rest hier genannt werden muss. Ja, was heißt, muss er jetzt natürlich auch anders machen können, aber klar, ja. Er war außerhalb aller großen Konferenzen und Events, die irgendwie so stattgefunden sind, von daher ja, das ist schon tatsächlich ziemlich spektakulär. Letzter Titel auf der Liste, die wir hier haben, bevor wir dann wirklich zum reinen Fazit übergehen, vielleicht noch ein bisschen über die PC-Konferenz reden, ist Sendo Kisiki. Das wolltest du ganz gerne auf jeden Fall drin haben. Ja. Und nochmal drüber reden. Genau, also Xseed ist auch so eine Firma, die ich ja ganz gerne habe, das wissen die Hörer wahrscheinlich auch mittlerweile, hat jetzt im Vorfeld der E3 und auch angekündigt, dass sie Sendo Kisiki, also dass die neuesten zwei Spiele aus der Legend of Heroes-Reihe eben im Westen lokalisieren wollen. Und das ist deswegen eine so, sag ich mal, überraschende Nachricht, weil ich da auch darauf schon mal eingegangen bin, als ich Solano Kisiki mal getastet habe, hier im Podcast, gesagt habe, dass wir im Westen schon super weit hinten dran sind mit dieser Reihe. Also ich glaube, das letzte Spiel, was im Westen erschienen ist, ist in Japan schon vor 10 Jahren erschienen. Das heißt, wir haben seitdem, glaube ich, 6 oder 7 Spiele aus der Reihe verpasst und alle haben schon gedacht, ja, diese ganz neuen Spiele, also Sendo Kisiki erscheint für PS3 und die PS Vita, also auch nicht mehr ganz aktuell, aber noch die aktuellsten, die es momentan gibt, werden wir wahrscheinlich nie im Westen sehen, weil dafür, dass diese Spiele so riesig sind, also vom Textvolumen her größer als Final Fantasies und dafür aber so eine kleine Fanbase haben, wird es niemals genug Geld im Westen einbringen, um eine Lokalisierung zu rechtfertigen. Aber anscheinend ist es so, dass Nihon Falcom, also die Entwicklerfirma, die in Japan dafür zuständig ist, momentan versucht, ihre IPs auch im Westen größer zu pushen und Xseed gesagt hat, sie sind dann auch von Falcom dann angesprochen worden, ob sie nicht wollen, dass sie mehrere Teile sozusagen überspringen und sofort auf die neueren Teile gehen, weil das sozusagen die beste Möglichkeit wäre, die Serie im Westen noch einigermaßen wieder vielleicht relevant zu machen, weil in dem Moment, in dem du alles der Reihe nach erscheinen lässt, dann hättest du die nächsten 3 Spiele, die noch erscheinen müssten im Westen, auf der PSP. Und die PSP ist halt noch länger tot als alles andere. Ja. Und deswegen macht es Sinn, noch halbwegs aktuelle Plattformen zu verwenden. Es gibt Fans, die sagen, das macht nicht so viel Sinn, weil obwohl alle Teile irgendwie schon unabhängig voneinander sind, spielen sie irgendwie in der gleichen Welt und es gibt schon so ein paar Details, die man dann vielleicht ein bisschen verpasst, aber ich würde auch sagen, es macht mehr Sinn, sozusagen jetzt erstmal den Teil erscheinen zu lassen, damit das auch halbwegs aktuell ist und Leute dann vielleicht doch noch eben zu dieser Reihe kommen, weil diese Reihe ist einer der großen, meiner Meinung nach einer der großen JRPG-Reihen auch in Japan, ist noch ein bisschen eigener als Final Fantasy, hat sehr viel mehr Fokus auf Worldbuilding zum Beispiel, als es Final Fantasy-Teile zum Beispiel haben oder auch andere JRPG-Teile und deswegen auch recht lang sind, recht lange Skripts haben. Und ich einfach hoffe, dass sie mit dieser Strategie eben dafür sorgen, dass diese IP im Westen vielleicht noch mal ein bisschen beliebter wird. Sie muss nicht riesig werden, aber zumindest groß genug, dass man in Zukunft auch diese Teile im Westen sehen wird. Und ich war mega überrascht davon, weil ich das ehrlich gesagt nicht erwartet habe, dass diese Teile überhaupt noch in den Westen kommen. Und der erste Teil kommt auch schon im Herbst. Da haben sie seit Jahren schon daran übersetzt. Und ja, ich würde einfach mal sagen, ich bin super gespannt drauf. Und vielleicht interessiert es ja auch den einen oder anderen Hörer und wir kriegen dann in Zukunft noch mehr Teile davon zu sehen. Ja, ich glaube, das Spannendste tatsächlich ist daran jetzt halt, dass sie eine bisschen andere Herangehensweise haben und natürlich ist die PSP tot und tot und tot und tot, tot, tot. Deswegen kann man sich da definitiv nicht mehr in irgendeiner Form drauf verlassen. Sind wir jetzt mal gespannt, wie das im Westen, glaube ich, auch wirklich ankommt. Ich glaube, das ist tatsächlich so die größte Frage, die sich da stellt, weil ich schon das Gefühl habe, dass es auch ein etwas sperrigeres Spiel vielleicht noch ist, als es ein Final Fantasy ist. Schwer zu sagen, ehrlich gesagt, aber weißt du, was ich meine? Es ist so, ja, nicht so ganz klar. Ich baue so ein bisschen auf die also ich glaube, das Gute ist, man hat mittlerweile das Gefühl, diese kleinen Publisher, Nisa, Xseed und so weiter, die haben eine richtig dedicated Fanbase und Nischen-Fanbase und deswegen kommt ja momentan auch alles möglich, was noch nischiger als nischig ist, wurde das Gefühl, das kommt ja auch in den Westen. Vor allem auf der Vita habe ich das Gefühl, könnte das ganz gut laufen und dementsprechend bin ich mal vorsichtig optimistisch. Ich mache eigentlich recht viel Werbung dafür auf meinem Twitter-Feed und ich weiß, viele andere Leute, die ich aus diversen Foren so kenne, machen das auch. Also mal schauen, es wird schwierig, weil dieser Herbst ist wieder vollgepackt mit Sachen, aber stimmt. Je nachdem, wann Persona 5 erscheint, aber ja. Ja, definitiv mal das Beste. Richtig, und definitiv erwähnenswert auf jeden Fall auch. Das denke ich auch. Es hat schon hier den richtigen Rahmen dafür. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir so ein bisschen zum Fazit für die E3. Ich steige einfach mal ein. Ich habe ja schon einiges davon auch ein Stück weit vorweggenommen. Ich muss sagen, insgesamt war das eine sehr coole E3. Ihr fehlten natürlich diese ganz krassen Höhepunkte, die man vielleicht von anderen älteren, also den letzten 2-3 Jahren E3 irgendwie so ein bisschen gewohnt war, aber gleichzeitig war, glaube ich, kein E3 bisher, zumindest seitdem wir uns da jetzt so richtig ausführlich mit beschäftigen und eben die auch Podcasten zu machen, so voll mit Spielen wie diese. Es gab tatsächlich Spiele, Spiele, Spiele ohne Ende. Sehr viel Material, nicht so ganz viele krass viele Neuankündigungen, aber dafür sehr viel zu Spielen, die jetzt eben schon lange erwartet werden. Man hat das Gefühl, jetzt ist es wirklich soweit, nachdem eben so ein bisschen die Konsolen Generation vorgestellt wurde, nachdem sie in den Anfangsstadium quasi war und noch viele Übergangstitel kamen, ist jetzt so die Next Gen wirklich richtig da. Jetzt kommen Spiele und zwar haufenweise. Und das ist tatsächlich sehr, sehr cool. Ich muss auch sagen, alle Pressekonferenzen waren insgesamt eigentlich doch relativ positiv. Es gibt keine, die für mich da richtig krass rausgefallen ist. Die paar Probleme, die ich hatte, die habe ich genannt. Und ich denke, insgesamt war es aber trotzdem ein sehr cooles Roster an Pressekonferenzen auf jeden Fall. Nintendo-Fans werden mir da wahrscheinlich widersprechen. Tatsächlich, glaube ich, falle ich da auch nur so ein bisschen raus und habe das halbwegs positive Meinung, weil ich eben gar nichts erwartet habe. Kann aber durchaus verstehen, wenn da einige Leute sehr enttäuscht waren. Trotzdem insgesamt alle Pressekonferenzen, alles, was auf der E3 so passiert ist. Es gab auch sehr viel Hands-on, was auch relativ selten ist eigentlich auf der Konferenz und in den letzten Jahren. Das heißt, es gab wirklich sehr, sehr viele Infos, die da rausgekommen sind. Hands-on-Berichte und Trailer und noch und nöcher. Von daher eine, gerade als Beobachter, super coole E3 definitiv. Wovon ich sehr enttäuscht war, muss ich sagen, und das ist so quasi der einzige richtig große Tiefpunkt, den ich habe, war die PC-Konferenz, die sie hatten. Zum einen hatte ich das Gefühl, sie war zu einer Uhrzeit an einem Tag und allgemein irgendwie so platziert und auch beworben, dass sich da letztendlich keine Sau für interessiert hat. Das war tatsächlich ein bisschen traurig. Selbst die meisten Leute, die eben sich wirklich über alles, mit allem beschäftigen, was auf der E3 irgendwie läuft, selbst irgendwie große Streaming-Plattformen, die eben ihre Teams da hatten, größere Magazine. Alle haben das sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Ein Stück weit auch zu Recht hatte ich das Gefühl, weil einfach die Platzierung, die AMD da hauptsächlich als Hauptsponsor gewählt hatte, doch schon sehr krass Nische war. Was ich super traurig fand insgesamt, ich habe mir die Konferenz angeguckt. Sie war eigentlich ganz cool aufgebaut. Der Typ, der das gemacht hat, hatte man das Gefühl, war ein ziemlich professioneller Moderator. So ähnlich eben wie das Ubisoft aufgebaut hat, hatten die halt jemanden sitzen, der da sehr gut mit umgegangen ist. Von daher war das in der Hinsicht eine der besten Pressekonferenzen, ehrlich gesagt. Das ganze Format fand ich sehr cool, dass man eben super viele Leute auf die Bühne holt, dass eben von den ganzen Entwicklern, von Microsoft, von AMD, Leute wirklich einfach auf die Bühne kommen und das vor dem Publikum präsentieren. Es gab ein großes Sofa, auf dem die gesessen haben. Das Ganze hatte ein bisschen mehr was von einer Talkshow. Das ganze Format an sich fand ich cool. Leider war es halt tatsächlich so, ein Microsoft taucht halt kurz auf, ist 2 Minuten auf der Bühne und anstatt wirklich zu sagen, hey, wir haben wirklich was vor mit Windows 10 und dem PC, wir glauben, dass PC-Gaming relevant und wichtig ist, reichen sie irgendwie so ein paar 0815-Meldungen so rein, wie zum Beispiel so wie, hey, übrigens Gears of War wird dann auch irgendwie noch in der Ultimate Edition für den PC kommen, was keine Sau interessiert. Anstatt sowas wie, ne, sich die Möglichkeit zu nutzen und zu sagen, hey, übrigens, Cross-Platform-Multiplayer irgendwie mal drauf einzugehen, zu sagen, hey, keine Ahnung, wir haben sowas wie ein Halo 5, das wir jetzt auch für den PC rausbringen. Klar, alles relativ unrealistisch, aber ich habe das Gefühl, zumindest hätte es Möglichkeiten gegeben, gerade eben jetzt, wo sie vielleicht so ein bisschen versuchen, in Zukunft auch mal das, was sie über Jahre hinweg komplett vernachlässigt haben, nämlich Windows 10 als Spieleplattform auch mal richtig nach vorne zu bringen, auf der größten Messe diese Möglichkeit zu haben und es komplett ungenutzt zu lassen, finde ich super enttäuschend. Alles andere, was so passiert ist, war ebenfalls ziemlich klein. Die einzigen wenigen, die das wirklich gut genutzt haben, waren zum Beispiel Square Enix. Die zwei Leute direkt vom Dev-Team von Mankind Divided, also von Deus Ex, geschickt haben, die PC-spezifisch gesprochen haben, die gesagt haben, hey, auf dem PC haben wir viele Möglichkeiten. So sieht die Grafik aus. Wir nutzen eben die höhere Speicherkapazität des PCs. Möglichst auch die mögliche grafische Power und so ein Kram, die eben auf die Technik eingegangen sind. Ich habe das Gefühl gehabt, das war richtig gut. Das war cool, aber das Gefühl gehabt, okay, das macht eben den PC aus. Darum geht es. Das kann man gut präsentieren. Alle anderen waren ziemlich halbherzig einfach da. Das Einzige, was wirklich cool war, waren die meisten Indie-Showings, weil die meistens auch Gameplay gezeigt haben. Der Typ, ich habe gerade wieder seinen Namen vergessen, der eben DayZ gemacht hat, der jetzt gerade an Ion arbeitet, war da und hat ein bisschen länger geredet. So ein paar Highlights gab es, aber insgesamt hat man schon das Gefühl, gerade die ganzen Großen haben das ziemlich ignoriert einfach. Gerade auch EA, die da nichts groß gezeigt und gesagt haben. Hätte ich jetzt das Gefühl gehabt, die Großen geben sich da ein Stell dich ein und sagen nochmal ein bisschen was spezifisch zur PC-Plattform, hätte man da mehr draus machen können. Von daher tatsächlich ein bisschen enttäuschend, leider. Muss ich sagen, wenn sie das im nächsten Jahr vielleicht nochmal machen, dann hätte ich doch ganz gern, dass sie das Ganze ein bisschen größer aufziehen, tatsächlich einfach als etwas etablieren, was eben neben den anderen großen Pressekonferenzen mithalten kann, wo man das Gefühl hat, das guckt man sich selbst, auch wenn man nicht groß PC-Fan ist, einfach an, so wie wir uns auch EA angucken, auch wenn da wahrscheinlich nichts für uns dabei ist, hätte ich auch ganz gern so dieses, wir gucken uns die PC-Konferenz an, weil da coole Sachen auch revealed werden, das war dieses Jahr echt noch nicht der Fall, hätte man alles besser regeln können. Insgesamt aber, wie ich schon gesagt habe, eine sehr, sehr coole E3, hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder auch dieses Jahr das zu gucken, mehr vielleicht auch noch als die letzten Jahre, und auch die Folgen waren super, super cool und haben Spaß gemacht. Von daher, ja, durchaus positiv gehe ich aus der E3 hier raus und muss sagen, es erwarten uns im nächsten halben Jahr bis nächsten anderthalb Jahren erwarten uns doch sehr, sehr viele große Titel und ich habe echt Bock. Ja, also mein Fazit zur E3 ist auch durchgehend positiv eigentlich. Ich fand die E3 dieses Jahr sehr viel spannender irgendwie noch als irgendwie die letzten 2 Jahre, natürlich vor 2 Jahren mit dem Konsolen-Launch, das ist natürlich immer noch was Besonderes. Ja. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich persönlich jetzt aus dieser E3 sehr viel mehr mitgenommen habe als sonst. Also man hat so ein bisschen so ein leichtes Gefühl von, ja, der japanische Markt wird vielleicht im Westen vielleicht doch wieder ein bisschen relevanter, nachdem jetzt sozusagen der eigene Markt sich so ein bisschen von sich selbst entfernt. Habe ich das Gefühl, diese E3 hatte super viel japanischen Input für eine E3, vor allem für eine E3 der letzten Jahre. Gab eine Zeit, da war auch die E3 komplett gefärbt mit japanischem Kram. Ja. Das war lange Jahre nicht so. Dieses Jahr natürlich, was auch natürlich daran liegt, dass Square Enix dieses Jahr A, eine eigene Konferenz hatte und B, auch ein recht starkes Line-Up hatte. Aber auch generell, also auf der Sony-Pressekonferenz hast du ja auch gesehen, so diese großen Dinge waren auch irgendwie alles Last Guardian, es war ein Shenmue, es war ein Final Fantasy 7. Also du hast schon das Gefühl gehabt, da bewegt sich vielleicht wieder was ein bisschen in Japan und dementsprechend habe ich das Gefühl, ich habe persönlich sehr viel mehr aus dieser E3 mitgenommen als vorher. Ich habe nicht so viel erwartet in dem Bereich, ganz einfach deswegen, weil ich das aus den letzten Jahren eigentlich gewohnt war, dass aus der Richtung da ein bisschen weniger für mich da ist. Umso mehr hat mich dann überrascht, dass dann meine größte Enttäuschung eigentlich Atlas ist. Das kann man jetzt so sehen, wie man will. Ich habe eigentlich erwartet, dass Persona 5 einen sehr viel größeren Auftritt auf der E3 haben wird, weil Atlas das auch recht viel geteased hat eigentlich, also recht viel Material zu Persona 5 im Vorfeld verteilt hat. Sie haben auch ihre E3-Badge auch dieses Jahr verteilt und da war auch eben der Protagonist aus Persona 5 mit drauf. Und ich meine, das mit Sony kann man in dem so oder so sehen, da kann man enttäuscht über Sony sein, dass sie das Potenzial von Persona 5 als exklusiven Sony-Titel im Westen nicht wirklich erkannt haben und deswegen Persona 5 nicht auf der Pressekonferenz da war. Was ich persönlich ein bisschen enttäuschend fand, weil ich schon das Gefühl hatte, das ist so einer dieser großen Exklusivtitel, auf die Sony eigentlich mehr bauen könnte. Vor allem, weil Persona 5, glaube ich, mehr Buzz generiert hat als alle anderen Personas davor. Und Persona 4 also Persona 5 meine ich, mehr Buzz generiert. Okay, und aber andererseits hat auch Atlas nichts Neues gezeigt. Also den Trailer, den sie gezeigt haben, da steht immer noch 2015. Das heißt, es scheint noch so, dass es zumindest in Amerika immer noch diese erscheinen wird, auch wenn man seit dem neuen Trailer nichts mehr gekriegt hat. Und es war einfach nur der gleiche Trailer mit englischen Untertiteln. Also beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es Untertitel waren, weil da wurde ja nichts gesprochen im Trailer. Ja, nicht wirklich. Das ist ja absolut der gleiche Trailer. Und da ist meiner Meinung nach, habe ich das Gefühl, da wurde eine Chance auf jeden Fall verspielt. Mhm. Ich weiß, es kommt jetzt morgen oder übermorgen erscheint Persona 4 Dancing All Night in Japan. Und in der Collector's Edition ist eine Blu-ray drauf mit einem neuen Trailer von Persona 5. Das heißt, da wird wahrscheinlich dann das erste neue Material gezeigt werden. Aber ich bin der Meinung, da hätten sie viel mehr draus machen können. Vor allem für die westliche Fanbase so bin ich doch recht enttäuscht, dass Persona 5 auf dieser E3 untergegangen ist. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, von allen Sachen, die ich auf der E3 Japanisches erwartet habe, war Persona 5 das eigentlich, wo ich das fühle, das ist das Sicherste. Und es kommt alles andere, was mega unsicher und überraschend ist, nur das Sicherste kommt nicht. Also das stimmt. Da war ich schon echt negativ überrascht. Und Das war so meine große Enttäuschung, diese E3. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Mir ist es jetzt gar nicht so krass aufgefallen im ganzen Drum und Dran, weil ich natürlich auch persönlich so investiert bin. Aber wir haben ja auch schon im Vorfeld, ich glaube auch im Podcast darüber geredet, dass wir relativ gespannt sind, wie es mit Persona weitergeht. Ja. Wie sich das auch als Franchise im Westen etablieren kann. Ob es tatsächlich irgendwie so das neue, natürlich in Anführungsstrichen und auch mit Vorsicht, aber so das neue Final Fantasy wird. So diese Franchise, die sich im Westen tatsächlich einfach richtig groß etablieren kann. Und die Zeichen dafür stehen gut. Persona 4 war ein ziemlicher Sleeper-Hit im Westen, aber hat sich extrem gut verkauft letztendlich. Du hast schon recht, mit dem Fünfer gab es einigen Bass dann tatsächlich auch im Westen und entsprechend, ja, glaube ich auch, haben sie da doch ein bisschen die Chance verpasst, das im Westen dann einfach auch entsprechend nochmal selbst für die Leute, die jetzt vielleicht noch nicht mitgekriegt haben, irgendwie nochmal so ein bisschen auf den Schirm zu rufen, weil wenn man dann eben so diese Mischung hat aus Sony macht ein großes Ding draus, es gibt tatsächlich, wenn man sich im Internet mal ein bisschen informiert, schon durchaus einige Leute, die da groß gespannt drauf sind und auch schon, ne, von allein darüber reden und dadurch ergibt sich dann natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Dynamik. Das haben sie tatsächlich ziemlich verpasst, das stimmt, ja. Ja, ja. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende unserer E3-Folgen angekommen. Insgesamt, glaube ich, kommen wir da auf gute, solide 5,5 bis 6 Stunden. Das ist doch gar nicht schlecht. Es hat super viel Spaß gemacht, dieses Jahr auch wieder. Diese Folgen machen immer Spaß aufzunehmen. Aber dieses Jahr habe ich irgendwie wirklich, wie ich auch schon gerade im Fazit gesagt habe, das besonderes Gefühl irgendwie der Freude gehabt quasi beim E3-Gucken auch. Es war einfach eine sehr coole E3. Es gab dieses Jahr auf jeden Fall wieder Momente, die man so von früher hatte, so dieses What the fuck is happening? Ja, also ich meine, es war die E3, wo die drei großen eben angekündigt wurden, ja, wo wir ein Shenmue 3, ein Final Fantasy 7 und ein Last Guardian hatten. Irgendwann werden wir uns diese Folge nochmal anhören und denken, meine Güte, Merlin, was war das damals für eine E3? In der Tat. Ja, es war schon sehr cool. Und ich meine, auch was ich noch sagen will, das Coole ist ja, wir haben eine so coole E3 dieses Jahr gehabt und haben das Gefühl, es gibt super große Titel, die sie alle schon im Vorfeld auf die Gamescom verschoben haben. Also, das muss man sich überlegen. Ich habe das Gefühl, wir haben eine coole E3 ohne Final Fantasy 15. Zum Beispiel. Ich meine also, auch allgemein, also viele Titel, die auf die E3 verschoben wurden und viele Titel, die jetzt ausnahmsweise, wie gesagt, die E3 ist eigentlich nicht bekannt dafür, dass man krass viel spielen kann, die jetzt auf der E3 spielbar waren, von denen wir dann schon wissen, sie werden noch auf der Gamescom sein. Also die Gamescom dieses Jahr wird auch ziemlich spektakulär werden, genau, habe ich das Gefühl. Also für die, die es nicht mitbekommen, also Microsoft gesagt, Scalebound und Quantum Break, auch zwei heiß erwartete Titel werden erst auf der Gamescom groß werden. Square Enix hat gesagt, sie werden mit ihrer großen PR-Kampagne für das fertige Produkt Final Fantasy 15 auf der Gamescom richtig loslegen. Wir haben richtig viele Sachen angekündigt, es wird ein Live-Letter von dort geben, neue Trailer, neues Gameplay, sie werden mehr auf die Story eingehen, also es soll ein richtiges Info-Blowout zur Gamescom zu Final Fantasy 15 geben, das muss ich mal auf die Zunge zergehen lassen. Ja. Ich bin sehr gespannt drauf und das zeigt eigentlich nur, wie gut diese E3 war, wenn diese Sachen auf die Gamescom verschieben werden mussten. Also was heißt, vor allem nicht nur, das zeigt halt, dass die E3 war gut, obwohl die alle weg waren und das bedeutet sehr Gutes für die Gamescom auch, weil da plötzlich Dinge auftauchen, mit denen wir dann nicht gerechnet haben, definitiv, ja. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß dabei beim Zuhören, wie wir hier Stunden um Stunden über Spiele schwadronieren. Ich hoffe, ihr hattet, wie gesagt, auch auf euren Spaß, ihr habt es durchgehalten mit uns zusammen hier, wir sind sehr, sehr dankbar und freuen uns über drüber, dass ihr immer noch dabei seid, über nun ja auch schon fast Jahre hinweg. Wir haben immer noch mega viel Spaß dran und das sind immer so ein bisschen so kleine Highlights, die Folgen auf jeden Fall zur E3 auch immer. Und die nächste reguläre Folge wird dann wahrscheinlich im normalen 2-Wochen-Turnus folgen. So 100% sagen können wir das noch nicht. Zum einen natürlich, weil nicht so ganz klar ist, was überhaupt in den nächsten 2 Wochen groß passieren wird, nachdem jetzt die E3 vorbei ist. Das ist ja wahrscheinlich erstmal wieder Flaute. Aber das werden wir dann einfach ganz normal ankündigen, wie man das gewohnt ist. Und dann würde ich sagen, sind wir damit am Ende angekommen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt gerade Uncommon Taste Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Auf Wiederhören. Wiederhören.